Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzallerliebste Vorstandsmitglieder und anwesende Gäste. Heil dir, Eris, alles heil Discordia. Darf natürlich nicht fehlen. So, nächstes Mal bereite ich irgendwie was Längeres vor. Okay, ich stelle fest, es sind anwesend Patrick, Christian, meine Wenigkeit, Jens, Maya und Ali. Damit sind wir beschlussfähig. Entschuldigt, abwesend ist Steffi. Mit den anderen beiden, es wird sich im Laufe des Abends zeigen. Sasa ist auf dem Weg. So, kommen wir zur Annahme des letzten Protokolls. Gibt es Anmerkungen zum Protokoll? Nee, nur die Anmerkung, wer sich drum kümmert, dass die Dinger jetzt nach 2 Wochen geschlossen werden. Genau. Da müsste irgendwie jemand, der sich mit dem Wiki auskennt, die Seite mit den Protokollen so sperren, dass man die nicht mehr verändern kann. Und was wir nachher auch noch besprechen müssen, ist die Dinger, die wir besprochen haben, beschlossen haben, dass die halt auch einzelnen Leuten zugeordnet werden, dass die sich drum kümmern, dass die auch umgesetzt werden und dass derjenige, der jetzt zum Beispiel einen Antrag gestellt hat, dass der benachrichtigt wird darüber, dass dieser Antrag angenommen oder abgelehnt wurde. Yep. Sprich, wir wollen Ticketverantwortliche haben für Sachen, die wir hier beschlossen haben. Wollt ihr das? Ja. Okay, das müssen wir nachher mal durchsprechen. Ja, geht aber erstmal um das Protokoll an der Stelle. Hallo Carsten. Hi Carsten. Ich stimme einfach mal durch, wenn da keine sonstige Anmerkung zu sind. Jetzt muss ich meine Mumble-Liste wieder aufmachen. Okay, Paki. Christian. Yep. Maya. Jo. Auch dafür. Carsten, Protokollannahme vom letzten Mal. Ich bin auch dafür. Dann egal, Carsten nicht. Machen wir danach, die sind noch weg. Jens. Ja, ja. Ali. Ja. Okay, damit ist das in Anführungszeichen einstimmig angenommen. Ich vermerke jetzt fürs Protokoll, dass nach der Abstimmung Carsten und Sasa um 20.40 Uhr hinzugekommen sind. Ich habe dich auch gehört. Ich kam nur nicht so schnell auf den Tasten. Ja, okay. Claudia, schreibst du mit oder bist du wieder in einem anderen Pad? Nein, ich schreibe mit, mein Pad hängt nur gerade ein bisschen. Sieht jemand die Claudia schreiben, bevor wir wieder das ganz komisch haben wie letztes Mal? Ich sehe die Claudia schreiben in einem seltsamen Grün. Nee, das bin ich. Ach, das bist du? Ja, ich habe gedacht, wenn sich da nichts tut, dann mache ich das mal schnell. Bei mir hat sich das Pad komplett aufgehängt, ich muss da nochmal neu rein. Mögest du vermelden, wann du soweit bist? Wenn ihr fertig seid. Na, wir können ja erstmal mit dem Orga-Fu am Anfang weitermachen. Schreibst du das jetzt? Ja. Ah, wunderschön. Ich bin wieder da. So, die Berichte des Landesvorstandes sind per Protokoll einsehbar, beziehungsweise nachher per Protokoll im Wiki. Gibt es von jemandem von euch besondere Anmerkungen zu seinen Tätigkeiten in der letzten Woche? Ja, ich war gestern auf der Drosselkommandwache und würde euch bitten, da, wenn ihr irgendwie Zeit habt, jetzt ab sofort jeden Mittwoch um 14 Uhr machen wir die vor dem Telekom-Gebäude in Bonn. Das war ein ziemlicher Erfolg. Der Van Damme kam runter und hat mit uns gesprochen. RTL-Lokalredaktion war da und es waren ca. 20 Piraten da und wir wurden ziemlich viel befragt von Bürgern, von Angestellten der Telekom. War ein sehr angenehmer Event. Und da das Thema halt in der Öffentlichkeit hochhalten und weiter wach halten wollen, planen wir das jetzt jede Woche zu machen. Okay, dann gibt es auch noch was von mir. Ja. Moment, ich habe gerade gesehen, jedes Mal, wenn ich meinen Knopf drücke, schreibe ich ins Pad rein. Also, wie ihr alle mitbekommen habt, bin ich ja da bei der Koordination für den Hilferuf der türkischen Piratenpartei mit dabei. Wir haben da auch schon mittlerweile eine Seite aufgesetzt. Es gibt auch ein Pad, wo sehr viel dran gearbeitet wird. Wir haben aber ein Problem und zwar bat die türkische Piratenpartei uns um Atemschutzmasken. Da haben wir sogar eine eigene Seite erstellt. Das Problem, was wir zurzeit haben, ist ganz einfach, dass wir für die Spenden ein Spendenkonto brauchen. Ich hätte gerne mein privates angeboten, funktioniert aber nicht. Wir brauchen ein EV-Konto. Wenn ihr irgendwie Bescheid wisst, ob ein Verein uns da helfen würde mit einem Konto, ja, würde ich bitten, euch mir das zuzusenden oder an @gelberpunkt, damit wir da so schnell wie möglich handeln können, weil es sollte eigentlich nicht daran scheitern, dass wir kein Konto finden. Das wäre echt schade. Ali, ich rufe dich morgen mal an. Ich habe da eine Idee. Super, okay, danke. Ich würde darum bitten, die verlinkten Adressen mal einfach mal unser Sonstiges mit reinzuspeichern, wenn du das so lieb wärst. Okay, mache ich. Ich muss noch mal kurz mich entschuldigen. Ich fliege permanent aus dem Pad raus. Ich bin gleich wieder da. Okay. Dennoch, die Berichte, Statistik können wir trotzdem kurz machen, weil es dazu nicht viel zu sagen gibt. Mitgliederstatus und Kontostand sind bitte dem Protokoll zu entnehmen. Stopp mal kurz, Ali, du stehst da irgendwie nicht drin bei den Tätigkeitsberichten oder du bist verloren gegangen. Ah, warte, ich frag das mal alles nach. Okay, dann teaser ich schon mal die erste Wiedervorlage an. Es geht um Ticket 80669, Rechnung, Abschwerung, Parkplatzbereich für die AV Pampa. Antragsteller war Andreas Friebe und wir hatten diesen Antrag letztes Mal vertagt. Da Steffi sich drum kümmern wollte und ist Steffi gerade nicht da ist, würde ich es nochmal vertagen, außer Andreas Friebe ist gerade da. Sieht nicht so aus, der heißt mit Mumble Nick Mainman und ich sehe den nicht. Dann vertagen wir es wieder, oder? Ist denn jemand anderes von euch, weiß da zufällig was oder hat sich auch mit reingeklinkt? Nein. Also ich weiß, dass Steffi per Twitter Kontakt mit ihm hatte, aber noch nicht mit ihm telefoniert hat. Also insofern kann man da nicht wirklich was zu sagen, hat sich nicht wirklich was geändert. Dann vertagen wir. Schreibt einer Steffi nochmal eine Erinnerungsmail. Einer machst du das, Claudia? Ja, mache ich. Müssen wir eigentlich einen Antrag auf Vertagung stellen, so wie beim letzten Mal? Nur fu-mäßig voll. Ja. Keine Ahnung. Wir können auch so vertagen. Wir machen das jetzt mit der Anarchie. Geht schneller. Wäre aber schön, wenn wir da irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen und diese Sachen nicht immer mit uns mitschleppen. Ja. Na, letzte Woche war ja der Tag der Abarbeitung vertagter Dinge. Deswegen schleppen wir gerade gar nicht so furchtbar viel mit uns mit. Daniel, fahren Sie vor. Ja, ich warte, lass Claudia noch zwei Sätze tippen. So, dann machen wir mit den Tickets aus dem RT weiter. Ticket 81388, E-Mail-Adressen von der letzten Undelivered Mail aus der Mitglieddatenbank gelöscht. Das ist nur zur Kenntnisnahme. Das ist kein Antrag und kann eigentlich aus dem Protokoll raus. Was macht das da drin? Das musst du den fragen. Steffi hatte mir das rübergeschoben. Gut, kommen wir zu Ticket 81719. Nachfrage zu Finanzantrag, Ticket 73826, Schirm und Tische, GGF neuer Finanzantrag. Ist Reinulf Küppers, wirklich Reinulf, anwesend? Beziehungsweise Emanuel Mitro Maras, Stefan Geister oder Markus Hoffbauer? Ja, scheint nicht so zu sein. Carsten, nimmst du dir das Ticket und schreibst dir an? Jo. Schickst du mir das Ticket, Claudia? Jep. Also auf die Nummer nochmal. Dann sehe ich das erstmal als behandelt an. Wortmeldung. Ja. Daniel, das mit den E-Mails löschen, da steht schon noch ein bisschen mehr Text hinter. Also ich denke schon, dass derjenige, der euch die Mail geschickt hat, da noch was besprochen haben will. Vielleicht ja, das ist aber kein Antrag, der jetzt aus. Das ist halt kein Antrag. Na gut. Das ist verwaltungstechnischer Kram, den wir uns halt nochmal annehmen müssen, aber es ist halt auch nichts, was wir jetzt in der Vorstandssitzung besprechen müssen, wie wir gucken, dass wir die E-Mail-Adressen aufgefüllt bekommen. Also mehr geht's dabei ja eigentlich letztendlich dann nicht. Was hast du da jetzt gerade rausgenommen? Wir haben da auch noch ein Thema, was da so mit reinspielt, mit dieser Haftpflichtversicherung. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Das spielt da noch ein bisschen mit rein. Daniel, ich habe da einen Blanko-Antrag rausgenommen. Ach so. Gut, das ist ja aber auch eine andere Baustelle. Machen wir erstmal weiter mit einem Ticket, was wir auch wieder überspringen werden. 3340, Unfallversicherung der ehrenamtlich tätigen Piraten. Bei den Verwaltungsberufsgenossenschaften durch Landesverbände. Das schleppen wir schon einige Zeit mit uns rum. Ich glaube, Steffi hat das auch auf die TO gepackt. Yep. Und das natürlich auch höchst bedauerlich. Deswegen würde ich das... Weiß ich nicht. Kann das jemand, ist jemand ausreichend in dem Thema drin, hat ausreichend mit Steffi vielleicht dazu gequatscht, um was vorstellen zu können? Andersrum. Steffi hatte mich gebeten, dass ich da mal nachfrage. Ich habe das, was man mir bei der Unfallversicherung gesagt hat, als Zahl 240 reingekippt. Das ist also möglich. oder andersrum, es gibt keine Unfallversicherung über den Bund. In die normale gesetzliche Unfallversicherung kommen wir so nicht rein, weil in der Regel die Arbeiten ja ehrenamtlich gemacht werden. Es besteht aber die Möglichkeit für Vorstände oder Leute, die projektbezogene Tätigkeiten übernehmen, eine Unfallversicherung abzuschließen. Die liegt dann bei 2,73 Euro pro Kopf und Jahr. Ist nicht an einen Namen gebunden, sondern einfach an die Tätigkeit. So, das ist jetzt einfach eure Sache, darüber zu entscheiden, ob in welchem Umfang ihr das macht. Und es geht um eine Unfallversicherung. Es geht um eine Unfallversicherung, nicht um eine Haftpflichtversicherung, ganz wichtig. Ja, gibt es dazu irgendwas von den anderen Vorstandsmitgliedern? Weil ein konkreter Antrag ist es ja in der Form auch erstmal nicht. Zumindest müssen wir ja dazu auch erstmal ermitteln, jetzt auf welche also wenn wir es machen sollten, welche Positionen dafür in Frage kämen. Also in Frage kommen wirklich nur feste Positionen. Es geht jetzt nicht um Infostand oder sonst was, sondern tatsächlich Vorstände oder Leute, die wirklich über längeren Zeitraum eine bestimmte Tätigkeit ausüben. Aber jetzt nicht jemand, der am Infostand steht oder so. Der Christian hatte sich da auch, was die Haftpflichtversicherung betrifft, mal informiert. Du hattest da, glaube ich, einen Kontakt an der Hand. Hättest du da Lust, das nochmal dann auch für diese Unfallversicherung zu checken, Christian? Ja, das ist schon etwas anderes. Also bei der einen geht es um die Genossenschaften und bei der anderen geht es eben um private Versicherungsunternehmen. Ich werde da mit Sicherheit entsprechende Informationen bekommen können, allerdings nicht oder wahrscheinlich nicht über diesen Ansprechpartner. Ja, okay. Ja, also ich kann ja auch mal parallel, wir können uns ja beide mal informieren. Ja, also ich hau euch da mal nach. Ja, was machen wir jetzt mit dem, in Anführungszeichen, Antrag? Nehmen wir es erstmal zur Kenntnis. Nachdem das ja zugewiesen ist und Christian sich da erstmal drum kümmern wird, die Infos da zu finden, können wir uns ja überlegen, ob wir da irgendwann einen Antrag draus machen wollen. Und wenn wir das machen wollen, für welche Positionen, habt ihr gesagt? Nee, Funktionen, genau. Für welche Funktionen wir eine Unfallversicherung haben wollen. Aber das werden wir sicherlich jetzt auch nicht in dieser Sitzung klären können. Wortmeldung? Ja, bitte. Wir dürfen ab dem 22. diesen Monats plakatieren. Da halte ich es für unausweichlich, das vorher geklärt zu haben und dass alle Plakatierenden sowohl Haftpflicht als auch unfallversichert sind. Ich befürchte, Plakatierende fallen nicht unter die Ämter, so wie man sich das hier bei der Berufsgenossenschaft vorstellt. Ich fürchte auch. Also meine Erfahrung ist, dass das nicht funktioniert. Außer wir machen für jeden, der plakatiert, eine Beauftragung oder sowas als Chefplakatierer. Ansonsten, glaube ich, wird die Versicherung das nicht machen, befürchte ich. Obwohl ich den Ansatz also für durchaus nachvollziehbar und sehr gut halte. Also nur um das nochmal wieder in Fragenburg sehen. Ne? Habe ich auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Nur fürchte ich, macht die Versicherung nicht mit. Und ich fürchte, dass da viele, viele Piraten nicht mitspielen. Die weigern sich, so wie ich, irgendwelche Plakate aufzuhängen, wenn sie nicht Unfall- und Haftpflicht versichert sind. Naja, Haftpflicht versichert sind die meisten Leute. Also ich sag mal, 98% der Leute in Deutschland sind privathaftversichert. Und die private Haftpflichtversicherung deckt das natürlich ab, Leto, wie du das gerade fragst. Wenn ihr privat einen Haftpflichtschaden verursacht, bei der Unfallversicherung, die hat halt nicht jeder. Und ganz kurz nochmal zu der Haftpflichtversicherung. Das kann auch durchaus über die Partei laufen, wenn ihr vorher anmeldet und euch organisiert und nicht einfach so loszieht. Ja, das funktioniert auch. Mal abgesehen davon, haben wir im Wahlkampf 2012 nicht auch plakatiert? Ja, da waren wir auch versichert über den Landesverband. Und was ist mit der Versicherung? Jedenfalls wird das so vom ehemaligen Landesvorstand kommuniziert. Da ging es um die Haftpflichtversicherung und das ging über den Bund. Ja, über den Bund gibt es ja die Haftpflichtversicherung, das ist auch immer noch so. Es ist auch so, die Haftpflicht vom Bund zahlt auch beim Plakatieren, wenn wir Schäden bei jemand anderem anrichten. Und ansonsten zahlt es die normale Krankenkasse, wenn wir unten einen Unfall haben. Man ist also auf jeden Fall versichert. Genau, wie dem auch sei, wir sollten da halt nochmal drüber reden. Wir können das aber trotzdem jetzt nicht abschließend klären, für welche Positionen und Posten das eventuell möglich ist, wenn sowas etwas überhaupt gewünscht ist. Einen von Plakatieren abhalten, denke ich, sollte das letztendlich jedoch nicht. So, ich würde den Antrag oder das Ticket damit erstmal als behandelt einstufen. Jein. Also, wir brauchen ja immer noch die Info und müssen uns drum kümmern. Ja, aber das ist jetzt nur für den, weil wir müssen das Ding entweder abstimmen, ablehnen oder als, das kann man halt nur als behandelt erstmal ansehen fürs Protokoll. Ja, okay. Aber Christian, du würdest dir den Hut aufziehen und die Infos sammeln. Ja. Super, danke schön. Vielleicht am besten bis zur nächsten Sitzung, dass wir dann vielleicht schon einen Beschluss haben. Das wäre ganz gut, ja. Ja, oder zumindest einen ausgearbeiteten Antrag. So, bleibt ein bisschen raus. Daniel, ich habe kein Wort verstanden. Ja, meine tolle Elektronik macht wieder. So, also, Antrag Status behandelt fürs Protokoll nochmal und ich gehe über zu Ticket 81249 untergeordnete Glieder und hat den P-Shop bestellt. Ja. Warum liegt das hier? Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay, wir nehmen zur Kenntnis, dass der Rhein-Erft-Kreis etwas im P-Shop bestellt hat. Und machen weiter. Darf ich kurz was zu sagen? Ja. Das Thema ist ganz einfach, dass der Sage-Shop mit dem Debitorenkonto von Sage verbunden ist. Und da der Rhein-Erft-Kreis neu ist, hat er höchstwahrscheinlich noch keine Sage-Nummer und damit wird die Bestellung nicht freigegeben. Das heißt, ihr müsstet einmal sagen, ja, der KV existiert, damit sie ihre Ware bekommen. Und dann müsstet... Ist das so oder sind das Vermutungen? Piraten. Das ist so und soweit ich weiß, hat Steffi hat es definitiv auch bestätigt und wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen wir von ihr bald auch unsere eigene Debitorennummer mitgeteilt. Ja, das war jetzt auch nur darauf bezogen, dass das halt für die Vorstandssitzung ja, da ist, weil das halt hier trotzdem unnötig ist. Also das ist irrelevant in den Vorstandssitzungen, weil Steffi macht das normalerweise alleine, da haben wir nichts mit zu tun. Ja, ich weiß auch nicht, wie das bei euch gelandet ist, von uns kam das nicht. So, dann machen wir direkt mal schnell weiter mit dem, ich glaube, das müsst ihr nicht mal protokollieren, das können wir auch rausstreichen, aber egal. Mach mal. Das landet im Übrigen automatisiert bei uns im Trecker. Ja, aber nicht automatisiert auf Claudias Schreibtisch, die das dann wiederum in die To-Do einbaut. Das stimmt. So, wie dem auch sei, machen wir mit dem vermutlich ersten richtigen Antrag, oder den wir zumindest behandeln können, vernünftig, weiter. Anträge an den Landesvorstand, Finanzantrag, Ticket 81571, Scanner für die Verwaltung. Antragsteller ist Claudia Hagenschulte. Claudia, bist du da? Und nein. Kommst du bitte nach oben? Kann ich mich verpfeifen? Nein. Gut, Versuch was wert. Ist eine ganz einfache Sache. Das Totholz geht ja bei mir jetzt komplett über meinen Schreibtisch, also nicht über meinen virtuellen, sondern über meinen tatsächlichen. Ab morgen greift auch der Nachsenderantrag. Juhu, hoffe ich zumindest. Ich habe jetzt vom Sandos ein, zwei Sendungen zugeschickt bekommen und ich werde irre. Das dauert Stunden, bis die ganzen Sachen digitalisiert und auf dem Bunker hochgeladen worden sind. Ich weiß, dass es Scanner gibt, die einen Blatteinzug haben und die ein bisschen effektiver und schneller arbeiten als das Ding, was wir hier stehen haben. Ich werde wahnsinnig. Ich meine, wenn ihr sagt, das ist egal, ist das in Ordnung, aber dafür geht im Moment fast ein Arbeitstag drauf. Ja, dann brauchen wir das Ding. Fertig. Hast du hier da schon Angebote eingeholt so? Nein, habe ich noch nicht. Willst du da die AG Technik mal fragen, dass sie das da aussuchen? Das würde ich an Carsten Schräger an die AG Technik bringen, geben und ich und Technik, das sind so zwei Dinge, die gehen nicht so unbedingt zusammen. Ja. Okay, ich habe verstanden, ich habe es gekriegt, ich gebe es hiermit an die AG Technik weiter. Das wäre super, dass das jemand bestellt, der dann auch weiß, was vernünftig ist und nicht irgendwie so ein Billigkram. Ein paar Tipps kann ich dazu dann auch noch geben, aber wenn die AG Technik das macht, dann wird da mit Sicherheit auch jemand dabei sein, der sich damit auskennt. So, dann erfüllen wir Gox hier einen Wunsch und geben diesem Antrag den Status behandelt. Und ihr möget doch bitte, die AG Technik möge dann sagen. Sollen wir den als behandelt geben und nicht abstimmen und ja, dafür sein? Ja, was soll man denn da abstimmen? Wir wollen einen Scanner anschaffen, Punkt. Also ich würde dann lieber den konkreten Scanner freigeben, anstatt zu sagen, wir wollen einen Scanner, Punkt. Genau, der Antrag mit dem Betrag, den brauchen wir, das ist der eigentliche Antrag. Wenn die AG Technik durch ist, eine Empfehlung ausspricht, dann kommt der Antrag auf das Gerät mit dem Preis und fertig. Genau. Ja, egal. Finde, kein Problem. Ich kann den auch zurückziehen, wenn ihr das wollt. Ja, oder zieh den zurück, wenn du möchtest. Müsstest du aber einmal jetzt noch laut bestätigen. Ich ziehe den Antrag dann hiermit zurück. Okay, danke. Nächster Antrag, Finanzantrag, Ticket 81593 sowie Ticket 73826. Erneut Sonnenschirme, diesmal der Eiself. Ja, so war ja eigentlich schon mal, Thema ist ja bekannt, das Angebot liegt ja entsprechend vor. Ich habe eine Wiki-Seite angerichtet, wo die Leute sich eintragen können. Es geht um zwei Sachen. Ich habe mit der SG Gestaltung gesprochen. Da ist auch ein neuer Vorentwurf, der wird aber nochmal überarbeitet, eingereicht worden, ob wir auf neue Design oder alte Design. Der Carsten kann da ja dazu was sagen. Wir haben eine alte Druckvorlage, das ist das linke Bild, das heißt, sie ist orange-weiße mit dem alten Logo und so weiter und so fort. Und rechts auf der Seite ist jetzt das neue Logo eingearbeitet. Sollte ein neues Design beantragt werden, fallen nochmal 150 Euro Druckvorkosten ein. So, und da war die Frage, ob das der Landesverband übernimmt, damit die einzelnen Kreisverbände, die die Sonnenschirme bestellen möchten, nicht das umgelegt wird, sondern dass der Landesverband bezahlt. Und das zweite ist halt eine Entscheidung jetzt von euch als vom Vorstand, dieses Ticket. So, ob diese alten, verlorenen minus eins, weil einer steht wohl in Krefeld, entsprechend jetzt mit in diese Gesamtbestellung reinfließen soll oder ob in Anführungsstrichen der Carsten das selbstständig macht. Hat er schon. Also das Ticket erübrigt sich im Prinzip. Würdest du dazu noch zwei, drei Worte ausführen? Ganz einfach. Das Ding, hier der Frank und ich hatten eine kleine Diskussion in der Verti letzte Woche. Und ich hatte ihm gesagt, ich mache das schon. Er hat die Liste der KVs mitgenommen, die er schon hatte. Das heißt, auch die Düsseldorfer Bestellung habe ich jetzt abgekoppelt. Ich bin jetzt auf die Sonnenschirme und Tische gegangen, die der Ralf damals initiiert hat. Da haben wir einen Beschluss zu, der ist schon ein paar Tage alt. Und das habe ich jetzt bei dem alten Lieferanten so angefragt. Und das ist jetzt für mich erstmal abgehakt, weil das liegt bei der Firma jetzt vor. Zu diesen Konditionen, die wir damals hatten, tun sich noch ein bisschen schwer damit, uns die ganz zu geben, weil wir mehr Lieferorte brauchen, weil ich die Sonnenschirme nicht in NRW haben will, weil das sind unsere Schulden, die wir quasi den anderen Kreisen und Ländern ja noch schuldig sind. Aber das ist auch das alte Design und das geht einfach getrennt weg. Was der Frank da jetzt macht, ist eine abgetrennte Sache. Die wollte er alleine durchziehen und da kann er auch dann auf das neue Design gehen. Aber ein Zusammenschluss ist der beiden Bestellungen ist durch die Aktion nicht mehr möglich. Ja. Moment, es geht darum, hast du das mit denen abgeklärt, ob sie das alte Design noch wollen? Ich habe gar nichts abgeklärt, ob altes Design, wir schulden denen das unter dem alten Design und dann kommt das auch so. Wir stellen quasi die Situation her, die wir schulden. Dann gibt's auch keine weiteren Kosten. Wir haben schon bereits einen Beschluss über ein Budget und das umfasst halt letztendlich das alte Design, weil keine extra Kosten darin enthalten sind. Du hast aber auch gelesen, dass es, ich sag jetzt mal, eine bessere Qualität ist als das, was wir letztes oder vor anderthalb Jahren hatten oder was wir zurückliefern. Reden wir jetzt von dem Stoff? Ja. Deswegen tun sich noch ein klein wenig schwer, aber das ist völlig egal. Ich habe mich bezogen auf das damals erstellte Angebot, genau mit der Nummer, ist ja in dem Ticket drin und habe denen das so geschickt. Und da habe ich auch nichts zum Logo ändern gesagt. Das ist einfach genau das nochmal, was wir da hatten. Ob die jetzt eine bessere Qualität liefern, haben sie mir noch nicht zugesagt. Ich weiß nicht, was sie dir gesagt haben, aber es ist auch egal. Ich habe einfach den Beschluss jetzt genommen, der wird jetzt umgesetzt. Fertig. Gut. Dann eine andere Frage, gibt es schon einen Schlüssel für die 8x8 zusätzlich Bestellten, die in diesem Ticket drin sind? An welche KVs die gehen? Nein, die gehören erstmal dem Landesverband, die gehen erstmal an keine KVs, weil ich nicht weiß, was für eine Aktion du da fährst, wer diejenigen sind, die Bedarf anmelden, weiß ich nicht. Ich habe sie dann erstmal in der Berti als Landesverbandsmittel und die werden dann an die Kreise abgegeben, die Bedarf haben und nicht unter deine Aktion fallen. Du hast aber schon mal auf die Wiki-Seite gestellt, weil du wolltest, dass die Liste ja mit Beschluss haben und die Beschlüsse waren ja teilweise nicht auf der Liste, das stand ja daneben. Deswegen habe ich gesagt, nur Düsseldorf kann eine hundertprozentige Zusage geben. Wenn wir das jetzt so detailliert aufrollen, du hast die Liste in Papierform mitgenommen, hast gesagt, du machst das selber. Bist du denn Brand rausgelaufen? Da waren noch andere im Raum. Ich habe Düsseldorf jetzt erstmal in deiner Obhut gesehen, weil du hast das Zeug mitgenommen. Ich rede jetzt aktuell von den Schulden, die wir als Landesverband den anderen Landes- und Kreisverbänden gegenüber haben. Alles klar. So, deswegen stelle ich aber trotzdem den Antrag, da auf der Liste sind ja die KVs und die Direktkandidaten, die sich bisher gemeldet haben im Regio Mumble, beziehungsweise ob die Druckkosten vom Landesverband zusätzlich übernommen wird, wenn das neue Design laut Muster der SG Gestaltung genommen wird. Dann stelle ich die Rückfrage. Ich glaube, in deiner Mail stand drin, dass diese Aktion, die du da fährst, nichts mit dem Landesverband oder sonst was zu tun hat, dass sie aus Spenden finanziert wird und dass das alles selber gemacht wird. Warum sollen die dann vom Landesverband übernommen werden, wenn das eine komplett separierte Aktion ist? Ja, weil unterm Strich wir nicht davon ausgegangen sind, wenn die einzelnen Direktkandidaten jetzt einen Sonnenschirm haben möchten oder mehr haben möchten, dass es keine Sammelbestellung vom LV gibt. Es gab eine Sammelbestellung vom LV, die du durch deine E-Mail letztendlich torpediert hast, wenn wir es mal so sagen. Du hast da jetzt eine eigene Aktion rausgemacht. Dann müsste nach der Logik, nach deiner eigenen Aktion, die 150 Euro Kosten auch durch Spenden und Sonstiges finanziert werden. Ja gut, deswegen, ich stelle ja jetzt einfach den Antrag. Ansonsten werde ich das so weit weitergeben, dass diese Druckkosten eben noch umgelegt werden müssen. Gut. Okay, ich denke, damit ist das auch ausreichend irgendwie geklärt. Also in diesem Antrag geht es letztendlich nur darum, dass wir bei einer Designänderung die Druckkosten tragen würden. Die Druckvorkosten. Die Druckvorkosten, okay. Eine kurze Frage dazu. Davon würden doch auch die über den Landesverband später bestellten Sachen profitieren, oder? Nein. Der gesamte Bund, also Gesamtdeutschland, würde davon profitieren. Genau, Gesamtdeutschland. Du planst ja noch, dass die Sachen auch in den P-Shop landen. Frag doch einfach mal den Tom, ob er die Kosten mit übernimmt. Das ist dann ein Bundesprodukt quasi. Ach so, ja okay, das ist ja was anderes. Moment, ich stelle den Antrag im Moment an den Landesvorstand NRW. So, mehr nicht, so, weil die Hauptbestellungen oder viele Bestellungen werden aus NRW kommen und die anderen hätten dann den Vorteil, dass dieser neue Hersteller mit der besseren Qualität eventuell im P-Shop aufgenommen wird. Dann lass uns das noch eben abstimmen. Gut, wenn kein weiteres Vorstandsmitglied eine Anmerkung hat oder ein Zuschauer, eine Zuhörer, eine ganz, ganz wichtige, würde ich das jetzt gerne abstimmen. Fangen wir beim Ali an. Moment. Ja, cool. Packbot, ja. Wer sind die Unterstützer? Unterstützerregelung ist doch nur für KVs, oder? VKVs, ja. Ah, okay, ja, cool. In der Liste vom Frank auf der Wiki-Seite steht Düsseldorf, Köln, Yoshi-Bär, Wegener, das ist wahrscheinlich Wuppertal und Paderborn. Das sind die, die so Schirme in Anspruch nehmen wollen. Ja. Ich denke mal, dass das auch noch mehr werden. Nichtsdestotrotz, Ali. Ich enthalte mich. Jens. Was ist mit Christian? Ich bin dagegen. Carsten. Dagegen. Ich bin ebenfalls dagegen. Du hast Christian immer noch vergessen. Nee, bei mir steht er als Ed weiter unten. Maja. Ich enthalte mich. Christian. Dagegen. Bucky. Ich bin dagegen. Wir machen das dann nochmal so. Danke. Bitte. Okay, kommen wir zu Finanzantrag Ticket 81631, Aufstockung Budget Junge Piraten. Antragsteller ist Gabriel Heinzmann. Ich spreche das eh falsch aus, deswegen höre ich ja auf. Jimenez heißt ja. Das. Jimenez. Ist der Gabriel anwesend? Ja, das bin ich. Ich übernehme den Antrag für den Fury Piraten. Ach, der Fury ist das, ja, dann hätte ich schon wieder gewusst, wer es ist. Okay, bitte. Unterstützer ist der Ali, der weiß auch davon, wir hatten ein Treffen mit den jungen Piraten und die haben uns halt mitgeteilt, dass sie dringend Unterstützung brauchen, dass ihnen Geld fehlt, dass sie jetzt im Wahlkampf aktiv mitmischen wollen und uns helfen wollen, unterstützen wollen und sie brauchen einfach da neue Werbemittel und ja, daraus sollen dann halt, also aus dem Budget sollen dann halt eben auch auf die jungen Piraten zugeschnitten bestimmte Giveaways, Flyer und so weiter erzeugt werden. Ich habe ihm dazu gesagt, dass die Kreativen ihm helfen, beziehungsweise dass sie das mit den Kreativen absprechen sollen und werde da auch ein bisschen mithelfen, dass das Budget nicht voll ausgereizt wird, sondern dass das halt eben nur so eine Hausmarke ist. Und wir gucken, dass wir das möglichst günstig alles bestellt bekommen. Vor allem ist es auch wichtig zu erwähnen, angesichts der Gamescom ist es sehr wichtig, den Antrag anzunehmen, sage ich jetzt mal, weil wir dürfen nicht in den Hallen einen Stand eröffnen als Partei. Aber das machen die jungen Piraten zum Beispiel für uns in Vertretung und die brauchen ganz dringend eben dieses Material dafür. Und das sollte eigentlich auch in dem Budget mit enthalten sein. Also wenn ihr euch fragt, für was das verwendet wird zum Beispiel. Genau. So, gibt es jetzt noch weitere Anmerkungen zu diesem Ticket? Ich habe nur eine kurze Frage. Da steht aufgestockt auf 1500. Von was? Also was war es denn vorher? Von 500. Ah, okay. Davon sind 2/3 ungefähr verbraucht. Weitere Anmerkungen? Gut, dann stimmen wir das ab. Maja. Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Carsten. Jo. Jens. Jo. Ali. Sehr dafür. Paki. Auch dafür. Und Christian. Ja. Sehr schön, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr, übergebe an den Paki und wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles klar, Lanja. Ihr habt die Mail ja hoffentlich bekommen. Yeah, ja, feierlich zu hart. Entschuldigt. Okay, schön, alles klar. Wir posten dann um 12 auf dich. Alles klar, um 12 kommt ich mal rein. Tschüss. So, ciao. Ciao. Feier schön. So, okay, dann sind wir jetzt, also erstmal vielen Dank. Ich werde dem Fury das mitteilen. Es kommt jetzt nochmal ein Antrag über das Budget für Fahrtkosten. Dafür gilt das gleiche wie für den vorherigen Antrag. Da übernehme ich auch den Antrag und nehme Ali als Unterstützer rein. Die jungen Piraten haben zunehmend Fahrtkosten im Wahlkampf und da haben sie uns gefragt, ob sie finanziell da auch noch ein bisschen unterstützt werden. Dafür. Nicht so schnell. Ja, das ist sicherlich richtig, aber da ist halt letztendlich die Frage, ob wir alles bezahlen. Ich meine, ich kann Werbematerial kann ich verstehen, publizieren, dass man da ist, was man macht. Fahrtkosten, wofür? Ja, also, dass die dann... Dass das ein Fahrtkostenbudget ist, ist doch klar. Die müssen doch nochmal dann eigene Fahrtkostenanträge stellen, oder? Und Beauftragte bekommen nur die Fahrtkosten. Oder sehe ich das falsch? Sind die Yuppies denn beauftragt von uns? Das Ding ist, die wollen gerne helfen. Und das ist gewissermaßen auch ein Freibrief, weil sie haben halt das Problem, dass sie sonst einfach nicht zu irgendwelchen Aktionen mitfahren können. Sie können die Sachen nicht unterstützen. Und das ist halt, um neue Leute anzuwerben, auch sehr, sehr schwierig. Sie haben wenig Geld und sind dadurch halt immer sehr stark auf die anderen Piraten angewiesen und können nicht mal selbstständig irgendwas machen. Da mag ich mal einhaken, das sind ja andere auch nicht. Also wir haben ja genug Leute, die vielleicht auch nicht so viel Fahrtkosten haben und auch auf eigene Kappe überall hinfahren. Jetzt weiß ich nicht, warum dann da die Yuppies... Da grätsche ich jetzt rein. Es geht nicht darum, dass da jeder einzelne junge Pirat dann irgendwie Fahrtkostenzuschuss bekommt, sondern nur die Leute, die irgendwas organisieren, die irgendwas aufbauen, die irgendwas planen und also die halt wie wir irgendwie versuchen, was auf die Beine zu stellen und Strukturen aufzubauen. Es geht jetzt nicht darum, dass da jeder junge Pirat irgendwie die Zugfahrkarte bezahlt bekommt, sondern es geht hauptsächlich um die Leute im Vorstand oder die mit in der Presse mitmachen, die halt eben einen Auftrag haben in irgendeiner Form. Also auch da kommt ja dieses Thema Gamescom. Also wenn da bis zu 10 Yuppies hinfahren und dann auch die ganze Zeit über dort diesen Stand betreuen, wäre es mir eigentlich schon sehr recht, wenn wir denen zumindest die Fahrkarten bezahlen würden. Eine kurze Sache zwischendurch, kann einer kurz eine Bridge für Sasa hier reinziehen? Ja, mach ich. Also ich finde, wir müssten da klarer definieren, wer was bezahlt kriegt, weil sonst kann auch jedes Mitglied aus sonst wo sagen, oh, ich habe jetzt 10 Stunden am Infostand gestanden, ich hätte jetzt gerne Fahrtkosten erstattet. Nur so am Rande. Ja, also ich finde, es müsste spezifiziert werden, genau solche Themen, Gamescom, ja, okay, klar. Fahren dahin, machen was, doing, kriegen sie. Also nicht diese Pauschale, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ja. Okay, Carsten, bin ich bei dir. Das wäre ja eben, dass wir das vielleicht einfach als Budget so festlegen und wir das halt notieren, was davon benutzt wird. Und wenn Sie ein bestimmtes Anliegen haben, können Sie das dann halt dem beantragen und wir ziehen das davon dem Budget ab. Aber dafür brauchen Sie dann eigentlich kein Budget. Also wenn die gute Aktionen machen, dann wäre mir eigentlich, ich will nicht sagen, die Summe egal, aber im Prinzip hängt es dann eigentlich immer an jeder einzelnen Aktion, oder? Wollen wir das so machen, Paki, dass ich nochmal mit den Piraten spreche, mit den Yuppies, und wir uns überlegen, wie wir das besser gestalten könnten? Ja, können wir machen. Weil bevor der Antrag abgelehnt wird, lass uns diesen Antrag lieber erstmal zurückziehen und den einfach neu einreichen. Und wie auch schon gesagt wurde, das dann einfach besser spezifizieren. Ja, kurzer Hint, ich finde hier irgendwie keine Mumble Bridges, die frei sind. Seht ihr irgendwo eine? Im Bund ist eine, direkt in Bund drin. Okay, ganz oben, ich zieh die mal runter. Hä? Im Bund? Ah. Ja, ich sehe sie. Ach, okay. Da. Kann mal jemand ziehen? Bei mir klappt's eben gerade nicht. Warte, ich versuche. Nö, kriege ich nicht raus. Die kann man da nur rausziehen, wenn man im Bund entsprechende Rechte hat. Eben. Tja, schade. Klauen wir eine andere? Oder Sasa könnte sich da jetzt schon reinwählen und die mal schnell in den Zip Mumble Bridge Home Raum zurückschicken. Das geht dann ja per Tastencode. Warte, ich habe noch eine in Nachhaltigkeit. Auch nicht. Warte. Irgendwelche Admins da? Der Timmy ist da. Der könnte uns da helfen. Timmy, bist du da? Kurze Frage, wo ist einer? Oben in Nachhaltigkeit oder in Bund ist eine Bridge, die bräuchten wir hier im Vorstandsraum. Bei euch im Vorstandsraum oder im sprechenden Raum? Vorstand. Vorstand. Super. Yay. Oh, jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir zwei, yeah. Cool. Wer sagt Sasa Bescheid? Weil sie sieht's ja, oder? Ich hab die obere entmutet. Sollen wir weitermachen? Jo. Okay, also stimmen wir das jetzt ab? Nö, ist doch zurückgezogen. Okay. So, als nächstes kommt Finanzantrag, Ticketnummer 81659, Erstattung von Standgebühren und Wahlkampfkosten, Antragsteller Sabine Martini, Unterstützer Helge Jung und Arndt Heuvel. Sammy. Wir haben eine Wortmeldung von Goxi noch kurz. Ja. Ich habe ja so einen ähnlichen Antrag gestellt. Verschiebt den Antrag doch bitte hinter meinen entsprechenden Antrag. Dann hat sich das Ganze mit dem VKV-Budget wahrscheinlich erledigt. Wir haben da so, okay, wie ich hätte das eh gesagt, weil wir da eh schon einen Beschluss zu haben eigentlich. Wir haben da eh schon drüber gesprochen. Ja, ich sehe es auch gerade. Gib mir mal Zeile. Das ist dann 394. Kommt der von Goxi. Ja. Wenn wir den annehmen, dann hat sich das wirklich erledigt. Dankeschön. Dann würde ich sagen, nehmen wir direkt den nächsten. Das ist 81659. Unterstützung für eine Garantie von 500 Euro für die Vorführung des Films Water Makes Monies. Sabine, erzähl doch mal. Ja, wir haben den Film zusammen mit dem Cineplex so geplant, dass wir die Original, das Original kriegen ohne Kürzungen in deutscher Sprache. Sie sind uns entgegengekommen, weil das auch eine politische Sache ist. Es kosten also 5 Euro die Karte. Der Saal hat 186 Plätze und wir müssten im Prinzip für 100 Plätze garantieren. Der Wilk und ich springen ein mit einer Garantie. Und wir brauchen aber irgendwie noch einen Puffer, denn wir wissen nicht, wie gut die Werbung hinhaut. Das Kino macht Werbung über Flyer und über Plakate und Ankündigungen in Zeitungen. Und wir tun unser Teil, aber ich hätte gerne eine Garantie über 250 Euro. Ist nämlich folgendes Problem: Wir können vorher Karten kriegen, die wir dann auch selbst verkaufen. Die müssten wir aber gleich bar bezahlen. Und deswegen bräuchte ich da eine Garantie. Verstehe. Wie lang ist das noch hin? Der Film findet am 27.06. statt. Das ist ein Donnerstag. Wird klar, wenn der Film beworben ist, dass das eine Aktion von den Piraten ist? Entschuldigung, bei mir klingelt das Telefon. Ich mach mal weg. So, kannst du die Frage nochmal bitte stellen? Ja, klar. Wird es klar, wenn der Film da gezeigt wird, dass das eine Aktion von den Piraten ist? Oder darfst du zum Beispiel unseren Wasserflyer im Kino verteilen oder sowas? Darf ich. Und außerdem kommt schon vorher der Hans-Jörg Rohwedder und es gibt anschließend eine Diskussion. Und wenn wir Glück haben, kommt auch einer der beiden Filmemacher. Wäre eine schöne Aktion, um die Piraten Paderborn zu stützen. Genau deswegen ist das so auch geplant und das ist dann für uns, am 22. haben wir den ersten Stand, die habe ich angemeldet, das ist auch alles okay und das ist für mich dann eigentlich so eine ganz gute Wahlkampfeinleitung, guter Auftakt und ich brauche ja ganz dringend auch wieder Leute, die einfach auch neugierig sind und zu Stammtischen kommen oder ja überhaupt in Erscheinung treten, das ist ganz wichtig. Habt ihr da einen Listen- und Direktkandidaten vor Ort, der da bei der Diskussion ein bisschen mitmachen kann? Ich bin die Direktkandidatin. Ja, das war klar. Aber hast du sonst noch irgendwen da angesprochen, der da dabei ist, oder? Nein, ich habe gedacht, der Rohwedder genügt, denn es geht ja um das Thema Privatisierung von kommunalen Sachen wie Strom, Gas, Wasser, wo Paderborn auch gerade versucht, stellenweise von E.ON zurückzukaufen. Und hier geht es ums Wasser, was privatisiert werden soll. Ich würde mich freuen, wenn du die Tina Worms dann nochmal gezielt ansprechen könntest, weil die sich um das Thema Umwelt, Verbraucherschutz und so weiter, also das, was hier in einem Ausschuss ist, kümmern möchte, sollte sie in den Bundestag kommen. Deswegen fände ich es ganz schön, wenn du sie gezielt einladen könntest. Mit Vergnügen, ja. Finde ich eine sehr gute Idee, habe ich notiert. Und ich sehe sie morgen wahrscheinlich, denn sie wollte auch nach Bochum kommen. Dankeschön. Gibt es dazu noch weiteren Redebedarf oder Fragen? Gut, dann würde ich jetzt zur Abstimmung kommen. Ali. Ali ist kurz AFK. Christian? Dafür. So, sorry, ich war kurz weg. Ich bin dafür. Okay. Jens? Ja, bin dafür. Carsten? Jo. Maja? Dafür. Sasa, hörst du uns? Nö. Nö. Ich bin auch dafür. Gut. Sasa, wenn du uns hören solltest, mach mal kurz Pieps, dass wir wissen, dass du da bist. Gut, der Antrag ist angenommen, einstimmig. Hat der Ali jetzt was gesagt? Der Ali hat ja gesagt. Okay. Ich bedanke mich und hätte dann aber noch eine Nachfrage. Ich weiß nicht, was Goxi da eingereicht hat und warum mein erster Antrag jetzt gar nicht behandelt wird. Könnte mir das kurz einer erklären? Der Antrag kommt direkt jetzt. Der kommt jetzt, also guck mal in Zeile 378. Der Antrag von Goxi behandelt alle Infostände und wenn wir den annehmen sollten, dann brauchen wir deinen Antrag gar nicht mehr behandeln. Alles klar, danke. Ich gehe ins Bett. Schlaf gut. Danke. Ich gehe ins Bett mit PAD. Schlaf gut. Okay. Nimm das Pet-Kopfkissen mit. Und ja, okay. Ali, da. Nimm eine andere Taste als die 4, während du gerade im Pet bist. Ja. So, dann gehe ich mal weiter zum nächsten Antrag und das ist der Antrag von Goxi. Die Infostände im Rahmen des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2013 werden aus Landesmitteln gezahlt. Goxi, erzähl doch mal. Ja, wie schon im Antragstext geschrieben, hat der letzte Landesvorstand beschlossen, nach vorherigem Antrag die Kosten für Infostände im Rahmen der Landtagswahl durch den Landesverband zu übernehmen. Dies wurde gern und rege von der Basis genutzt. Die Abwägung, ob nun ein Auto, sonstiges oder Infostände das eigene Budget belasten, stellt sich hierdurch nicht mehr. Auch die Frage nach dem Budget sollte bei Infoständen keine Frage sein. Es sollte auch ein letzter Termin zur Beantragung beschlossen werden, um damit die Abrechnung des LVs nicht zu gefährden. Das Blabla von wegen Zusammengehörigkeitsgefühl steigern, spare ich mir an dieser Stelle. Das hast du so schön vorgetragen. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ja, nur eine Frage, was denn mit den Kosten dann gemeint ist. Das ist so global. Das heißt, die, die kein Pavillon haben, kriegen einen gesponsert? Es sollte ja mittlerweile jeder VKV oder jeder KV einen Infostand haben, oder? Durch die Infostandpaketaktion. Noch nicht. Wir haben in fast, in vielen Bereichen, das kommt aber gleich nochmal auf die TO, haben wir so ein Paket. Die letzte Rutsche hat, da haben wir Budget für 15 freigegeben. Mehr Geld hatten wir zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr übrig. Und ich wusste nicht, dass Steffi nicht da ist, ich hätte heute gefragt, wie viel wir erübrigen können, weil wir haben mindestens noch zwei, von denen ich weiß, dass sie ein Infostandpaket auf jeden Fall brauchen. Ich brauche eine Zahl, wie viel Geld wir dafür übrig haben. Dann hätte ich jetzt weiter aufgefüllt, weil Projekt 53 ist in mehreren Schritten, das ist nicht voll Ausstattung gewesen, sondern in mehreren Wellen, einfach weil wir nicht genug Geld hatten zu dem Zeitpunkt. Aber erstmal habe ich den Antrag richtig verstanden, dass es da um die Infostandgebühren geht, oder? Ich denke ja. Ja, ja, richtig, die Infostandgebühren, darum ging es. Ja, das nicht darum, wie Anreise zu Infoständen und so weiter gezahlt wird. Gut, das war nämlich meine Frage eigentlich. Also es ging mir jetzt weniger um den Pavillon ganz speziell, als vielmehr um die Frage, was jetzt genau gemeint ist. Ich hätte auch noch eine Frage dazu, darf ich? Ja, klar. Ich habe zum Beispiel Standgebühren zu bezahlen. Und was ist damit? Um genau die geht es gerade. Das war genau das Thema des Antrags. Also auch, alles klar, danke. Nee, nicht auch, sondern insbesondere oder ausschließlich, so wie ich das jetzt verstanden habe. Genau, genau. Es geht darum, dass die Infostandgebühren, die Anmeldegebühren nicht mehr das KV- oder VKV-Budget belasten sollen. Punkt. Ich hatte bei uns noch einen Schirm mit eingerechnet. Das gilt dann dafür aber nicht, ne? Das war eben meine Frage. Nee. Aber ist das nicht der Fall? Nee, da steht ja hinten, okay. Du hast Standgebühren, Wahlkampfmaterial und Piratenschirm. Ja. Machen wir nachher. Wir gucken mal, was wir jetzt da beschließen und dann behandeln wir da nochmal extra und den können wir dann zur Not auch noch darauf abstimmen. Also gibt es dazu noch einen Antrag von Goxi? Wir müssen noch den letzten Satz im Arg, dass wir dass wir diese Zeit festlegen sollen, den letzten Termin zur Beantragung, wann das gemacht werden muss. Ich würde sogar sagen, dass das im Nachhinein beantragt werden kann, oder? Macht es keinen Sinn? Ich wollte nur die Jahresendabrechnung des LVs nicht gefährden. Wenn da irgendwie im nächsten Jahr erst Standgebühren beantragt werden, ist das wohl nicht zielführend. Ach so, ja, da hast du natürlich recht. Dann irgendwie bis Ende des Jahres oder so. Und Shaggy fragt, ob die Stände im Wahlkampf nicht immer kostenlos sind. Wenn du dich auf die Gebühren beziehst, nein. Es kommt von Stadt zu Stadt vor, dass gewisse Verwaltungsgebühren veranschlagt werden von 10, 15 Euro. Ja. Ja, sagen wir es mit Anfang Dezember oder als Termin. Dann ist noch ein Monat Zeit, um die nachträglich einzureichen. Also das, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall irgendeine Grenze einziehen. Entweder ein Budget aufmachen oder eine zeitliche Grenze reinziehen. Die zeitliche Grenze ist doch durch die Bundestagswahl gegeben, oder? Ja, nicht durch die Beantragung. Wir hatten jetzt auch einen Fall, da ist den Leuten halt hinterher eingefallen, Mensch, da war doch noch so eine Standgebühr, die hätte ich vielleicht jetzt ganz gerne nochmal. Und das ist dann Monate später einfach. Und das darauf bezogen, die zeitliche Grenze. Genau, und damit die Endabrechnung des Jahres nicht komplett über den Haufen wirft, müsste das halt dann noch in diesem Jahr passieren. Aber wir werden das Ganze doch sowieso verkünden müssen, ja, damit das alle wissen. Also dieser Vorstandsbeschluss als solcher reicht ja eigentlich nicht aus, damit das alle wissen. Und reicht es nicht, dass wir uns jetzt darauf festlegen, dass es eine zeitliche Grenze geben muss. Und wir besprechen das insbesondere nochmal mit Steffi und legen die dann später fest. Ja, das können wir machen. Ist gut. Und nu? Gut. Nicht einschlafen, Paki. Ja, dann würde ich sagen, nee, ich habe nur gewartet, bis Claudia das zu Ende schreibt. Dann würde ich sagen, stimmen wir den Antrag jetzt ab, wenn da keine weiteren Anmerkungen oder Fragen dazu kommen. Genios ist noch als Wortmeldung oben dazugekommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine ist. Hat sich jetzt quasi erledigt. Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass wir am 22. irgendwann einen Wahltag haben. Und wenn man dann 3 Wochen hinaus darüber eine Frist setzt, sollte das für jeden, glaube ich, möglich sein, daran zu denken. Okay, Danke für die Anmerkung. Dann würde ich sagen, stimmen wir ab. Ali? Dafür. Christian? Dafür. Jo. Jens? Carsten? Jo. Maja? Jo. Ich bin auch dafür. Sasa noch nicht da? Anscheinend die Brit scheint irgendwie kaputt zu sein, ja. Kann sich da vielleicht noch mal jemand drum kümmern, eine andere Bridge reinzuziehen, Unterstrich oder Timmy oder wer? Können unseren AG Technik Bot da aktuell für verwenden. Ich bräuchte nur kurz eine Telefonnummer. Von der Sasa? Ja, bitte. Schicke ich dir per DM. Danke. So, damit ist der Antrag angenommen. So, jetzt geht's in dem nächsten Antrag dann quasi nur noch um das Wahlkampfmaterial und einen Piratenschirm für die Sabine. Dann müssen wir den Antrag aber dementsprechend abändern, oder? Ja, die Frage, welches Budget das dann wäre für euch. Minus 18 Euro, das hätten die Standgebühren gekostet. Im Prinzip kann man es bei den 200 belassen, weil wenn ich das haben kann, würde ich nämlich nicht nur den Schirm kaufen und meinen schweren Fuß von zu Hause mal mitschleppen, sondern würde das dann mit so einem Standtisch und allem gleichzeitig zusammen machen. Und dann, was an Flyern oder sowas ist, das ist dann wahrscheinlich eher marginal. Okay. Das heißt, das wären dann... Das weiß der Frank Render, was der Schirm, ich möchte nicht den neuen, ich möchte den alten, in der alten Form haben, mit dem Tisch und dem Standfuß, was das kostet, das weiß der. Frank, bist du noch da? Ja, was heißt den alten? Es gibt doch zwei Schirme zur Wahl, mit dem neuen Design und mit dem alten Design. Ich finde das alte Design einfach schöner und besser. Es ist leuchtend orange und nicht dieses verwaschene mit den Streifen drin. Den möchte ich lieber haben, wenn es möglich ist. Und dann aber in der Kombination mit dem Stehtisch und dem Fuß. Dann kann ich das nämlich alles zusammen bei Arndt Häubel in der Garage parken und habe es dann immer zur Verfügung. Sonst muss ich nämlich immer den ganz schweren Ständer von zu Hause mitschleppen und da brauche ich immer Hilfe bei. 125. Sorry, hört ihr mich? Yeah. Ja! Ja, juhu, der technische Support hat... Und weg ist sie. So. Grimm und... Ich hab sie unmuted. Hi, Sasa. So, das sind... 125 Euro kostet der, steht hier auf der Seite, voraussichtlich. Ja, und dann was an Flyern und ähnlichem Material noch zu besorgen ist. Kurzer Hinweis, sollte es nicht aber mit dem neuen Design, dann frage ich jetzt an den Carsten, da ja jetzt 8 Stück dann übrig sind durch seine Bestellung. Das ist ja virtuelles KV-Geld, ne? Ja, Stopp, aber Sammy hatte gerade gesagt, sie will das alte Design. Deswegen ja. So. Das alte Design ist billiger. Nein, preiswerter. Nein, das ist genauso teuer. Nur das alte Design bestellt der Carsten, wenn kommt ein neues Design. Obwohl dieses verrauchte Orange mit Sicherheit nicht genommen wird, laut SE-Gestaltung. Das war nur ein erster Vorschlag. Dann müsste Carsten jetzt sagen, ob er einen abgibt von seinen 8 und dann würde es das so laufen. Ja, aber wenn sie jetzt Budget hat und einen bestellen will, ist doch alles gut. Verstehe ich jetzt nicht. Da kriege ich dann nur das neue Design, das will ich nicht haben. Deswegen sage ich ja, es wird, wenn eine Sammelbestellung für alle geben wird. Wir können nicht unterschiedliche Designs mit unterschiedlichen Drucken machen. Dann müsstest du beim Carsten, weil er 8 übrig hat, eine von den 8 nehmen. Wenn Carsten damit einverstanden ist. Carsten, ich mache Kotau vor dir. Mit Handkuss. Ach, Sammy, weißt du, du kriegst auch sowas. Naja, ist okay. Da will der Frank wohl wirklich nur den neuen bestellen. Aber natürlich, wir haben dann welche über und klar. Okay. Vielen Dank. Ziehst du den Antrag dann zurück, Sammy? Kann ich nicht ganz zurückziehen. Erstmal braucht ja Carsten, ich weiß nicht, ob der nicht dafür Geld haben will. Und dann brauche ich ja noch Wahlkampfmaterial, Flyer und sonstiges. Das kostet ja auch. Und sind das die Wasserflyer? Das sind zum Beispiel die Wasserflyer, die ich so schnell wie möglich brauche. Dann sind es noch andere Flyer und dann brauchen wir noch Battlecards. Okay, ja. Wie gesagt, da ein bisschen müssen wir stehen lassen an dem Budget. Ein bisschen braucht Sammy halt. Okay, was schätzt ihr, wie viel das ist? Dass Claudia das ändern kann? Okay, gehen wir davon aus, macht ihr das über den VKV mit dem Sonnenschirm und den Werbemitteln oder wie macht ihr das? Ja, ich möchte das Geld für den VKV haben. Ich glaube, wir haben seit ewigen Zeiten überhaupt nichts beansprucht. Und wir brauchen es tatsächlich, denn bisher habe ich alles, was sonst so an Kram zwischendurch war, immer selbst bezahlt. Und ja. Ist okay. Ist okay, die Frage bezog sich wirklich nur darauf, ihr möchtet das VKV nehmen und das ist ja alles kein Problem, das können wir ja machen. Wir müssen nur wissen, woher das kommt. Ja, vom VKV. Gut, dann ist das ein VKV-Antrag. Antragsteller haben wir, habe ich gehört. Ich würde die 200 Euro stehen lassen. Wir müssen alles freigeben. Bist du ja. Also durch. Ich habe nur den Antrag insofern geändert, dass ich die Standgebühr rausgenommen habe. Ja, Standgebühr kannst du rausnehmen, aber die 18 Euro würde ich nicht von den 200 abziehen. Nein, ich habe nur den Begriff rausgenommen, nicht die 18 Euro. Ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, stimmen wir den jetzt ab. Ali? Dafür. Christian? Dafür. Ja. Carsten? Jo. Maja? Jo. Ich bin auch dafür. Sasa? Ich muss mich gerade enthalten. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Alles klar. Das ändert sowieso nichts. Der Antrag ist damit angenommen. Paderborn dankt und fühlt sich gut behandelt. Gern geschehen. So, dann kommt als nächster Antrag die 81694. Da ist ein Link zur nachträglichen Änderung im Protokoll. Der Antragsteller ist Goxi und es geht um eine Umsetzung. Goxi, magst du den kurz erläutern, den Antrag? Ja, ihr habt am 23.05. diesen Jahres einstimmig beschlossen, die Protokollseiten, also die Vorstandsprotokolle, zu schließen, also nicht für alle editierbar zu machen. Dieser Beschluss ist bis heute nicht umgesetzt worden. Wer etwas beschließt, sollte das auch umsetzen oder jemanden damit beauftragen, diesen Beschluss umzusetzen. Also den Auszug aus dem Protokoll nochmal reingeschrieben. Steht allerdings konkurrierend zum nächsten Antrag, den Beschluss einfach aufzuheben. Da könnt ihr euch jetzt zwischen entscheiden. Gut. Wie seht ihr das? Also wir hatten eben schon mal das Thema angesprochen und wir waren alle der Meinung, dass wir da auf jeden Fall jemanden beauftragen sollten, der die Protokolle schließt, damit nicht fälschlicherweise jemand, der nicht darüber informiert ist, da noch irgendwas dran rum ändert, was zu Missverständnissen führen kann, beziehungsweise auch zu Gates oder sonstigen Sachen, wo man dann nachher damit beschäftigt ist, irgendwie Leute darüber aufzuklären, dass das so nicht stimmt. Insofern würde das schon Sinn machen, diesen Bereich zu sperren und jemanden im Prinzip, der genügend Ahnung vom Wiki hat, gewissermaßen Wiki-Admin ist, auch die Rechte und die Möglichkeiten hat, diese Sperre aufzuheben für irgendwelche Fälle. Und ja, das sollten wir jetzt mal besprechen und dann auch überlegen, festzulegen. Da der Beschluss beim letzten Mal sinnvoll war, ist er jetzt immer noch sinnvoll. Das heißt, ich sehe eigentlich nur den Weg, eine Beauftragung zu erteilen dafür. Wer ist denn bei uns im Landesverband für die Wiki-Seiten zuständig? Wir haben da, also ich habe auf den AG-Technik-Seiten den Goxi selbst gefunden, aber der war jetzt nicht offiziell beauftragt, soweit ich weiß, oder gibt es da eine Beauftragung? Nee, ich möchte damit auch nicht beauftragt werden. Daniel Sun hat, glaube ich, die ausreichenden Rechte dafür. Okay. Piratonym ist gerade reingekommen. Ja. Ich will das auch nicht machen. Eine wirkliche Beauftragung offiziell vom Landesverband fürs Wiki wäre mir jetzt nicht so bekannt. Es gibt halt verschiedene Admins aus dem Land. Also gibt es einige. Wer das jetzt alles ist, weiß ich nicht. Das müsste ich nachsehen. Okay. Wenn du das nachsehen kannst, bist du hier im Landesverband? Dann könntest du das ja vielleicht sogar übernehmen. Könnte ich machen. Ja, halt freiwillig. Hat da jemand was dagegen, dass der Piratonym sich darum kümmert? Nö, der möge jetzt nach vorne kommen und es selber machen. Gut, dann würde ich sagen, hast du den Job, Piratonym, und wir würden uns freuen, wenn du das zügig umsetzen könntest für uns. Okay, mache ich. Auch alle vergangenen Protokolle? Ja, bitte. Die komplette Protokollseite des Landesvorstandes und dass du nur kurze Rückmeldungen gibst an den Trecker, also vorstand@piratenpartei.nrw.de. Moment, die Protokolle müssen einzeln verschlossen werden, sonst können wir gar keine neuen mehr draufsetzen. Das wäre ja auch doof. Ja, klar. Das ist schon klar. Also die kompletten Vorstandsprotokolle, die auf dieser Seite sind, ja, nicht die Seite selbst. Okay, mache ich. Dankeschön. Wärst du auch bereit, dich fortlaufend erstmal darum zu kümmern, dass die neuen Protokolle, die jetzt reinkommen, immer 14 Tage später geschlossen werden? Ja, kann ich auch machen. Coole Nummer. Dann brauchst du ja nur die Seite zu beobachten, dann siehst du ja direkt, kriegst du ja eine Mail, wenn da Neues drauf ist. Hm. Aber trotzdem noch ein dickes Dankeschön, dass du das freiwillig übernimmst. Ja, super genial. Gerne. So, dann wäre ja der nächste Antrag, den auch Goxi stellt, im Prinzip erledigt. Ziehst du den zurück? Stopp. Ihr habt den Antrag noch nicht zu Ende behandelt. Eben, also irgendwas abstimmen oder sowas sollten wir dann doch vielleicht noch. Okay. Und Paki, fang diesmal bitte von unten an. Ja, okay. Sasa, bist du dafür oder dagegen oder hältst du dich? Stopp. Können wir bitte in den Antrag noch reinschreiben, dass Piratonym von uns dafür beauftragt wird? Claudia, schreibst du das noch rein? Ja. So, Sasa. Ja, ich bin dafür, dass wir das umsetzen, ja. Ich bin auch dafür. Maja? Ja, selbstverständlich. Wir haben ja den Beschluss gefasst. Danke, Carsten. Jo. Jens? Jo. Christian? Ja. Ali? Ja. So, nächster Antrag. Goxi? Ja, bitte behandelt den doch. Könnte er im Notfall immer noch ablehnen, aber bitte nicht auf behandelt setzen. Okay. Keine Möchtest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich den direkt abstimmen. Ich glaube, die Abstimmung wird eindeutig ausfallen. Alles klar, dann fange ich jetzt wieder oben an. Ali? Dafür. Was? So der klassische Fall von nicht aufgepasst, Ali. Erwischt. Warum? Nein, ich war gerade ganz geschockt gewesen, dass ich wieder lauter Vierer ins Protokoll geschrieben habe. Dagegen. Alles klar, Christian. Dagegen. Jens. Dagegen. Carsten. Ach komm, nicht einstimmig, ich enthalte mich. Maja. Ja, ich bin da auch dagegen. Ich bin dafür. Sag mal was anderes. Sasa? Ich bin dagegen. Der Paki will ja nur trollen. Der will mich ärgern. So, der Antrag ist abgelehnt. Nächster Antrag 81717, Plan für kommende CSD. Ich habe das nur dafür gestimmt, weil ich mal gucken wollte, ob O2 mithört und die jetzt meine Verbindung kappen. So, Antragsteller sind Gagarianer und Artgerecht. Seid ihr da? Ja, da ist die Gaga ja schon. Newton kann helfen, ne? Ja, Antrag auf Kostenerstattung für eine Planung für den CSD. Wir haben ja in Düsseldorf gesehen, dass wir diesen wunderbaren Bus haben, hatten allerdings nicht die Möglichkeit, den angemessen für den CSD zu dekorieren. Und dafür haben wir jetzt eine Plane entworfen und brauchen dafür die Erstattung der Kosten. Die werden maximal bei 400 Euro liegen. Im Moment ist ausgerechnet 370,08 Euro. Ist das Ding so groß, dass das nur für Doppeldecker passt oder passt es auch auf ein anderes Fahrzeug? Das passt auch auf andere Fahrzeuge, weil wir ja nicht davon ausgehen können, dass wir diesen Bus ewig haben. Okay. Wie groß sind die denn? Ja, die sind 6,10 Meter breit und 1,50 Meter hoch und es sind zwei Planen. Sonst noch Fragen? Okay, ich kann... Der Trello-Link im Antrag funktioniert nicht. Da sind wieder Vieren vom Ali drin. Sorry, ich wollte gerade sagen, dass der Link nicht funktioniert. Der funktioniert auch ohne die Vieren nicht. Ich such den mal eben raus. Ich such mal kurz eine andere Tastenkombination raus, Sekunde. Okay, das mal, mal abgesehen vom Design, also das werden wir auch mit den Quiraten absprechen, da machen wir vielleicht noch ein paar kleine Modifikationen dran, was wird quietschig, bunt, schrill, viel pink und so weiter und so fort. Pink ist toll. Da sind zwei Links drin in der Trello-Karte, Gaga. Welchen nehme ich da? Den jüngeren. Also der Link funktioniert jetzt. Dahinter war noch eine Klammer gewesen, deswegen hat es nicht funktioniert. Ah, okay. Oh, ich mag das. Ja. Die Wand, dann ist das bunt. Ich mag das. Mhm. Hallo, wir sind bunt. Ich bin auch froh, dass da nicht mehr Loveboat steht. Was mich so ein bisschen wundert an der linken Sprechblase mit Piraten Love-Mobil, da sind so Macken drin. Ist das Absicht? Also das können wir alles noch ändern. Was auch noch fehlt, ist, dass einmal groß Piraten oder Piratenpartei draufsteht. Das hatte der Mike Nolte sinnvollerweise angeprangert und das werden wir auch ändern. Aber vom Style, von der Anmutung her wollen wir so bleiben, weil wir eben nicht die sachliche Variante wie die Berliner wählen wollen, sondern eher eine Spaßvariante. Finde ich sehr geil. Ja, ich auch. Find's echt mal was anderes. Wobei, Gaga, ich muss einmal kurz anfügen, eine Mischung zwischen Berlin und Spaß wäre schon gut gewesen, weil ich habe mir mal die Plakate von denen angeschaut, die die dran gemacht haben, und die Informationen dabei, die fand ich eigentlich schon wichtig, dass die Menschen, die am Straßenrand stehen, auch sehen, für was wir stehen. Ja, gut, berechtigter Einwand können wir noch einpflegen, das ist ja kein Ding. Aber ernsthaft, Ali... Einmal den Link bitte posten, weil die Zuhörer auch den Link haben möchten. Hab ich doch gerade. Achso, ich habe den falschen Channel, sorry. Ali, also, meinst du nicht, wenn ein Fahrzeug von den Piraten auf dem CSD mitfährt, wissen die Leute, wofür wir stehen? Moment, die Berliner haben es an die Seite geschrieben, in diesen Grafiken, für was wir stehen. Die haben da so einen Kasten, wo die Informationen eben drinne sind. Und beim Vorbeifahren kannst du das dann lesen. Okay. Also es ist schon gut, wenn wir auch was aus unserem Programm da reinschreiben, damit die einfach wissen, für was stehen die Piraten überhaupt. Weil nur anwesend sein ist jetzt auch ein bisschen wenig. Aber ansonsten, ich bin auf jeden Fall dafür. Und Gaga, damit können wir uns ja nachher dann nochmal unterhalten, wenn du Lust hast. Wollte ich gerade sagen, ich würde das auch gerne noch mit anderen absprechen und dann machen wir eine finale Version. Wir müssen nur wirklich die Kosten geklärt haben, weil das relativ zeitnah produziert werden muss, das Ding, um es in Köln einzusetzen. Okay, gibt es da... Ah, Fähre Pirat. Noch eine Kleinigkeit, diese Schriftveränderungen im PDF ist nur ein Konvertierungsproblem aus den großen Dateien heraus, hat also nichts damit zu tun, dass das nachher so aussieht in der Schrift. Okay, danke für die Info. Harald? Jo, dankeschön. Wieso sieht Sasa den Link nicht, wenn ich den da... Na, ich mach das nochmal extra. Muss ja, den ich so. Ah, jetzt sehe ich was. Mit Baum machen. Ja. Das hast du nur Zuhörer oder nur Vorstand. Ich poste das eigentlich immer in Vorstandssitzungen, dann sehen das doch alle, oder? Oh, Paki, das hättest du jetzt eben nicht sagen dürfen. Nein, du musst oben auf auf Vorstand gehen und dann das Häkchen an Unterkanäle senden noch setzen. Ja, aber das Sprechen hat ihn zum Beispiel auch nicht bekommen. Ja, der Goxi, der kann. So. Gut, sollen wir abstimmen? Ja, stimmen wir ab. Ich gehe wieder von unten nach oben, Sasa. Dafür. Ich bin auch dafür, Maya. Ich bin dafür. Carsten. Ja. Jens. Jo. Christian. Dafür. Ali. Dafür, und ich freue mich auf die Plakate. Ja, ich mich auch sehr. Wunderbar, ich freue mich auch. Habt ihr ganz toll gemacht. So, Antrag angenommen. Einstimmig. Der nächste Antrag, 81718, Plan für Dekoration des Pressebusses. Da geht's um die Deko. Sehe ich das richtig, dass das quasi das gleiche ist, bloß Plan mit anderem Design? Jupp, genau so ist es. Das ist ein allgemeines Design, was wir auf dem Pressebus benutzen können. Und da kann man natürlich nochmal drüber diskutieren, ob man das wirklich im Bundestagsdesign macht oder so allgemein gehalten ist, weiter nutzbar ist. Klingt vernünftig. Frage dazu. Ja, klingt vernünftig. Ich habe aber eine kurze Frage. Das ist ja dann schon mit Ösen irgendwie, dass man das so festmachen kann und eventuell noch woanders benutzen kann, ne? Das ist mit Ösen, genau. Mhm. Habt ihr da schon ein Design? Weil da sehe ich jetzt keinen Link. Nee, da haben wir noch kein Design, aber das wird dann wirklich allgemeines Piratendesign, so ähnlich wie die Flaggen, nur jetzt ein bisschen aufgehübscht und mit dem neueren Logo und dem neuen Segel und so fort. Mhm. Und da gibt es noch einen Teilstrick. Das Ding, das muss am Montag bestellt werden, damit es rechtzeitig fertig ist zu dem Pressefrühstück. Okay, also das könnten wir im Prinzip dann auch an die Fassade von irgendwelchen Gebäuden, wo wir da Party oder Pressetermin oder sonst was machen, hängen oder an irgendwelche Infostände. Das können wir zum Beispiel auch mal über die Berti an diese Metalldinger, die da sind, dran machen, wo bisher ja nichts weit sichtbar ist. Mhm. Habt ihr da auch Maße zu? Das sind im Prinzip... Passt, glaube ich, ganz gut, weil ich habe letztens mal abgeschätzt, das sind, glaube ich, 6,50 Meter zwischen den beiden Stangen, die über den Fenstern sind. Da würde also dann diese Größe ziemlich genau reinpassen. Mhm. Und das Material ist wasserfest, denke ich mal, ne? Ja, klar, na klar. Ja. Bei welchem Mesh oder welche habt ihr da? So Auto, wie heißt es, LKW-Plane? Ja, das ist so eine LKW-Plane. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, man kann das auch um die Infostände wickeln, wenn nicht gerade fürchterlich viel Sturm ist. Ja, aber ich würde ungern die LKW-Plane oben an der Berthe am Gestänge dran haben, weil ich möchte ungern ein Segel da oben dran bauen. Die Berthe dann demnächst durch die Gegend. Nein, es gibt ja den Teil über den Fenstern. Entschuldigung, es gibt den Teil über den Fenstern, der nur die Stangen an der Wand hat. Es gibt natürlich die Stangen, die gehen auch weiter hoch, dann wäre das Segel, aber die Stangen laufen ja quasi an der Wand runter und das sind locker 2,50 Meter an der Mauer. Ich denke, das Wahlkampfteam wird ja wissen, was man da anbringen darf, kann, technisch und vom Mietvertrag her. Okay, ja. Gibt es dazu weiteren Redebedarf? Ich sehe gerade, Alex ist in den Channel gesprungen. Ja, ich wollte genau das halt nochmal festhalten, dass wir bisher kein Okay seitens der weiteren Mieter und des Vermieters haben, genau. Da extern irgendwelche Dekorationselemente anzubringen. Ja, habe ich auch so von der Britta gehört, die ist da irgendwie noch am Bangern an dem, dass der da zustimmt. Aber ich sag mal so, also für andere externe Veranstaltungen macht das ja auf jeden Fall Sinn, dass wir so ein Ding haben. Und hat ja mit dem Antrag hier auch eigentlich relativ wenig zu tun. Ja. Das ist nur eine Randbemerkung gewesen. Mhm, schönen Dank. Sind da noch Fragen oder Anmerkungen dazu oder sollen wir dann zur Abstimmung kommen? Abstimmung. Wunderbar, dann fange ich jetzt mal oben an. Ali? Dafür. Christian? Christian ist kurz weg. Nein, da ist er. Dafür. Ah, okay. Jens? Dafür. Carsten? Jo. Maja? Ja. Ich bin auch dafür. Sasa? Dafür. Wunderbar, dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke dir für die viele Arbeit und die Mühe. Gebe ich ans Team weiter. Ja, danke. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt einen Antrag 81316. Ach, bei dem dachte ich, wir hätten den schon im Umlauf angenommen. Okay, das Liquid vom Bundesserver auf den NRW-Server umziehen. Antragsteller ist der Jaggy. Unterstützer sind Arndt und Strange Choice. Jaggy, bist du da? Ja, bin ich. Hi, erzähl mal. Hallo. Ja, also ich beantrage, dass wir die Liquid-Feedback-Instanz von dem Bundesserver auf den NRW-Server umziehen lassen. Ich habe ja die Punkte da aufgetragen, ich kann das gerne nochmal vorlesen, dass die NRW-Instanzen auf den NRW-Server übertragen werden, damit die Instanzen dann in unserer eigenen Verwaltung liegen. Zweitens, die AG Technik damit zu beauftragen, diese Übertragung technisch vorzunehmen. Dann drittens, die Instanz über https://lqfb.piratenpartei-nrw.de erreichbar zu machen. Und dann viertens noch die Krefelder Instanz als Untergliederung in die NRW-Instanz zu übernehmen. Grund dafür ist, wir haben jetzt zum Beispiel versucht, eine Liquid-Vorstandsgeschichte zu machen. Müssen mit den Berlinern immer viel reden, das dauert unheimlich lange, das ist alles unheimlich schleppend. Wir können bestimmte Sachen selber nicht freischalten, die können die auch nicht freischalten, weil dann ihre eigenen Instanzen nicht mehr laufen. Und wenn wir das auf unserem eigenen Server hätten, hätten wir die eben alle Möglichkeiten, später auch Bürgerliquids drauflaufen zu lassen oder eben auch Kreisverbandsdinger. Und daher beantrage ich das. Okay. Frage. Wir hatten damals, ich weiß nicht, ob es der Vorstand oder davor der Vorstand war, den Beschluss gefasst, die NRW-Instanz in Berlin zu hosten beim Bund. Wir haben das gemacht, weil wir in NRW nicht die Manpower hatten, das ganze Ding zu stemmen. Wie sehr hat sich das geändert? Wie gut seid ihr ausgestattet mit Leuten? Also wir Mönchengladbacher fahren ja eine eigene Instanz. Also wir haben wir haben einen eigenen Server, den wir selber pflegen. Wir haben den Strange Joyce, der sich mit dem System super auskennt, der die entsprechenden Konfigurationsdateien kennt. Wir haben Kontakte zu Menschen, mit denen wir drüber reden können, wenn wir Probleme haben. Und ich denke, das System ist eben auch seit 2.0 etwas einfacher geworden. Ich kenne nur das 2.0-System, daher kann ich das nicht beurteilen. Aber ihr würdet schon sagen, dass ihr euch zutraut, das Ding komplett zu stemmen, auch dann mit gegebenenfalls 53 Unterinstanzen. Ja, genau, das ist es ja. wenn wir heute eine Unterinstanz einfügen, dann müssen wir sozusagen bei den Berliner, nee, wir müssen nicht sozusagen, sondern müssen bei den Berliner nachfragen. Kannst du jetzt mal alle Leute, keine Ahnung, die NRW Postleitzahlbereich 41 sind, mal freigeben für diese Unterinstanz? Und das dauert immer tierisch lange. Und wir würden uns halt selber Skripte schreiben, was ich auch noch eingeschrieben habe. Wir könnten dieses Ding dann auch endlich mal an unser Verwaltungstool ranhängen und somit die Sperrungen und diese Dinge, die dazugehören, auch vollautomatisch machen lassen. Ja, meine Frage bezog sich eher darauf, ob ihr manpower-technisch auch die 53 Unterinstanzen betreuen könntet. Ja. Okay. Ich hatte da im Vorfeld auch schon mit Arndt drüber geredet und ich unterstütze den Antrag auch. Goxi. Meldung. Ja, schieß los. Der Antrag bezieht sich jetzt nur auf die allgemeine NRW-Instanz und auf die Krefeld-Instanz. Könnte man den Antrag dahingehend erweitern? Ich weiß nicht, wie viele Untergliederungen da sonst noch ein Liquid Feedback betreiben, den allgemeinen NRW und alle Unterinstanzen, sämtliche KVs und VKVs mit zu übernehmen. Dieser Antrag enthält nur die NRW-Instanz und die Krefelder-Instanz. Mehr gibt es auch nicht. Also, naja, ich tue nicht so viel im Liquid Feedback rum. Also es gibt noch die Piratenfraktion, aber die ist ja quasi der NRW angegliedert, ne? Ja, die NRW-Instanz besteht aus ganz normal Liquid, Fraktion und zurzeit eben auch Liquid-Vorstand. Genau. Gut, gibt es dazu noch Fragen oder Anregungen? Dann würde ich den Antrag jetzt abstimmen. Ich würde den Antrag gerne noch ergänzen, darüber, dass ihr uns über den Umzug informiert, also dass ihr dann auch entsprechende Mails für die den Vorstand halt schreibt, was wir da machen müssen, ob wir da noch irgendwas freischalten müssen und dass ihr uns dann unterrichtet, wenn die Umstellungsarbeiten da abgeschlossen sind. Ich weiß nicht, inwieweit das organisatorisch aussieht, ob das Liquid da für die Zeit abgeschaltet wird, dass vielleicht noch eine Infomail rausgeht, dass man da jetzt gerade nichts einstellen kann oder so. Da würde ich gerne noch anmerken, dass ihr euch damit drum kümmert, weil ihr diejenigen seid, die da die Knöpfe drücken und ja, da können wir uns quasi nicht drum kümmern. Ja klar, können wir machen. Das wäre super. Okay. Hat sonst noch jemand einen Wunsch, was dem Antrag beigefügt werden sollte? Sonst würde ich den jetzt abstimmen. Achso, kurze Frage. Habt ihr das mit den Berlinern abgestimmt? Nee, bis jetzt noch nicht. Das müssen wir einfach auf eure Beauftragung warten und dann werden wir uns dann entsprechend drum kümmern. Das gehört ja auch dazu. Okay, alles klar. Gut, dann Jens ist kurz AFK, dann warte ich noch eben. Ich frage die anderen schon mal. Ali? Ja. Christian? Dafür. Carsten? Jo. Maja? Ja. Ich bin auch dafür. Sasa? Dafür. Jens wieder da? Gut, der Antrag ist angenommen. Wir können ja dann noch nachnotieren, ob der Jens dafür oder dagegen war. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Ich freue mich, wenn ihr da Hilfe braucht. Ich sag Bescheid. Ich unterstütze euch. Jo, gerne. Danke. Tschüss. Ciao, Jackie. So, dann sind wir jetzt beim nächsten Antrag. Das war ein Umlaufbeschluss. Der ist, glaube ich, noch nicht angenommen. Da haben bisher nur 4 dafür gestimmt. Das geht um den Infostand in Herzogenrath. Der sollte eigentlich vor dem 2.6. abgestimmt werden. Können wir den jetzt so nachträglich noch abstimmen? Korrektur, der ist durch. Weil es VKV ist und es sind nur 30 Euro, da reicht die Stimme von Steffi und einem zweiten. Ah, okay. Alles klar. Da steht ja auch Antragsstatus angenommen. Wunderbar. Wortmeldung. Okay. Ja. Dann wäre jetzt eigentlich unfair, nach dem vorherigen Beschluss, dass der Landesverband sämtliche Infostandgebühren übernimmt im Rahmen der Bundestagswahl, denen jetzt 30 Euro vom VKV-Budget abzuziehen. Gebe ich dir recht. Ist mir auch gerade aufgefallen, das wäre sinnvoll, wenn wir den Antragsteller darüber informieren, dass wir das vom Landesverband übernehmen würden. Hat da jemand was dagegen? Nö, also der wird ja eigentlich dann auch denke ich mal, durch den anderen Beschluss unwirksam, oder? Also, wenn es denn eingereicht wird. Ja, aber wir sollten das im Protokoll hinzufügen, dass da hat Roxy schon recht. Danke dafür, dass du das auf dem Schirm hattest, Roxy. Claudia, trägst du das ein? Ja. Bin schon dabei. Super. Jens, wir brauchen noch deine Stimme. Bin dafür. Okay, alles klar. Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Das heißt, das ist für alle Infostände ab sofort, weil wir haben ja noch keinen offiziellen Wahlkampf, ne? Naja, aber du weißt doch, jeder Infostand ist ein Stück weit Wahlkampf, oder? Ja, dann sollte das nur so vermittelt werden, dass ab sofort alle Standgebühren bezahlt werden. Ja, wir werden ja dazu sowieso nochmal eine E-Mail rumschreiben, denke ich. Eine kleine Korrektur, es ist natürlich noch kein Wahlkampf. Ansonsten dürfen wir viele Dinge auch gar nicht in den Infoständen verteilen. Können wir an der Stelle die TO kurz ändern und noch einen Punkt hinzufügen, weil er thematisch fast dahin reicht und wir den nicht drauf haben, wie ich gesehen habe, nämlich, was ist mit den 100 Euro, die wir jedem Wahlkreis für Werbemittel oder sonstige Sachen geben wollten? Du meinst jetzt Wahlkreis in Bezug auf Direktkandidaten, was wir vertagt hatten? Genau. Da warten wir doch immer noch auf ein Feedback von Steffi, wie viel wir uns da leisten können. Wir hatten irgendwie gesagt zwischen 50 und 100 Euro pro Wahlkreis und wir haben noch kein Feedback, was davon wir uns leisten können. Das ist das Problem. Genau. Okay, dann lass uns das wenigstens nochmal ins Protokoll reinschreiben, dass wir uns unterhalten haben, dass wir noch warten, weil ich höre, es gibt viele Fragen danach und die sind auch verständlich, weil die Leute bereiten sich jetzt drauf, langsam drauf vor. Ja, ist richtig. Ja, ich wurde auch schon darauf angesprochen, also sollten wir nochmal reinschreiben. Also ich bin auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Zu eurer Info, es gibt halt jetzt die Kreativen, die zumindest was den grafischen Bereich angeht, die Direktkandidaten unterstützen. Wir haben mit der AG Technik gesprochen darüber, dass diese Blogs angelegt werden und die kriegen da Unterstützung. Aber was so Print-Sachen angeht, da müssen wir natürlich dann nochmal miteinander reden, was Plakate oder Flyer oder sonst was angeht. Wollen wir weitermachen? Ja. Gut, was machen wir mit dem Antrag dann? Wir schreiben wir da jetzt angenommen und die 30 Euro werden gelöscht oder müssen wir den dann nachher? Nee, die werden einfach aus dem VKV rausgenommen. Okay, Info wird in den Antragsteller gehen, alles klar. Okay, dann Wer gibt die Info an den Antragsteller? Genau. Ich informiere nach der Sitzung grundsätzlich mal alle Antragsteller bei Finanzanträgen, so auch die bei den Umläufen, also werde ich den auch anschreiben. Ich habe den ja eh noch auf dem Schreibtisch liegen. Gibst du auch eine Info an Steffi, dass die das nicht auf VKV, sondern auf Landesbudget packt? Ja, ist okay. Dankeschön. Okay. Super, danke dir, Claudia. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. 81510 war die Ticketnummer. Bereitstellung von Finanzmitteln für diverse Komponenten für die Wahlkampfzentrale der ATI 149. Der Timmy aus der AG Technik, bitte. Mit dir ist doch angenommen, der Umlauf, oder nicht? Müssen wir da noch drüber reden? Ich wollte gerade sagen, da haben wir doch einfach nicht, oder? Hat man nicht so weit runtergescrollt. Ja, der ist im Umlauf angenommen worden. Das sind jetzt sowieso nur noch die Umläufe. Eben. Ja. Okay. Aber wir sind doch schon spät und Diskussionen und bla. Machen wir weiter. Ja, ist gestern schon alles erledigt worden in der Berti. Jo, wunderbar. Gut, dann kommen wir jetzt zu Sonstiges. Sollen wir eine kurze Pause machen? Wir haben ja noch bitte. Den einen mit dem Piratenlogo, aber das haben wir, ja. Der ist auch durch. Eben. Der ist auch im Umlauf angenommen. Dann waren die 10.000 Aufkleber. Sind auch schon bestellt. Jetzt kommt der Bereich Sonstiges. Ich würde vorschlagen, wir machen bis 20 nach eine kurze 20 Pause. Nach. Ja, oder Viertel nach. Ist mir egal. Ich hoffe, ihr hört mich noch alle. Ich bin nicht rausgeflogen. Ich find's Wahnsinn. Danke, O2. Ihr seid großartig. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Gut, wir kommen zum Bereich Sonstiges. Der nächste Punkt auf der TO wäre dann auch von mir. Den stelle ich mal kurz vor. Wir haben mehrfach jetzt von den unterschiedlichsten Kreisverbänden oder auch VKVs gehört, dass die darunter zu leiden haben, dass sie wenig Öffentlichkeit haben, dass wenig aktive Piraten da sind. Wir wollen die Basis motivieren, indem wir die einzelnen Verbände, denen es besonders schlecht geht, besuchen kommen. Und da habe ich angeregt, unsere Vorstandssitzung hier und da öffentlich zu veranstalten. Ich habe mich da auch schon mit der AG Technik drüber unterhalten. Ich habe mit dem Krähennest gesprochen. Ich habe mit dem Landesvorstand gesprochen. Ich habe mit diversen Kreisverbänden gesprochen. Die finden das alle toll. Das würde so aussehen, dass wir heute Abend kurz besprechen, wann wir das machen, in welchem Takt wir das machen. Ich würde als Vorschlag reingeben, dass wir das einmal monatlich machen und uns erstmal ein oder zwei Kreisverbände aussuchen, wo wir wissen, da ist besonderer Handlungsbedarf, da müssen wir hin. Die müssen wir pushen, die müssen wir irgendwie aus ihren Löchern holen, dass sie alle kommen, dass Presse da ist, dass wir einen großen Auflauf von Piraten haben, dass auch Bürger kommen. Und das würde ich gerne mit euch jetzt besprechen. Gibt es dazu Ideen, gibt es dazu Anregungen oder Fragen? Also nur, um das jetzt nochmal auch den Zuhörern und dem Stream mitzuteilen, du denkst darüber nach, dass wir physikalisch präsent sind, ne? Genau. Ja. Dass wir... Unter der Woche willst du das dann machen? Nein, ich würde vorschlagen, dass wir das freitags machen. Freitags im späten Nachmittag, so um 17, 18 Uhr anfangen. Ich habe eine Zusage von der AG Technik, dass das gestreamt werden kann. Ich habe eine Zusage vom Krähennest, dass darum drumherum noch Aktionen stattfinden, wie Interviews und Aufnahmen, Fotos und so weiter. Es muss ja möglich sein, wenn du 17 Uhr machst, für alle dahin zu kommen. Das wäre für mich... zum Beispiel mit, ja. Ich denke mal, das ist in erster Linie machbar. Also wir können natürlich auch uns da absprechen und gucken, dass wir da alle da sind. Den einen oder anderen müssen wir da wahrscheinlich hinten rüberfallen lassen. Das sehe ich auch so. Viele müssen arbeiten. Aber ja, ich denke, das ist machbar. Naja, 17 Uhr kriege ich nicht hin. Wenn wir davon ausgehen, wir fahren an die Grenzen von NRW, was ja auch sinnvoll ist, da bin ich nicht um 17 Uhr an einem Freitag. Da tritt mich mein Arbeitgeber. Ja, ich arbeite auch bis 3, dann mit dem Zug, Bus irgendwo hin. Ja, muss man gucken, ne? Also 17 okay. Uhr fände ich schon extrem. Also für alle, die arbeiten und auf öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, ja, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Dann verschieben wir das eben ein bisschen in den späteren Nachmittag, also ab 19, 20 Uhr. Ja, ich denke auch, also das können wir dann ja wirklich individuell absprechen, gerade wo wir dann auch hinwollen. Aber prinzipiell finde ich das eine super Idee und sollten wir uns jetzt wirklich dann überlegen, dass wir das dann mal angehen und einen Termin finden für sowas. Ich unterstütze den auch ausdrücklich, den Vorschlag der Paki. Wir hatten ja eh schon vorher mal kurz drüber gesprochen. Es gibt viele Bereiche, die sich sehr, sehr vernachlässigt fühlen. Und ich weiß, dass in anderen Landesverbänden das teilweise schon gemacht wird, dass da teilweise sogar Fraktionen mal eine Fraktionssitzung außerhalb ihres Abgeordnetenhauses oder Landtags machen. Und wir könnten ja mal unserer Fraktion mit gutem Beispiel vorangehen und das schon mal ausprobieren und schon mal machen, um damit die Bereiche, wo halt manchmal nicht so viel los ist, damit zu supporten. Aber sie schreibt gerade, fragt gerade nach Carsharing, ich besitze keinen Führerschein. Aber Jens, du weißt schon, dass wir bei 2 von 4 Fraktionen von Berlin und Saarland sprechen, ne? Mit dem Reisen und der Fläche und so. Nee, Schleswig-Holstein macht auch externe Fraktionssitzungen. Ich sag ja nur. Idee aus Schleswig-Holstein. Das war jetzt speziell, weil ich das gesehen hatte, dass die das machen und ich fand die Idee gut. Ich meine, ich sag mal so, wir haben natürlich 2, 3 Bereiche in NRW, wo es extrem schwierig wird mit der Anfahrt für viele, aber wir haben auch Bereiche, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut hinkommt. Wenn wir das im Vorhinein festlegen, lass uns heute vielleicht einfach 2 Termine festlegen, wo man dann auch wirklich genügend Vorlauf hat, um das zu planen, Fahrgemeinschaften zu machen, dann sollte das doch möglich sein. Ich wollte gerade sagen, es geht ja auch noch. Man fährt ja auch irgendwo immer dran vorbei und kann dann eventuell wie mit, also ich konnte letztens, ich bin von Düsseldorf an Dortmund vorbeigekommen und an Endepetal vorbeigekommen, konnte so mit Christian und Maya nach Hause bringen, also da gibt's ja vielleicht dann auch irgendwelche Möglichkeiten. Ja, find ja, sieht also aus, als wäre ich als Kölner immer der Gearschte. Nee, aber prinzipiell bin ich auch sehr dafür, bloß wenn das zu sehr am Rand ist, muss ich halt darauf achten, dass ich abends dann auch wieder zurück nach Köln komme. Also es muss ja zum Beispiel auch möglich sein, also das Ganze wird dann natürlich auch übertragen und muss auch irgendwie ins Mumble reingebracht werden, weil wir ja nach wie vor eine Vorstandssitzung haben und wir dann nicht die Antragsteller dazu bringen können, alle dahin zu reisen. Das heißt, es muss natürlich auch die Möglichkeit geben, über Mumble an dieser halb live, halb Mumble Vorstandssitzung teilhaben zu können. Ja, und das wäre mir ganz wichtig, das muss unbedingt funktionieren. Wir haben das mal gemacht mit einer Live-Vorstandssitzung in Essen, war das, glaube ich. Und ich, also aus persönlichem Empfinden, fand das jetzt nicht so prickelnd. Man hat nicht so viel mitbekommen einfach aus dem Stream, also wir heraus aus von den Zuhörern, und es muss natürlich gewährleistet sein, dass keine Seite irgendwelche Einbußen von der Verständigungsqualität hat, mal abgesehen davon mit der Fahrt. Das ist unser Problem. Das müssen wir einfach hinten anstellen. Wir sind Funktionsträger, das ist halt so. Aber wir müssen halt sicherstellen, dass dieser Betrieb, die Vorstandssitzung, dass das einwandfrei läuft und auch technisch läuft. Ja. Wie, es gibt ja eigentlich ein gutes Vorbild in NRW, wie die das bei der Piratenstunde machen zum Beispiel. Da gibt es die Möglichkeit, es ist einer dafür da, um einen Hashtag zu beobachten und das Mumble oder was auch immer, und der kommuniziert dann quasi als Proxy auch die Fragen, die dort von Mitgliedern gestellt werden, kommuniziert er in die Vorstandssitzung rein. Das funktioniert ja auch. Also so eine Möglichkeit genau. Gäbe es auch. Wir haben schon Sitzungen gehabt, auch in der AGÖA, wo Leute in der Berti saßen, 3, 4 um ein Mikro rum. Ich denke schon, wenn das mit einem erfahrenen Moderator gemacht wird, der Mumble-Erfahrung hat, wir sind auch genug Leute, die da Erfahrung haben, denke ich, dann sollte das von der Kommunikation her gut klappen. So, es scheint, als hätten wir oben Wortmeldungen. Ich weiß jetzt nicht, ob Yoshi oder Sami zuerst da waren. Yoshi? Sami? Die Dame hat den Vortritt. Wo ist hier eine Dame? Okay. Ich habe eine Frage. Ihr sagtet was von Presse und öffentlich. Das heißt, dass da bei so einer öffentlichen Sitzung an irgendeinem... in irgendeinem VKV oder KV dann auch irgendwelche Gäste eingeladen sind, dass da jeder hinkommen kann und dass man das über die Presse auch bewerben kann? Sind denn nicht alle Stammtische eigentlich offen für jeden? Da muss man doch nicht extra noch einladen. Da kann jeder auftauchen, wie er gerade Lust hat. Ja, ich finde auch nicht Piraten. Ich finde da... Bitte, Sascha. Und auch unsere Vorstandssitzungen sind ja generell immer öffentlich. Ich meine, hier im Zuhörerraum kann ja auch jederzeit Presse anwesend sein. Oder ich verstehe die Frage sonst gerade nicht so ganz. Ich glaube, Sammy spricht darauf an, ob wir das eben bewerben, auch für den Bürger und für Journalisten vor Ort, also Lokalpresse, denke ich, ne? Ja, das können ja die Regierungen vor Ort auf jeden Fall machen. Das ist, steht ja jedem frei, sowas anzukündigen, klar. Also es gab ja die eine oder andere Sitzung in Bayern, war das, glaube ich, gewesen, die auch dann in der Presse beworben worden ist, also in der Lokalpresse. Ja, ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Denn diese Vorstandssitzungen, die, wie sie ganz normal laufen, Anfragen aus dem Request-Tracker und sonst irgendwas, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht jeder Bürger so unbedingt prickeln wird, dass da sowieso ein Antrag über 200 Euro stellt und dieser einen solchen und dann wird abgestimmt und sowas. Ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass man nicht eine Vorstandssitzung macht, entschuldigt, dass ich euch da so reingrätsche, aber ich hatte eine Idee, dass der Vorstand nicht als Vorstandssitzung, sondern als gesamter Vorstand, wenn möglich, an irgendeinem Tag, der dann allen auch genehm ist im Vorstand, einen Stammtisch besucht und dann über alles Mögliche spricht. Aber zum Beispiel Anfragen aus dem Request-Tracker oder sowas, die würde ich nach wie vor wahrscheinlich besser hier machen, weil dann auch jeder, der einen Antrag gestellt hat, da reinkommt und das geht sauber und sicher. Ich kriege gerade noch mal kurz AFK. Ein wichtiges... Danke, ich würde da gerade gern was zu sagen. Also ich fände beide Sachen ganz wichtig. Ich finde es erstmal schön, auch mal eine Vorstandssitzung wirklich auch öffentlich, auch gerne bei vorinteressierten Bürgern abzuhalten, weil wir machen sowas halt eben öffentlich und da sehen die halt auch einfach mal, was so das Alltagsgeschäft ist und was einfach so hinter der normalen Parteiarbeit auch noch hintersteckt, außer normale Politik zu betreiben. Von daher könnte es für den einen oder anderen Bürger schon ganz interessant sein. Und wir hatten auch schon mal mit einigen aus dem Vorstand darüber gesprochen, dass wir auch zusehen wollen, die umliegenden Kreise auch dort die Stammtische zu besuchen. Aber ich glaube, da wird es schwierig, dass wir dafür dann auch alle Leute zusammenkriegen, weil die Stammtische sind doch in der Regel auch in der Woche. Und ja, ich glaube, das wird einfach schwierig, weil es dann noch ein zusätzlicher Termin wäre. Nee, Stammtisch geht gar nicht, weil bei uns zum Beispiel ist der Donnerstag. Wie wollt ihr das machen? Ihr arbeitet alle und am Freitag auch wieder. Das ist blöd. Ich meinte jetzt eher, dass man zusätzlich zu dem ganz normalen Vorstandsgeschäft noch irgendeine Diskussion hat. Das können wir ja vom Vorstand her aus auch ein bisschen steuern und darum fragen, dass eben Anträge gestellt werden, die jetzt in der Form halt eben auch was Besonderes sind. Also das lässt sich ja gestalten. Wir sind ja kreative Menschen, wir haben progressive Ideen. Wir können das ein bisschen, ich sag mal, im Rahmen inszenieren. Ja, also wenn wir da irgendwelche Sachen reingeben von der Basis aus oder von irgendwelchen Arbeitskreisen, dann können wir da Sachen einfach diskutieren. Klar, das ist aber jedem freigestellt. Aber ich würde das nicht als Vorstand steuern wollen. Ja, und ich glaube auch, dass ist auch schwierig, dass ich meine, das Alltagsgeschäft läuft halt immer weiter und es werden auch die neuen Anträge weiter reinkommen, weil die Leute halt einfach Dinge zu tun haben. Also von daher können wir das nicht vermeiden, aber wir können auf jeden Fall den sonstigen Teil dann ein Stück weit anders gestalten und vielleicht auch die Dinge natürlich besprechen, die wir besprechen müssen, aber da dann vielleicht bestimmte Themen dann auf den Tisch bringen, die für die Leute dort interessant sein könnten. Nee, ich bin für Sammys Vorschlag, ein bisschen mehr Eventcharakter reinbringen, was die Leute interessiert, vielleicht ein lokales Thema auf den Tisch packen, was da die Leute bewegt, dass wir uns auch vorbereiten können, dass man uns das vorher sagt. Und dann reisen wir halt dahin, gucken uns das an und behandeln dieses Thema als Vorstand dort einfach. Also ihr habt recht, hey, wir reden über Ticketnummern und hey, das wird so trocken. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann möchte ich mir auch nicht vorstellen, wenn sich dann nach und nach die Ränge da leeren. Also es ist schon besser, wenn wir da eine Veranstaltung machen und wir quasi dann dort Dinge behandeln, die auch lokal interessieren. Sehe ich genauso, Carsten. Das können wir aber auch wirklich mit den Leuten jetzt absprechen. Da haben wir ja dann auch noch Vorstandssitzungen davor. Das ist ja alles offen. Wir können ein Pad aufmachen, wo wir die Sachen sammeln. Jeder kann irgendwie Anträge stellen darüber, was wir dann an der Stelle diskutieren. Und wir können dann auch mit den Antragstellern nochmal Rücksprache halten, ob das wirklich in der Sitzung dann besprochen werden muss. Wenn wir da früh genug drauf aufmerksam machen, können wir gucken, dass wir die Ticketnummern vorher behandeln oder im Umlauf oder sonst irgendwie. Da bin ich komplett bei euch. Jetzt war Yoshi Bären dran. Ah ja, da bin ich. Eigentlich wollte ich nur sagen, da wir einer der betroffenen Kreise sind, also Kreis Recklinghausen, wir haben ja noch Melanie bei uns, dass wir gerne bereit sind, sowas zu machen. Okay. Ja, also nochmal, Paki, lass uns das Thema Vorstandssitzung da raushalten. Wir kommen als das Organ Vorstand kommt, wir sind da, wir machen das lokal, spezifisch und bitte keine richtige Vorstandssitzung. Das ist wirklich Tagesgeschäft. Ja, da bin ich auch völlig bei euch. Also wenn wir das so Sprechstunde vor Landesvorstand. Ja, wo auch tatsächlich Dinge entschieden werden können. Also, dass da sich was bewegt, dass diese Sitzung dazu geführt hat, dass das da passiert, da, also sowas halt. Und nicht das trockene Geschäft. Außerordentliche Vorstandssitzung. So, ja, sowas. Ein kleiner Tipp von mir. Können wir immer anfangen zu reden, wenn der andere ausgesprochen hat? Weil das scheppert jedes Mal im Ohr, wenn ihr gleichzeitig redet. Oder es geht nur mir so, aber es ist ziemlich laut immer. Geht nur dir so. Nee, ich finde es auch immer sehr laut. Irgendwer hört, glaube ich, nicht über Kopfhörer, sondern über Lautsprecher. Und das gibt immer ganz fiese Rückkopplung. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Wenn wir da... wie sieht das mit Fahrtkosten aus? Wie mit Fahrtkosten? Also der Vorstand kriegt die generell erstattet. Ja. Aber da muss man immer Anträge stellen, oder nicht? Ja, eine Reisekostenabrechnung machst du hinterher. Nur wenn du gefahren bist, gibt es ein Reisekostenformular im Wiki. Das füllst du aus, liest die Belege bei und gibst das Steffi. Wir können uns ja auch absprechen, dass wir Fahrgemeinden machen, Fahrgemeinschaft machen. Ja, wir wurden ja schon verteilt. Paki, du vergisst immer, ich kann keine Fahrgemeinschaft machen. Hier ist keiner von euch. Du brauchst nur nach Düsseldorf fahren und dann packe ich dich ein und nehme dich mit. Ja, so rum wird's dann gehen. So ja, meinst bei mir sieht's halt ähnlich aus. Das ist ja doch eher weit vom Schuss. Ja, aber die Fahrtkosten werden ja auf jeden Fall ersetzt. Das ist ja klar. Also wäre jetzt als Chemnitz als erster Ort dann eventuell dann Recklinghausen dann in Frage. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Das war ein Einwurf von Yoshibär. Ich würde ganz gerne Paderborn vorschlagen, aber ihr könnt gerne noch weitere Vorschläge machen. Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Ich wäre nämlich auch für Paderborn noch, also hätte ich jetzt auch in den Raum geschmissen. Ihr braucht doch zwei. Jetzt habt ihr zwei. Genau. Okay, ich war noch nie in Recklinghausen, auch noch nie in Paderborn. Passt ja. Wortmeldung. Ja. Seid ihr euch denn jetzt überhaupt einig geworden, was da überhaupt stattfinden soll? Entweder Showveranstaltungen, also so eine gespielte Landesvorstandssitzung oder nur eine Bürgersprechstunde? Entschuldigung, was meinst du mit gespielter Vorstandssitzung? Das hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an. Ja, also kam das vorhin hier im Zuschauer. Genau, das ist nee, also es soll da schon dann mehr eine Bürgersprechstunde sein und die Leute vor Ort können uns ja am besten sagen, was dort gerade thematisch irgendwie angesagt ist oder was man tun könnte. Da haben die vielleicht auch bestimmt schon die ein oder anderen Ideen. Ja, also ich wollte bloß auf dieses Wort gespielte, weil ich spiele nichts. Also wenn ich dort bin, dann arbeite ich dann auch. Das hörte sich gerade so an, als ob man bestimmte Anträge in dieser Landesvorstandssitzung dann behandeln würde, um den Bürgern mal zu zeigen, wie es funktioniert, und das halte ich eindeutig nicht für sinnvoll. Man sollte den Bürgern zeigen, wie Politik funktioniert, am praktischen Beispiel und nicht anhand von irgendwelchen vorherigen Absprachen, welche Anträge da jetzt behandelt werden. Dann macht einfach eine Bürgersprechstunde. Ja, ich glaube, das ist gerade ein bisschen falsch rübergekommen, also da wäre ich auch definitiv nicht bei, da irgendwas zu inszenieren. Also für mich ist es ganz wichtig, dass der Bürger im Transparenzgedanke einfach sieht, wie bei uns Vorstandssitzungen funktionieren und wie auch Anträge offen und transparent bearbeitet werden. Also das liegt mir dann schon sehr am Herzen. Wir können uns darauf einigen, dass wir die Umlaufbeschlüsse und die VKV-Anträge, die jetzt, ich sag mal, von der Behandlung her völlig uninteressant sind, wie Werbemittel oder sowas, dass wir die dann eben in der nächsten Sitzung behandeln, also dass wir die dann vertagen. Aber ansonsten würde ich das ganze Prozedere von einer normalen Vorstandssitzung auch so handhaben. Was dann eingereicht wird, das überlasse ich der Basis und das können wir mit der Basis auch jetzt in einer der Vorstandssitzungen davor zusammen besprechen. Wir sitzen hier, wir sind die aktiven Piraten in NRW. Wir haben es drauf, da eine Sitzung hinzukriegen, die den Bürger interessieren wird. Da bin ich schon überzeugt. Paki, du widersprichst dir gerade ein bisschen. Du hast gerade erst dem Carsten und der Sammy zugestimmt, dass das Ganze dann halt mehr so einen thematischen Sprechstundencharakter haben soll und Vorstandssitzung komplett rausgelassen werden soll. Und jetzt sind wir doch wieder bei einer Vorstandssitzung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe davon geredet, dass es eine Kombination ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Teil so ist, wie Carsten das vorgeschlagen hat. Aber ich würde die durchgehende Struktur mit einem Moderator, mit dem klassischen Charakter von der Sitzung, die würde ich nicht aufgeben, sonst ist das völlig unspannend. Dann würde ich es Bürgersprechstunde nennen, dann würde ich aber nicht den ganzen Vorstand dahin schicken, sondern dann reicht's, wenn ein, zwei Leute von uns dahin fahren. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe und angemerkt habe. Nee, ich meine schon richtige Sitzung. Also Bürgersprechstunden können wir gerne auch nochmal diskutieren, aber mein Vorschlag war wirklich Vorstandssitzung. Und die dann halt eben von allen befüttern lassen. Ja, das meinte ich ja auch gerade, dass man eine Kombi daraus macht. Und ich glaube, wir haben da jetzt gerade ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also Carsten wollte die Vorstandssitzung nämlich komplett rauslassen. Wir wollten da jetzt so einen Mischmasch haben. Und ja, der Rest müssen wir mal hören. Also mein Einwand war nicht so gedacht, dass da keine Vorstandssitzung stattfindet, sondern dass man im Anschluss einfach da über irgendein Bürgerlast-Thema spricht. Aber Vorstandssitzung finde ich schon ganz prima. Okay. Ich fände es ganz schön, wenn wir sowas machen würden, wie eine Vorstandssitzung mit Erklärbär. Ja, genau. Also den Leuten erklären, warum wir das machen. Also nicht einfach uns da hinsetzen, wie wir das hier immer machen und sagen, so, jetzt fängt die Vorstandssitzung an, Ticketnummer 83074 und dann darüber reden, sondern den Leuten einfach erklären, was da abgibt, wie man die Anträge bei uns eingereicht hat und so weiter, dass es einfach durchschaubar wird für den Bürger, warum wir was machen. Dafür brauchen wir einen Erklärbär, wir könnten extra Flyer dafür machen, wo wir dann Sachen erklären, was ist ein Umlaufbeschluss und so weiter. Dürfte auch für das ein oder andere Basismitglied noch interessant sein. Richtig. Ja, sowas fände ich total cool. Dann können nämlich auch Finanzanträge, die irgendwie einfach nur durchgewinkt werden, spannend werden, weil da jemand ist, der das moderiert und das dem Bürger und den auch den Basispiraten nochmal so ein bisschen erklärt und da so ein bisschen Hintergrundwissen dazu erzählt, wird das, glaube ich, schon spannend sein. Auch wenn Sammy das zurückgezogen hat, ich bleib trotzdem bei der Idee. Ich fand die gut. Also ich find's zu trocken am Ende. Auch wenn Erklärbär dabei ist, ich bleib bei der Bürgersprechstunde. Werden auch AGs und Mumble erklärt? Moment, ich glaube, du warst erst später im Channel. Als nächstes war der Eiself dran. Ich habe mal eine Frage, bevor ihr sowas beschließt und sowas verkündet. Habt ihr euch mal eine Kostenkalkulation aufgesetzt? Alle Fahrtkosten, Internetanschlüsse legen, streamen und so weiter und so fort? Nein, haben wir nicht. Und das wird sich mit Sicherheit nicht um mehrere hundert Euro handeln. Außerdem ist jetzt doch nicht so riesig groß. Außerdem sind wir hier gerade mittendrin im Brainstorming, Frank, und da schon Ergebnisse liefern können, würde jetzt erfordern, dass wir Übermenschen sind. Ja, und sowas geht dann auch relativ fix und kostengünstig. Also unsere AG Technik ist da halt wirklich fit. Ich habe selbst beim Kandidaten, ich habe das Kandidatengrillen hier in Steinfurt organisiert. Da haben wir auch live gestreamt und wichtig ist halt nur, dass der Ort Internet hat. Das wäre halt ganz schön, dass das schon vorhanden ist und dann geht das eigentlich relativ gut. Unsere Leute sind da halt echt fit. So, dann war der O dran. Also ich finde ja so eine Vorstandssitzung dann wirklich, da muss ich Carsten recht geben, das ist einfach zu trocken. Die Leute vor Ort interessieren doch lokale Themen und nicht wie so eine Sitzung abläuft mit einer Antrag aufrufen und Redeliste und so, da kann man auch irgendeinen Stadtrat gehen, das ist genauso spannend, wenn über Themen, die eigentlich, vor allen Dingen die Themen betreffen eigentlich, aber wenn man einfach über lokale Themen spricht, dann betrifft einen das. Das ist, wie gesagt, da ist der Stadtrat sogar interessanter, weil da geht es um lokale Themen und das sind auch Sitzungen. Ja, wie gesagt, also ich vertraue da auch den Leuten, die dann sich aktiv da beteiligen und da würde ich halt sagen, feel free. Die Leute aus der Gegend, die wir dann besuchen, werden dann mit Sicherheit bevorzugt auch behandelt vom Moderator. Ja, aber dann würde ich halt keine Vorstandssitzung machen, sondern halt wirklich halt diese Bürgersprechstunde oder wie es definiert wird, das wird halt interessanter. Also ich möchte dafür, dass den Satz vom Korax. Nicht alle durcheinander bitte, Jens. Ich möchte den Satz vom Korax, der da unten steht, nochmal nach vorne bringen. Ich finde, wir sollten das einfach mal ausprobieren. Und es ist ja auch überhaupt kein Problem, die unterschiedlichen hier angedachten Formen mal auszuprobieren und zu gucken, was davon funktioniert. Wie wäre es mal mit experimentieren und einfach machen? Es finden sich immer unglaublich viele Gründe dafür, was jetzt gerade eben nicht funktioniert. Lass es uns doch einfach ausprobieren. Vielleicht finden Bürger das total spannend zu sehen, dass wir Finanzanträge beschließen. Aber einfach mal machen, ausprobieren und gut ist. Ich wollte es nicht kaputt reden. Ich finde das eine super Sache. Ich finde halt das thematisch anders. Ja, das hatten wir jetzt schon als Thema. Ich würde jetzt euch bitten, keine doppelten Vorschläge zu bringen. Leonie? Ja, ich finde es auch eine sehr gute Sache, bin auch dafür, das thematisch ein bisschen auszuweiten und mit den KVs abzusprechen, was man da machen könnte. Und jetzt lag der Schwerpunkt gerade sehr stark auf den Bürgern. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig für die Basis. Und da kam eben auch, wenn es keine Vorstandssitzung ist, muss ja nicht der ganze Vorstand hin. Also macht das ruhig. Ich denke, gerade die Offliner sind da auch geehrt und ein bisschen mehr motiviert, wenn der Vorstand mal bei ihnen aufläuft. Genau, das war eigentlich auch die Grundidee, Sasa. Ja, also ich sehe das ganz genauso. Der Jens, der hat gerade schon eigentlich fast alles gesagt. Ich wäre auch dafür, dass wir das jetzt einfach mal machen und ja, alles Weitere per Mail besprechen und dann mit den jeweiligen KVs dann auch abstimmen, was wir da am besten machen können, weil die kennen ihre Leute am besten, die kennen die Bürgerschaft am besten und können uns auch am besten sagen, was wir dann an dem Tag machen könnten. Danke. Harry? Meine ganz einfache Frage als Bürger jetzt gesprochen. Was wollt ihr mit diesem Besuch in den KVs erreichen? Wollt ihr die Bürger ansprechen oder wollt ihr die Basis ansprechen? Weil ihr könnt nur eins. Entweder macht ihr eine Bürgersprechstunde, um die Bürger von eurem Programm zu überzeugen, oder aber ihr macht eine Basissache, dann könnt ihr eine Vorstandssitzung live machen. Aber beides zusammengemixt, finde ich, als Bürger geht gar nicht. So. In der ersten der Linie war meine Idee, zunächst mal die Basis zu aktivieren und den Leuten vor Ort ja so einen gewissen Nähe zu zeigen, dass sie uns kennenlernen, dass die einfach auch mal vor Ort dabei ist, was Leonie gerade gesagt hat, eben auch diese Offliner, die in der Basis sind, die jetzt nicht hier aktiv im Mumble jederzeit sind und die Vorstandssitzung mitbekommen, ja, denen einfach die Möglichkeit mal zu zeigen, wie sowas aussieht. Und dass der Bürger dann mitmachen kann, ist ein nettes Gimmick für den jeweiligen KV dann dazu. Insofern würde ich das ungern kapern lassen als eine Wahlkampfveranstaltung. Das sehe ich nämlich nicht. Wahlkampfveranstaltungen sind die Listenkandidaten, das sind Direktkandidaten und ich will mich als Vorstand nicht in irgendeiner Form da dafür dann da als Showmaker oder so aufführen oder da irgendwas Inhaltliches groß machen. Danke für die Klarstellung. Da müsste das auch nur noch so nach außen kommunizieren. Ja, also ist meine Meinung. TSMPPQ, ja, interessanter Paul, Name. TSM Paul. Ja, weil ich eben halt mein Zertifikat da verloren habe. Also TSM Paul, einige kennen mich vielleicht. Ich habe auch eine einfache Frage und so, und zwar Inhalts betrifft Inhalt, inhaltsmäßig. Wird denn auch den Bürgern erklärt, wenn die ja schon angesprochen werden sollen, was ja anscheinend noch nicht so ganz sicher ist, was AGs und die Wichtigkeit der AGs der Piratenpartei bedeutet und auch eben Mumble als eine große Kommunikationsplattform, die ja auch von ja, Kreisverbänden, Landesverbänden und so weiter und auch eben halt von den AGs genutzt wird. Soll das auch thematisiert werden oder nicht? Wenn ich mal gerade eben kurz was sagen darf, ich glaube, wir verheddern uns gerade echt ein bisschen in Details. Das sind alles Dinge, die man außerhalb von der Vorstandssitzung jetzt hier noch besprechen kann und auf den jeweiligen KV dann zugeschnitten dann auch tun kann. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt irgendwie groß da weiter jetzt besprechen müssten. Wir sind, denke ich, alle dafür und sollten das in Angriff nehmen. Genau. Also ich würde jetzt auch mal zum Ende kommen. Das ist ja jetzt kein Antrag, das ist jetzt unter Sonstiges. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir setzen uns im Vorstand intern nochmal zusammen und besprechen das in Ruhe oder diskutieren das per Mail und stimmen uns da ab, wo wir das machen und wann wir das machen, Terminabsprache, dass wir das dann nochmal mit dem jeweiligen KV besprechen. In dem Fall war mein Vorschlag dann Paderborn und dann kam eben noch der Vorschlag Recklinghausen. Und das dann eben über die NRW-Info kommunizieren. Und ja, damit würde ich den Tagesordnungspunkt dann auch gerne abhaken. Gibt es da noch Einwände? Gut, dann war jetzt das nächste Thema Klausurtagung, Landesvorstand. Das würde ich gerne zurückziehen. Das können wir auch intern besprechen. Da geht es um unser Real-Life-Treffen, ein, zwei Tage, dass wir uns wie jetzt letzte Woche Donnerstag einfach mal treffen, besser kennenlernen. Es war bei dem Termin nicht möglich, dass alle da waren und zwar nicht möglich, dass alle über die ganze Zeit da waren. Wir haben tierisch viele Baustellen, wir müssen tierisch viel für den Wahlkampf organisieren, wir müssen uns untereinander kennenlernen und absprechen und das war es zu dem Punkt eigentlich schon. Ich gehe direkt zum nächsten Punkt über, dass wir so ein bisschen straffer durchziehen hier. Ich würde damit ganz, ganz kurz noch was dazu sagen, ehe Fragen dazu auftauchen. Das wird natürlich was heißt natürlich, in dem Fall wird es keine gestreamte offizielle Sitzung sein, wo wir Beschlüsse machen. Es geht wirklich nur darum, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dass wir mit den Aufgaben gucken, wie wir die machen und so weiter. Es geht nicht darum, da irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das intransparenter Kackscheiß ist. Es geht darum, dass die Leute, also das Teamvorstand, das sehr eng zusammenarbeitet, sich besser kennenlernt. Genau, wie jetzt am Donnerstag auch. Da haben wir irgendwie Kaffee getrunken, gequatscht und gegessen und uns privat unterhalten und haben noch ein paar Sachen für die Wahlunterlagen erledigt, die sich einfach gut trafen, weil da mussten noch Unterschriften drunter gesetzt werden. Aber ansonsten haben wir da einfach nur gequatscht und zusammengesessen und uns näher kennengelernt. Und da das jetzt nicht mit allen war, wollen wir das nochmal richtig intensiv machen. Und das ist im Prinzip ein Socializing-Event. Das stimmt nicht so ganz. Ihr habt mich mit Haribo durchgefüttert. Ihr habt mich gestopft wie eine Stopfgans. Ja, das stimmt. Wir sind gemästet worden. Du hattest versprochen, darüber nichts zu reden, Ali. Okay, dann erwähne ich auch nicht den leckeren Schokokuchen. Ich wollte gerade sagen, der war doch die Bestechung. Nein, war sehr nett. Wir verstehen uns großartig, das muss ich echt mal sagen. Ich habe viel erwartet, als ich kandidiert habe. Und wir haben ein sehr geiles Team, was super harmoniert. Wir verstehen uns gut und es macht tierischen Spaß, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Ich hasse das Wort Flausch, aber in dem Moment ist es mal kurz angebracht. Ja, zurück, ihr seid so toll. So, Veranstaltungstechnik fürs Krähennest und Umgang mit technischen Anforderungen bei Veranstaltungen allgemein würde ich auch gerne nur kurz anreißen. Es gibt Überlegungen im Krähennest, Audio-Hardware anzuschaffen für zukünftige Veranstaltungen. Ich hatte vorgestern, bei dem Drosselkommen-Event kurz mit dem Wutze geredet und auch noch mit ein paar anderen Leuten, die sagten, wir brauchen Veranstaltungstechniker, um eben so eine Technik überhaupt anwenden zu dürfen. Es gibt da eine Vorbereitung von diversen Anträgen, damit wir Podiumsdiskussionen, Demos, irgendwas halt beschallen können und damit das nicht irgendwie dann alle wundert, sage ich das jetzt hier schon mal im sonstigen Teil, wir überlegen halt da gerade irgendwie ein paar Anschaffungen zu machen, die uns auch für LPTs und TDPAs ein gutes Standing geben. Wenn ihr innerhalb der Partei einen Veranstaltungstechniker oder einen Veranstaltungstechnikmeister kennt, wäre das ganz, ganz hervorragend. Uns reicht kein Elektriker oder TV-Installateur. Wir brauchen wirklich einen zertifizierten Veranstaltungstechniker, weil bei Veranstaltungen ab einer bestimmten Größe muss so jemand zwingend da sein. Teil der Versammlungsstättenverordnung NRW. Irgendwer sagte mir, ich glaube, das war der Alios, der Unterstrich wäre Veranstaltungstechniker. Aber der ist jetzt das schon... Das wäre mir neu. Keine Ahnung. Wenn ihr jemanden kennt, schreibt uns an oder sagt das jetzt. Wir würden uns freuen. Okay, so. Also bitte keine Veranstalter aus den Niederlanden. Nein, der kriegt keine Visitenkarten und der wird auch nicht Eventmanager heißen. Danke, Korax, für den leicht ironischen Hinweis. dann würde ich den Punkt gerne abschließen. Sasa, du sprichst jetzt mal zum Thema Satelliten und dezentrale Geschäftsstellen. Genau, ich habe euch ja mal eine Sammelmail von dem Bertram rumgeschickt, wo alle Infos drin sind, wo der ganze Prozess nachzuvollziehen ist, wie wir zu den Entscheidungen gekommen sind, dass bestimmte Kreisverbände oder virtuelle Kreisverbände da Unterstützung bekommen. Es trudeln jetzt auch weit, dem Gelsenkirchen hat gerade aktuell einen Vertrag losgeschickt. Da weiß ich, ich habe derzeit noch keinen Zugriff auf den Bunker, ich weiß noch nicht, ob der da ist. In Münster haben wir uns auch etwas angeguckt, in Arnsberg habe ich mir was angeguckt und ich wollte einfach nur mal hören, habt ihr die Mail gelesen? Ich habe sie überflogen. Ich gestehe, ich habe sie nicht gelesen. Okay, weil ich würde ansonsten jetzt nämlich auch so weiterverfahren, dass wir das Budget, was freigegeben wurde, weiter verteilen. Also wir sind derzeit drunter, unter dem Budget, was beantragt wurde. Könnt ihr alles in dem Budgetrechner auch sehen. Schaut es euch einfach mal in Ruhe an, weil das ist echt viel, viele Links und viel zu lesen. Meine Frage, wir haben es sehr detailliert ausgearbeitet, das Ganze. Meine Frage geht eher in die andere Richtung. Haben wir das Budget? 25.000? Ich habe mit Steffi gesprochen und Steffi sagte ja. Hast du da einen Link mal zu von dem Pad, dass wir das noch mit ins Protokoll aufnehmen können? Boah, das sind mehrere. Muss ich nochmal raussuchen, müssen wir nachträglich dann nochmal reinpacken. Meine andere Frage. Was sieht denn das Konzept vor, wenn Geschäftsstellen überhaupt nicht besucht werden, keine gute Frequenz haben? Also das Budget ist ja erstmal nur freigegeben jetzt bis zum 1.4. nächsten Jahres. Das soll ja auch nur eine Anstoßfinanzierung quasi sein, in der Hoffnung, dass wir natürlich in den Bundestag ziehen und auch nächstes Jahr bei den Kommunalwahlen erfolgreich sein werden. Das nur mal vorab zur Info, das soll keine Dauerfinanzierung werden, sondern lediglich eine Anschubfinanzierung. Also wir haben natürlich erstmal auch nur Kreise ausgesucht, wo auch eine Besetzung gegeben ist, die Leute mussten die Piratenstunden im Monat angeben, wie viele Aktive vor Ort sind, wie viele Mitglieder vor Ort sind, wo die Standorte sind. Ich habe mir, wie gesagt, auch Büros angeguckt, damit es auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit hat und mit den Piraten vor Ort gesprochen, was halt eben, was dort auch, was sie selber sehen, was benötigt wird. Also wir haben da eng halt mit den Leuten selber vor Ort gearbeitet. Und es wird dann im Nachhinein jetzt natürlich dann beobachtet. Also meine Aufgabe wird es dann sein, wenn wir jetzt wirklich alle Geschäftsstellen dann fertig haben und das Budget vergeben ist, wie wir quasi den Teil abschließen, das Ganze natürlich auch weiterhin zu beobachten und zu kontrollieren, was da halt eben läuft. Da wäre es natürlich auch noch unsere Aufgabe zu überlegen, was für Aufgaben könnten wir eventuell auch in die dezentralen Geschäftsstellen abgeben, außer Lagerfläche. Wir haben da Arbeitskraft, die wir dann auch nutzen können. Das ist auch Bedingung gewesen, um eine Finanzierung zu bekommen. Das jetzt erstmal so. Ja, aber das ist noch nicht so ganz das, was ich meine. Ich spiele darauf an, was ist denn, wenn die Frequenz in diesen Büros überhaupt nicht gut ist, wenn da keiner Interesse dran hat. Ich möchte jetzt ungern davon ausgehen, dass wir das nur als Lagerfläche benutzen und da irgendwie ein paar Leute drin sitzen haben, die den ganzen Tag aus dem Schaufenster gucken. Ja, also es wird ja nicht nur rein nur für die Bürger sein. Natürlich ist das eine Sache, die auch ein Punkt war, ein Punkt, warum es dezentrale Geschäftsstellen geben sollte. Aber es wird ja auch Arbeitsfläche für die Leute vor Ort sein. Wir haben ganz viele, gerade auch in den Flächengebieten, da ist natürlich einmal die Lagerfläche halt wichtig, aber auch, dass einfach nochmal eine Anlaufstelle da ist, wo die Leute sich treffen können, dass dort Stammtische abgehalten werden können, weil den Leuten das einfach auch, teilweise besteht gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo in irgendwelchen Gaststätten einen Stammtisch abzuhalten, weil die Gastronomen aus Gründen nicht da mitmachen wollen. Den Leuten ist das auf Dauer zu viel Geld. Da gibt es halt ganz unterschiedliche Gründe, warum diese Geschäftsstellen benötigt werden. Und wir haben, also Bedingung ist auch bei dem Ganzen, dass die Verträge eine sehr kurzfristige Kündigungsfrist haben, also maximal von 3 Monaten, dass dann auch gegebenenfalls, wenn man merkt, okay, da läuft jetzt gar nichts, dass man auch schnell aus den Verträgen wieder rauskommt. Gibt es einen Qualitätsmanagement oder gibt es Richtlinien, Protokolle, Nutzungsprotokolle, die dann ausgefüllt werden, damit wir überhaupt sehen können, wie sehr die Satellitenbüros genutzt werden? Ja, daran werde ich mich jetzt dran setzen. Ich habe es leider Gottes bis dato noch nicht geschafft. Ich werde mich da jetzt dran setzen, dass ich da halt auch einen Überblick drüber habe, was da passiert, was gemacht wird. Eben ein Qualitätsmanagement, wie du es gerade schon gesagt hast. Und wie gesagt, es folgt jetzt in den nächsten Tagen. Also ich bin im Moment recht viel unterwegs und sammle mir aus sämtlichen Bereichen, weil ich auch noch andere Dinge tue, Infos zusammen. Seht mir es bitte nach. Ich werde mich am Wochensonntag dran setzen. Da sind noch Fragen im Chat. Ines, möchtest du vielleicht hochkommen und das sagen? Jo. Hallo? Hi. Hallo. Ich habe mal eine Frage, ob oder wozu diese Geschäftsstellen angefragt wurden. Also ich kenne jetzt nicht viele Stammtische, aber bei denen ich war, wurde der Rahmen nie gesprengt. dass man da jetzt noch zusätzlich Geschäftsstellen gebraucht hätte und von wem die angefragt wurden und dann auch die laufende Finanzierung. Wie der Carsten schon sagte, muss da ja jemand sitzen, da muss die Miete gezahlt werden, das sind ja laufende Kosten. Ob da die entsprechenden Kreisverbände, die das angefragt haben, das auch leisten können, weil das ja nur vom LV teilweise gezahlt werden wird. Ja, natürlich. Das ist alles abgefragt worden. Also wir haben genau einen Überblick darüber, was die Leute selber leisten können, was aus dem VKV-Konto bezahlt werden kann oder durch regelmäßig eingehende Spenden finanziert wird, Mitgliedsbeiträge, wie auch immer. Das ist alles abgefragt worden, dass da die Finanzierung auch wirklich dann steht. Ich überprüfe das natürlich auch mit den Verträgen und mit den Bedingungen vor Ort. Das Ding ist, dass die teilweise einfach gar keine Gaststätten mehr finden, wo sie ihre Stammtische abhalten könnten. Und dann kommt dazu, dass viele Mitglieder einfach nicht mehr kommen, weil sie das Geld nicht haben, ständig alle 2 Wochen 10 € auf dem Stammtisch für Getränke auszugeben. Also es hat, das ist einmal der Punkt, dann kommt halt der Punkt dazu, dass die Leute irgendwo Arbeitsfläche brauchen, weil die Post kommt an unterschiedlichen Stellen an. Es kann vor Ort nicht wirklich organisiert und strukturiert werden. Die Leute lagern ihre Klamotten halt alle zu Hause im Wohnzimmer oder im Keller. Also das sind ganz individuelle Probleme, da muss man sich die Einzelfälle anschauen. Deswegen haben wir auch eine sehr komplexe Kriterienmatrix abgehakt, um dann auch wirklich individuell zu entscheiden, okay, sollten wir da jetzt wirklich unterstützen oder eben auch nicht. Okay, danke erstmal. Und ich habe noch eine Frage. Du sagtest, dass da halt viele Sachen gelagert werden sollen. Wie gesagt, ich kenne nur begrenzte Zahl von Stammtischen, aber wie viel Kram haben die denn dann? Weil ich habe auch schon mal eine Kiste unterm Bett gehabt. Das ist auch allgemein bekannt. Ich weiß jetzt nicht, wenn da dann nur 10 Leute sind die und jeder nichts nimmt, hat das bei uns immer gereicht. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wofür die diese Geschäftsstellen ehrlich gesagt brauchen. Ich meine, wenn ihr das checkt, schön, glaube ich dann auch, aber ich kann es mir ehrlich gesagt bei den Stammtischen, bei denen ich war und die Leute, die da hinkommen, in keinster Weise auch nur annähernd vorstellen, dass solche Räume gebraucht werden. Also klar, jetzt Wahlkampf und so schon. Ja, ich schicke das vielleicht dann auch nochmal ein wiederholtes Male über, das ist schon einige Male über die Mailingliste gegangen, nochmal gerne rüber, die ganzen Links, wie wir zu diesen zu den Entscheidungen gekommen sind. Das ist in Teilen schon wirklich eine Menge. Also wenn ich jetzt das Beispiel Münster nehme, von Hallo? Hallo? Hat auch nochmal, ja? Du warst weg. Okay, hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Ja. Okay. Mal kurz du musst mal kurz zwischendurch die Push-to-Talk-Taste loslassen, dann ist der Buffer wieder leer. Alles klar, dann klappt das vielleicht auch mit dem langsamen Spielen besser. Also, ja, wie gesagt, also am Beispiel Münster. In Münster ist es so, dass unser erster Vorsitzender seinen kompletten Keller voll hat und das halbe Wohnzimmer voll hat. Und unser Ratsherr auch nochmal irgendwie das halbe Wohnzimmer voll hat. Ich habe mittlerweile hier schon 3 Kartons mit Flyern und Werbematerial rumfliegen. Also das ist in Teilen schon viel. Ich schicke das aber nochmal rum, weil es sind ja auch nur, es sind gerade halt die Randgebiete, die da abgedeckt werden. Ein Kriterium war halt eben auch, dass pro Regierungsbezirk dann halt eine erstmal maximal dann gefördert wird. Okay, danke schön. Noch eine letzte Frage. Das mit dem Material, das verstehe ich durchaus. Macht es dann nicht vielleicht auch Sinn, nochmal zu prüfen, ob man vielleicht Lagerräume, also nicht Lagerräume oder eine Garage anmieten kann? Nur als Zwischenfrage. Das ist in Teilen auch passiert, dass wirklich dann nur Räumlichkeiten jetzt angemietet wurden zu einem sehr günstigen Kurs von, ich glaube, ein Beispiel war 8 €. Es ist schon spät, ich habe die ganzen Klamotten jetzt gerade nicht auswendig auf dem Schirm. Aber da kostet es dann nur 80 € Miete im Monat, hauptsächlich drum das Lagerflächenort ist. Und dann gibt es wiederum andere Städte, da hat es dann auch einen repräsentativeren Faktor. Da ist es wirklich ein Ladenlokal, hat auch nochmal andere Gründe, warum das da so angebracht ist und kostet dann halt auch ein bisschen mehr. Das ist halt wirklich recht individuell, weil es war bewusst so, das Konzept war von Anfang an bewusst darauf ausgerichtet, dass dann eben der Landesverband in der Basis mit allen zusammen, die sich da was vorstellen könnten, eine dezentrale Geschäftsstelle zu eröffnen und der Bedarf besteht, dass die sich dann zusammentun, das ausklamüsern. Das klappt halt wunderbar, also ohne Streitigkeiten, ohne irgendwas, wie vorher befürchtet, ist da alles vernünftig verteilt worden. Okay, danke schön. Ich werde schauen, dass ich mir das raussuche, was du auf die Mailingliste geschickt hast. Danke. Ja, gerne. Ich kann nicht versprechen, dass es morgen passiert, aber schnellstmöglich werde ich da nochmal was dann über die Mailingliste schicken. Okay. Dann würde ich sagen, Wenn da jetzt noch weiter Fragen sind, würde ich sagen, fasst euch kurz, weil wir sind auch schon recht spät dran. Es ist 23 Uhr. Ansonsten würde ich dann Dr. Wallinger, komm mal vorne. Ach so, da geht's um die Sache mit dem Veranstaltung. Ja, das habe ich gelesen und ich habe den Heiko Notte jetzt angeschrieben und hoffe mal, der schreibt mir auch zurück, dass wir uns da irgendwie jemanden suchen. Dankeschön. Gut, gibt's noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Satellitenbüros, Konzept, dezentrale Geschäftsstellen? Nicht? Gut, dann würde ich sagen, Neuorgan der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sasa. Ja, erzähl dazu mal was. Ja, ich habe es einfach mal auf die TU noch gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Christian, Paki und ich, wir haben jetzt ein Jofix eingeführt. Wir treffen uns jetzt jeden Montag um 22 Uhr im Mumble, um mal kurz so durchzusprechen, was die Woche ansteht, was an Themen sonst auch außerhalb unserer Piratenfilterbubble so anstehen, welche Themen wir dann wiederum setzen könnten, was für Aktionen gestartet werden könnten oder bereits anstehen in Planung, dass wir uns einfach so ein bisschen austauschen, außerhalb jetzt noch von den Vorstandssitzungen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und das dann halt mitnehmen in die AGÖA und da dann alles Weitere mit den Leuten dann auch nochmal durchgehen und besprechen. Genau. Dann habe ich mich heute auch noch mit dem Uwe getroffen und mit dem Christopher. Wir haben auch über nochmal die bezahlte Pressestelle gesprochen. Da sollten wir aber dann uns relativ bald nochmal zusammensetzen. Ich weiß, es ist echt spät. Ich hätte eigentlich heute noch dann doch noch gern nicht öffentlichen Teil gehabt, aber müssen wir vielleicht kurzfristig nochmal irgendwie uns zusammenfinden. Jedenfalls werde ich da jetzt auch einige Aufgaben übernehmen und in erster Linie proaktiv an die Presse gehen und jetzt auch im Rahmen des Pressefrühstücks, was in Münster geplant ist, Ende Juni, genauer Termin ist gerade in Absprache, die ganzen Redaktionen einfach mal kontaktiere und dass man mal so ein bisschen ins Gespräch kommt und bei den Leuten auf dem Schirm ist. Was ist denn bei dem Thema jetzt eigentlich bezahlte Pressestelle? So? Ja, also Aussage von Steffi war ja, dass jetzt erstmal so nicht so wirklich wahnsinnig viel Geld vorhanden ist. Ne? Also eine klare Aussage in Sachen Budget haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, das hat sie so nicht gesagt. Wir sind im Moment, geht es darum, die Spendenbescheinigung des letzten Jahres noch zu organisieren. Sie hat sich jetzt ein Team zusammengesucht und es muss insgesamt einfach eine detaillierte Budgetplanung aufgestellt werden, bevor wir so einen großen Posten überhaupt diskutieren. Solange wir das nicht haben, ist das utopisch und da eben da noch Baustellen sind, wo wir dran sind, macht das keinen Sinn, da irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben. Es gibt Vorbereitungen parallel, wir haben an der Ausschreibung gearbeitet, es gibt Überlegungen, eine Halbtagsstelle und eine Ganztagsstelle für das Thema Pressesprecher und Buchhaltung einzurichten und auszuschreiben, aber es ist noch nicht spruchreif, insofern bringt das jetzt nichts, da irgendwelche Sachen festzulegen oder irgendwelche Sachen zu verschriftlichen. Wir sagen das dann nochmal, wenn es soweit auf der Tagesordnung steht. Genau, und zu dem Controlling und Budgetplanung dazu treffen Claudia und ich uns ja auch unter anderem, dass wir dann die Sachen, die schon vorhanden sind, bereits verarbeiten können und da schon mal so ein Grundgerüst aufbauen können. Genau. Ines, da kann ich dir zu nichts zu sagen. Da ist Steffi dran und wer Lust hat in irgendeiner, ja? Wiederhole einfach bitte auch die Fragen für den Stream. Ach so, wie der aktuelle Kassenstand ist abzüglich Verbindlichkeiten. Da ist Steffi dran. Wir sind, sie hat sich dann ein Team zusammengesucht und sie ist im Moment gerade speziell mit der Bearbeitung der Spendenquittung von 2012 dran. Wir sind im Moment dabei, diesen Länderfinanzausgleich zu berechnen. Das ist relativ komplizierter Schlüssel und das kostet sehr viel Zeit. Deswegen hat sie sich da eben auch das Team zusammengesucht um das alles möglichst schneller zu machen. Natürlich kommt jetzt gerade ihre Schwangerschaft da auch dazu. Insofern ist das alles so ein bisschen im Schwung und aber auch gebremst. Und wir werden da auf jeden Fall zügig dran arbeiten, dass wir da schnell genaue Gewissheit darüber haben, was letztendlich das Budget ist. Und dann das hast du total schön gesagt. Im Schwung, aber doch gebremst. Sehr ja. schön. Ja, wir sind halt im Schwung, was zu machen, aber das bremst und das ist aber auch völlig menschlich und völlig okay. Da ist nichts verpatzt oder kaputt oder so, sondern das ist einfach dadurch der Tatsache geschuldet, dass Steffi schwanger ist und das finde ich auch großartig und da werde ich sie jetzt auch nicht unter Druck setzen. Die soll das genießen, das ist ein toller Moment. Ich werde selber Papa und freue mich drauf und ja, wird alles, kommt alles und wird auch alles gut. So, nächstes Thema, Wahlkampfkoordination mit dem Bund, wieder Sasa. Dann, nächster Punkt, oder? Bitte? Nächster Punkt, oder? Ja, sag dich doch. Oder kam das nicht an? Kam nicht an. Also bei okay, sorry. Also Thema Neuorganisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat Sasa super zusammengefasst. Jetzt würde ich zum nächsten Punkt kommen. Wahlkampfkoordination mit dem Bund. Sasa, bitte. Ja, ich schon wieder. Ich hatte am Wochenende, konnte ich mit ein paar Leuten, die im Bund sich um den Wahlkampf kümmern, um die Wahlkampfkoordination sprechen, unter anderem mit dem Gero Preuß. Und habe doch da rausgehört, dass der Bund ganz arge Schwierigkeiten hat. Also, die haben gerade 30.000 in die Länder gereut, die halt gar keine Kohle für Wahlkampf haben. Die haben derzeit keine Kohle für eine Wahlkampfzentrale. Die P9 reicht da von der Größe her schlicht und ergreifend nicht aus. Ich habe ihm gesagt, dass ich zumindest mal mit euch sprechen wollte, jetzt weniger eine finanzielle Hilfe, sondern eventuell eine Unterstützung in Sachen Wahlkampfkoordination, was dann natürlich auch eine Sache wäre, die wir dann mit dem Wahlkampfkoordinatorenteam besprechen sollten, inwiefern man da unterstützen könnte, sei es, dass das Telefon auf uns umgestellt wird oder sonstige Dinge. Da wäre es ganz toll gewesen, wenn du das vielleicht vorher gemacht hättest, damit wir jetzt schon mit einem Ergebnis der Wahlkampfkoordinatoren hätten sprechen können, weil jetzt müssen wir sie erstmal fragen. Das macht uns überhaupt keinen Sinn. Ja, ihr habt völlig recht. Ja, es war die letzten Tage ein bisschen viel, ja. Wenn ich dürfte, würde ich da auch gerne kurz nochmal was zu sagen. Also ich kann gerade für eine Stimme. Ja. Hallo Alex. Hallo. Ich habe mal eben geswitcht hier. Ich bin so. Du klingst so weiblich. War das Helene? Wir sind doch Postgender. Alles gut. Genau. Also, ich möchte eigentlich das, was Carsten gerade gesagt hat, gerne nochmal unterstützen. Ich bin auch über die Dinge, die hier im Moment mitunter, ich finde es ja toll, dass Sasa sich da auch einbringt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da doch sehr arg verwundert, Sasa, dass du da in dem Punkt irgendwie scheinbar nicht vorher irgendwie mal in uns oder mit uns so wirklich, also gerade auch diese Themen, dann hättest du vielleicht auch von mir erfahren können, dass ich genau diese Sache, Übernahme von Pressearbeiten, genau das alles, was du jetzt am Wochenende schon oder am Wochenende besprochen hast, habe ich schon beim Chrissy, stopp. Nee, sorry, ich möchte jetzt lass mich mal kurz, ich glaube nicht, dass sich da gerade sonst irgendwelche Missverständnisse aufbauen. Das war reiner Zufall, ne? Ich war halt eben auf eine Hochzeit eingeladen und Gero war auch da und wir kamen halt einfach nur ins Gespräch, so wie es halt ist, und ich habe überhaupt nicht zugesagt oder sonst irgendwas. Stopp, lass mich bitte meinen Punkt machen. Es wird sich irgendwie ergeben haben, ja. Dennoch bringst du es jetzt hier in der Vorstandssitzung ein. Das ist ein Punkt, die Übernahme der Presse, das habe ich hier im Team. Ich habe am Bundesparteitag mit dem Wahlkampfkoordinatorenteam aus Berlin über diese Sache gesprochen. Ich spreche dann das erstmal hier intern im Team an und wir gucken halt und bespreche es hier mit dem Team, ob wir denken, dass wir das hier halt auch leisten können und so. Und ich finde es halt etwas merkwürdig, dass der Landesvorstand ein Wahlkampfkoordinatorenteam bestimmt hat, das legitimiert ist zudem noch durch eine Abstimmung im Liquid Feedback. Das heißt, die Mitglieder haben sich dafür entschieden, dass es gab dann riesen Tamtam drum mit Ausschreibung, mit Konzept und so weiter. Die wurden ins Liquid gestellt. Es gab eine Abstimmung. Darf ich ganz kurz was sagen? Ich glaube, es ist klar geworden, worauf du hinaus willst. Ich glaube, das, was Sasa gesagt hat, soll in keiner Art und Weise eure Aufgabe, eure Kompetenz oder eure Existenzberechtigung in Frage stellen. Sie hat dieses Gespräch geführt, informiert uns jetzt darüber, dass sie dieses Gespräch geführt hat, und ihr wärt dann die nächsten Ansprechpartner gewesen. Da gibt es jetzt gar keinen Entschluss zu. Der Vorstand wird bloß darüber informiert, was Sasa am Wochenende für ein Gespräch hatte. Und das soll euch doch in keiner Art und Weise reingrätschen. Ihr wärt direkt die nächsten Ansprechpartner gewesen. Okay, ist doch alles kein Problem. Ich habe es heute echt verplant. Ich habe es einfach nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe gestern Claudia das noch als weiteren TO-Punkt mitgeteilt. Ich habe es heute wirklich verplant, weil irgendwie andere Sachen noch auf der To-Do standen. Natürlich wärt ihr die nächsten Ansprechpartner gewesen. Natürlich seid ihr die ersten, mit denen da was Konkreteres abgestimmt werden. Also ich wollte das jetzt gerade nur noch mal hier erwähnt haben. Da soll nichts von auf euch jetzt irgendwie drauf gedrückt werden oder sonst was. Gut. Das muss ich ja noch ein bisschen. Ist das soweit klar, Chrissy? Oder gibt's da jetzt noch weitere Missverständnisse? So, ich sag jetzt mal, das spielt sich noch ein. Sasa, Christian und ich sind so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeitsvorstände, also Christian im Bereich Technik Events, Sasa im Bereich Presse und ich bei den Kreativen und dem Krähennest. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach so ein Knirschen im Gebälk, was dazugehört, die Wege der Kommunikation sind manchmal ein bisschen länger. Ja, ich hätte gerne jetzt noch eine Rückmeldung gekriegt, ob es jetzt soweit okay ist. Ansonsten mich gerne anrufen, weil ich glaube, das ist sonst wirklich nur ein blödes Missverständnis. Ja. Wie gesagt, also da sollte nichts aufgedrückt werden. Und natürlich wäre die Wahlkampfkoordination der nächste Ansprechpartner gewesen. Ich wollte es halt nur erwähnt haben, dass da ein Gespräch stattgefunden hat. Also ich verstehe jetzt gerade diese ganze Aufregung nicht. Aufregung. Ist doch auch geklärt. Da ist doch so was nochmal. Ist auch alles so in Ordnung. Ich wollte halt den Punkt auch einfach nur nochmal gemacht haben hier an der Stelle. Ich habe da jetzt auch, ich bin nicht böse oder irgendwas, es ist alles gut. Wir können auch morgen gerne nochmal telefonieren. Ich wollte einfach den Punkt nur nochmal gemacht haben, dass ihr halt, also es ist ne, einfach da, dass man da nochmal das mal angesprochen hat. Super. Aber es ist alles gut. Okay. Danke dir. Prima. Danke. Gibt's zu dem Punkt noch irgendwas oder bist du dann damit durch, Sasa? Nee, ich bin sonst damit durch. Okay, wunderbar. Dann würde ich jetzt das Wort dem Ali erteilen, weil der Punkt ist auch noch wichtig und Carsten? Wie wichtig, wie drängend ist dieser Punkt? Wie dringend braucht der Bund eventuell diese Unterstützung? Ist das etwas, was wir jetzt machen müssen, schon mal vorbesprechen mit den Koordinatoren, oder hat das Zeit? Also ich würde da schon ganz gerne relativ zeitnah mit der Wahlkampfkoordination dann drüber sprechen und dann eine Rückmeldung geben, wenn das für euch soweit okay wäre. Also es hat tatsächlich Zeit bis nächste Woche? Carsten, ich bin schon mit Markus Dränger, der auch beim letzten Mal der Ines geholfen hat, auch die G2A aufzubauen. Ich bin mit dem im ständigen, steten Kontakt. Der wird uns zeitnah besuchen hier, wird auch vorbeikommen. Dann werden wir hier ein Gespräch haben, zu dem ich Sasa dann auch gerne mit dazu hole, dass sie dann auch sieht, werden noch ein paar andere Koordinatoren. Das wird erstmal im kleineren Kreis. Da gucken wir mal, worum geht's genau. Er sagte zu mir, er hat da schon ein paar Aufgaben und so eine ganze To-Do-Liste quasi an Dingen, die es abzuarbeiten gelte, und er würde uns dann hier auch ein bisschen helfen, den ganzen Betrieb so in Gang zu nehmen. Und wie gesagt, ich werde da einen Termin anberaumen und gebe Sasa dann auch gerne die Rückmeldung, wann das stattfindet, und lade dich gern mit ein. Perfekt, ich bin begeistert. Vielen Dank für die Arbeit und lass uns morgen einfach mal telefonieren und Infos austauschen. Danke. Super. Dann gerne auch dabei und helfen. Ich bin mit dem Markus Dränger auch ganz gut vernetzt und kann da vielleicht noch ein bisschen was abfangen für den Bund. Okay, dann kommen wir jetzt von Bund und von Deutschland über mehrere tausend Kilometer in den Süden, in die Türkei. Ali, was ist da los? Erzähl mal. Also jetzt die ganze Geschichte erzählen würde den Rahmen hier sprengen. Also, wie ihr mitbekommen habt, kämpfen die Menschen in der Türkei beziehungsweise die Bürger für mehr Demokratie. Die gehen dafür auf die Straße. Auslöser war eben ein Park gewesen, der zugebaut werden sollte mit einer Mall, Bloß niemand hatte die Bevölkerung dazu gefragt gehabt und die Menschen wollten eben diese Bäume retten in einem Park, weil das die einzige Grünanlage mitten in der Türkei ist. Das Wichtigste in Eckpunkten ist, diese Menschen sind unpolitisch. Sie sind von keiner einzigen Partei gelenkt, lassen sich auch nicht vereinnahmen, auch wenn das verschiedene Parteien probieren, auch die Gewerkschaften. Den Menschen geht es wirklich nur um ihre Rechte, dass sie auch gefragt werden. Ali, darf ich kurz reingrätschen? Die Claudia hat, glaube ich, eine Wortmeldung und die würde ich ganz gerne behandeln. Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, worum es geht, Claudia. Ja, ich hatte es ja gerade in den Chat schon mal geschrieben. Ich bin mit ziemlich, oder andersrum, ich bin Schatzmeisterin in einem Verein und ich kläre das morgen telefonisch. Ich bin ziemlich sicher, dass wir euch dann ein Konto zur Verfügung stellen können. Wow, da fällt mir ein Riesenstein vom Herzen. Da bin ich auch dafür, dass der gelbe Punkt mal nach oben kommt, was er auch gerade gemacht hat, damit du dich mit ihm in Verbindung setzen kannst, weil er hat diese Seite Gezi Mask erstellt, wo wir einfach Geld sammeln wollen über Spenden und das überparteilich, um die Demonstranten dort zumindest mit Masken unterstützen zu können, weil die türkische Piratenpartei danach gefragt hat offiziell. An die Schwesterpartei in Deutschland. Gelber Punkt, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ja, ich würde dazu sagen, ich habe eben noch mit ein paar Leuten telefoniert von, Moment, Sekündchen, von Digital Courage, mit dem Chef davon. Und er hat mir gesagt, dass Vereinen das Problem gibt, dass die so ausgerichtet werden müssen, dass die Spende zweckgemäß ist. Also im Verein, den du bist, der kann jetzt kein Sportverein sein, sondern muss wirklich das Ziel haben für entweder Direktdemokratie oder Ähnliches. Ansonsten kannst du für uns kein Spendenkonto oder keine Spenden entgegennehmen. Er hat zusätzlich gesagt, dass eigentlich, er hat sich angeschaut, die UPs, und dass die eigentlich unsere Spenden entgegennehmen könnten und in die Türkei transferieren könnten, aber sie wollen es nicht aus irgendwelchen Gründen. Aber die wären dafür geeignet. Deswegen müssten wir mal checken, inwiefern dein Verein geeignet ist, um solche Spenden entgegenzunehmen. Kurze Zwischenfrage, wer war da dein Ansprechpartner bei den UPs? Der Schatzmeister dort, Patrick oder so heißt er. Okay, weiter weißt du aber nicht, ne? Sekunde mal. Wie viele Schatzmeister schätzt du, wird es bei den UPs geben? Oh, werde ich herausfinden, ich spreche mal mit dem. Er heißt Patrick Rauscher. Okay, ja, ich spreche den mal an, ansonsten versuch's vielleicht auch über die Claudia, aber das sollte eigentlich lösbar sein. Also wichtig ist es, dass wir das ganz schnell über die Bühne bekommen, weil die Demonstrationen dort immer noch stattfinden und auch nicht abebben. Ja. Und ja, wollen wir da gemeinsam mal auf die Yuppies zugehen, Papi? Ja, machen wir zusammen, genau. Können wir uns auch gerne nach der Vorstandssitzung oder morgen nochmal drum kümmern. Okay, nebenbei, nichtsdestotrotz, falls jemand irgendeinen Verein kennt, der in diese Richtung arbeitet und uns unterstützen will, soll er sich auf jeden Fall melden. Genau, und darüber hinaus möchte ich an der Stelle auch den Artrecht-Piraten noch gerne meinen Dank aussprechen, der nämlich die Webseite aufgesetzt hat. Und ich würde gerne auch in Alis Namen und im Namen der Piraten in der Türkei gerne alle dazu aufrufen, darin Geld zu spenden, wenn es nur 1 Euro oder 2 Euro sind. So eine Maske kostet nicht viel und ihr macht da, wenn ihr zu mehreren seid, wirklich viel, viel Hilfe. Also ganz kurz, warum sie überhaupt diese Masken haben wollen. Wenn ihr die Bilder, die ich die ganze Zeit gepostet habe, verfolgt habt, geht die Türkei massivst mit Gas gegen die Bevölkerung vor. So schlimm, dass in der Innenstadt von Istanbul die Menschen einfach nicht mehr atmen können. Der Sinn und Zweck dieser Masken ist auch, da die Demonstranten eigentlich mehr oder weniger gewaltfrei sind und die einzige richtige Waffe neben ihren Schlagstöcken eben bei der Polizei das Gas ist, könnten wir ihnen diese Macht über die Demonstration zumindest nehmen. Und zwar, indem wir dafür sorgen, dass die Demonstranten trotz des Gases noch weiter atmen können und einfach die Stellung halten. Friedlich. Und das ist für mich halt das größte Anliegen, dass das alles noch weiterhin friedlich bleibt. Okay. Da sind jetzt noch Leute oben in dem Channel. Frank war dran und dann die Leonie. Ich wollte nur kurz hinweisen zum gelben Punkt. Ich habe ihm eben was geschrieben über den Chat. Er soll mich mal anschreiben, das dürfte kein Problem sein. Also ich habe auch einen Bürgerrechtsverein, der entsprechend das sofort machen würde, glaube ich. Okay, Leonie? Ja, sobald das Konto steht, werden wir auch nochmal die ganze Aktion massiv bewerben. Ja, Flyer und so wird es sicher auch geben. Und da möchte ich nochmal alle, auch im Zuhörerraum jetzt vor allem, ganz herzlich bitten, sich dran zu beteiligen, wenn ihr was seht, retweeten, ausdrucken, flyern und so weiter. Ja, weil ist eine wichtige Sache, steht uns auch gut zu Gesicht und wir würden uns sehr freuen, wenn sich da noch viele beteiligen. Ich poste das Planungspad nochmal in den Baum. Dankeschön. Von mir auch nochmal ein dickes Danke. Es wäre nett, wenn die Leute auch im Pad mal schauen würden. Und es gibt auch einen Twitter-Account für, der steht auch im Pad. Der heißt Gizzy Masks und wenn ihr dem folgt, wäre klasse. Dankeschön. Ich habe mal eine Frage dazu. Habt ihr denn schon Bezugsquellen dafür? Gelber Masken. Ja. Bezugsquellen? Was für Bezugsquellen? Ja, für Masken. Ja, genau, gibt ziemlich viele. Es gibt einige Leute, die haben sich schon schlau gemacht und wir haben mehrere Anbieter, mehrere potenzielle Anbieter, weil niemand hat einfach mal so mehrere tausend Masken parat. Nee, genau. Genau, und es würden viele, viele eher kleinere Bestände, aber die liegen alle so bei 5, 6, 7 Euro. Ja. Das Stück, ne? Also nehmt ihr dann so, oh, steht bestimmt im Pad, ne? Weil mein Arbeitgeber, der vertreibt zumindest so Gesichts-, so Atemschutzmasken, aber keine Gasmasken, naja. Ja, also wenn ihr noch irgendwelche Bezugsquellen habt oder so, die sich gut eignen könnten, packt es ruhig ins Hauptpad da. Das ist auch mittlerweile ganz übersichtlich strukturiert. Die schützen sich da zwar auch mit diesen einfachen Baumarktfiltern und feuchten Tüchern und so, aber wir wollen nach Möglichkeit Masken mit Augenschutz und dann halt so im Austausch fahren, Filter schicken. Es haben schon verschiedene Leute Bezugsquellen reingeschrieben und sind sich auch am Erkundigen, also sind da in Kontakt. Aber wer noch was weiß, vor allem Leute, die schnell liefern können, dann immer rein. Ich mach mich bei meinem Arbeitgeber, oder guck nochmal, mach mich nochmal schlau. Ist halt so Werkstattbedarf. Ja, mal gucken. Also das, was ich vorschlagen kann, ist, dass wir uns im Anschluss zu dieser Sitzung zum Beispiel im Raum Köln treffen können und uns einfach mal schnell austauschen. Ich fände es auch super, wenn wir das Thema extern weitermachen könnten. Ja. Weil wir da als Vorstand gerade eben, außer das Thema zu bewerben, nicht so wahnsinnig viel tun können. Genau, jetzt würde ich den Punkt dann auch gerne abschließen. Nächstes Thema wäre das Pressefrühstück am 14.06. Sasa, beziehungsweise Jens kann da, glaube ich, auch noch was zu sagen. Ja, doch, durchaus. Ja, sehr gerne, dann schieß mal los, Jens. Also, es gab ja doch ziemlich große Diskussionen um dieses Pressefrühstück. Uns sind jetzt, also uns meine ich damit dem Landesvorstand, sind von der Berti drei Angebote für Locations zugeschickt worden. Ich habe auch heute nochmal mit dem Wahlkampfteam darüber gesprochen, und gestern und heute. Punkt ist folgender, dass die Kosten für die Berti bei knapp 1000 Euro liegen, wahrscheinlich aber sogar drüber gehen, weil in dem Angebot drin steht, dass für 8 Stunden 400 Euro bezahlt werden müssen, und zwar für jeweils 8 angefangene Stunden. Wenn wir also abends aufbauen und am nächsten Tag die Veranstaltung sind wir schon locker bei 8, 16, ja, bestimmt 20 Stunden, dann sind wir deutlich über dem Budget von 1000 Euro. Es waren noch zwei andere Locations mit in dem Angebot drin. Das eine wäre der Panoramaraum von der Jugendherberge in Düsseldorf. Und wieder das nächste war das Bürgerhaus in Bilk. Mit beiden wurde gesprochen. Die wären auch hier noch frei und um Welten günstiger. Also bei der Jugendherberge liegen wir bei irgendwas um die 250, 300 Euro statt den 1000. Das Bürgerhaus Bilk war nicht so wahnsinnig viel billiger als der große Raum in der Berti. Mein Argument, womit ich die Erwägung, das vielleicht nicht in der Berti zu machen, unterstützen möchte, ist, wir hören ja immer wieder und hatten es heute Abend auch schon Thema, dass andere Landesverbände riesengroße Probleme haben, dass die kein Geld haben, um sich eine Wahlkampfzentrale zu holen. Wir haben jetzt gerade erst wieder ein Hilfsangebot für Kandidatenschulungen gehabt, die uns um 600 Euro bitten, damit ihre Kandidaten ansatzweise geschult werden können. Ich persönlich finde es schwierig zu vermitteln, dass wir jetzt über 1000 Euro für ein Pressefrühstück ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab damit Probleme. Das hat sich jetzt erst nach letzter Woche ergeben, muss ich sagen. Also letzte Woche stand das noch nicht. Da war das Gespräch noch auf die Berti gelenkt. Ein Problem, das dabei entstanden ist, dass scheinbar die Kommunikation zwischen unseren Presseleuten, Presseleuten meine ich in dem Fall Nixus und Mitkrieger, dem Wahlkampforga-Team und dem Vorstand im Dreieck suboptimal funktioniert hat. Ich nenne das mal so. Der Punkt ist, wir haben eine Möglichkeit, das Ganze günstiger an einem anderen Ort zu machen. Ich würde gern für heute definitiv die Entscheidung treffen, wo das gemacht wird, mit euch zusammen. Die Angebote liegen im Request-Tracker vor. Wir haben da eine E-Mail zu vom Wahlkampf-Orga-Team und würde das jetzt gerne mit euch diskutieren, ob wir das in der Berti machen für 1000 Euro plus oder ob wir das woanders machen, was dann nicht den Nachteil hat, dass es nicht an der Wahlkampfzentrale ist, aber dafür wesentlich günstiger. Das würde ich gerne definitiv mit euch heute entscheiden. Okay. Jens, also mir liegen da andere Informationen vor, auch andere Zahlen. Ich fände es ganz gut, wenn dazu vielleicht jetzt gerade nochmal der Nixus und ich glaube entweder, also die Chrissy wird wahrscheinlich dahinter stecken, also wenn die beiden dazu nochmal was sagen könnten, weil mir liegen da halt noch andere Informationen vor. Ich würde gerne kurz unterbrechen. Jens, könntest du die Sitzungsleitung übernehmen? Ich muss mal kurz 10 Minuten weg. Danke. Sollen wir nicht erstmal für uns klarziehen, intern im Vorstand jetzt hier, was wir denn möchten überhaupt? Ja, aber dafür müssen wir auch wirklich klare Informationen haben. Und mir liegen andere Zahlen vor als 1000 Euro für die Berti, sondern deutlich weniger. Also maximal 500 Euro inklusive Aufbautag, aber das wäre Verhandlungsbasis. Deswegen würde ich da aber vielleicht ganz gerne die Leute, die da involviert sind, also sprich den Nixus und die Solzken, da mal vielleicht zu Wort kommen lassen, wenn das okay ist für euch. Ja, aber Sasa, das sind begrenzt auf 6 Stunden, die 500 Euro. Der Jens hat das ja gerade vorgerechnet, wie er auf diese... Ja, Ich habe heute aktuell mit Nixus darüber gesprochen und er hat mir gesagt, dass der er auch mit dem die Halle dann halt zur Verfügung stellen würde, wo wir sie anbieten würden, gesprochen hat. Aber wie gesagt, ich würde halt eigentlich gerne Nixus dazu zu Wort kommen lassen, weil ich habe da heute andere Informationen. Sasa, ich möchte das, ich würde dich dann an der Stelle zunächst einmal bitten. Ich weiß nicht, ob du die Mail an euch, der, wie gesagt, das hatte Jens ja gesagt, dass das bei euch im Request-Tracker liegt. Ich habe, oder der sämtliche Verhandlungsverlauf mit dem Florian ist da auch nachlesbar. Wir haben ein Erstangebot eingeholt, das könnt ihr da einsehen. Wir haben nachverhandelt, das könnt ihr dort einsehen. Der gesamte Verlauf der Verhandlung mit dem Florian ist euch übermittelt worden. Und dann würde ich dich an der Stelle, ich frage erstmal nach, hast du diese Mail gelesen? Ich habe heute keine Zeit, Mail zu lesen. Nee, leider noch nicht. Und erklär bitte, wer Florian ist, weil das ist den Zuhörern nicht bekannt. Florian ist, das ist der Ansprechpartner hier für die Location in der Berti, für in der Lagerhalle. Ja, Lagerhalle natürlich, die unten, das wäre natürlich nicht oben hier in der Berti. Ne? Also das sind die Lagerhalle, aber ich denke, das ist eigentlich klar aus den vorangegangenen Sitzungen. Judiens, du hast die Moderation. Ja, im Prinzip, Christina gehört. Wolltest du dazu sonst noch was sagen? Ich denke, die Mail ist weitestgehend selbsterklärend. Ob ich was sagen will? Nein, Christina. Ach so. Christina was sagen will. Hört sich nicht so an. Also, Entschuldigung, stopp. Gerne. Wir haben jetzt bei den beiden anderen Locations haben wir auch Angebote jetzt nochmal angefordert beziehungsweise schon bekommen. Und ich würde auch, mein Vorschlag wäre dann auch, dass wir das dann auch einfach weiter übernehmen, jetzt auch sofern ihr euch jetzt irgendwie dazu entschließt. Also uns liegen auch tatsächlich Angebote vor. Da würden wir euch dann, das Budget ist halt nochmal die Frage, wer das, wie wir das jetzt klären. Ja. Nixus, dann würde ich dich gerne dazu hören, weil du der andere Beteiligte bist. Und wie ist das? Ich Presseeinladung? Sasa, lass uns doch einmal den Nexus kurz hören, damit wir das Thema auch abschließen. Das mit der Presseeinladung können wir doch danach machen. Also Punkt 1, ich bin über mehrere Dinge irritiert. Alle Absprachen, die getroffen wurden, wurden nicht eingehalten. Da kann ich nichts zu sagen, warum nicht. Aber es ist Fakt, es gab eine klare Entscheidung zunächst mal pro Berti. Und es gab im weiteren Verlauf keine Gespräche mit mir oder mit Uwe über andere Locations, über die laufenden Verhandlungen. Ich habe nachgefragt, nachdem der Florian, das ist der Vermieter, mich gefragt hatte, ja, hört mal, kommt denn von euch was? Ich habe keine Informationen bekommen, bis inklusive heute. Das ist zunächst mal für mich, sagen wir mal, vorsichtig irritierend, weil ich nicht weiß, warum das nicht geschehen ist. Ich will aber auch bei den Gründen gar nicht mehr nachforschen. Punkt zwei ist, es gab eine klare und begründete Deadline für die Presseeinladung. Das ist ausführlich kommuniziert worden. Die ist heute überschritten worden. Damit halte ich die Einladung für problematisch. Ich hatte, so wie Uwe auch, bis heute keine Infos darüber, wo das Ganze stattfinden wird, wenn es nicht dort stattfinden wird, wo es eigentlich entschieden war. Und ich habe auch keine Informationen darüber bekommen, mit welchen Kandidaten. Das sollte das Koordinatorenteam klären, sollte Kontakt aufnehmen, es sollte eine Entscheidung treffen, ob da 7, 8, 10, 12, wie auch immer, Kandidaten kommen. Also alle Infos lagen bis heute nicht vor. Was ich aber am allerirritierendsten finde, ist, dass es gab eine ganz klare Ansage vom Vermieter, die ist vor mindestens 2 Zeugen gemacht worden. Wir nehmen für die Halle pro Tag 500 Euro. Wir haben nachgefragt und definiert den Zeitraum. Der war der gesamte Vormittag inklusive Aufbau am Vortag und Abbau am Nachmittag. Und da wurde nicht gesagt, dass das nicht von den 500 Euro gedeckt ist. Die Nachfrage, ist das noch verhandelbar, wurde mit Ja beantwortet. Wenn dann verhandelt wird und dabei rauskommt, es ist 1.000 Euro teuer, dann kann ich das schlicht nur erkennen als denkbar schlechte Verhandlungsführung. Ich weiß nicht, wer da verhandelt hat, und ich verstehe nicht, wenn das das Ergebnis ist, warum nicht einer mal gesagt hat, hört mal, Christopher, Uwe, Thomas, ihr drei wart dabei, er hat da was ganz anderes gesagt. Aber wie gesagt, ich bin nicht involviert gewesen, ich vermiert gewesen. Es hieß nur auf Nachfrage, es läuft alles, es ist alles geklärt. Und was jetzt geklärt ist, ist scheinbar gar nichts. Okay. Nexus, ich würde da gerne Stellung zu nehmen, wenn du es erlaubst. Ja, ich würde gern kurz was zwischendurch sagen, weil ich weiß, das ist ärgerlich, dass da die Kommunikation irgendwie schiefgelaufen ist, aber das spielt für die Wahl der Location doch jetzt gerade überhaupt keine große Rolle. Was eine Rolle spielt, sind die Fakten und die Zahlen. Das Kommunikationsleck müssen wir sowieso noch klären, da sage ich gleich noch was zu, weil ich ja nächste Woche, beziehungsweise wir, der ganze Vorstand oder viele davon, ein Meeting mit euch machen würden, nächste Woche Mittwoch, wollte ich gleich danach noch was zu sagen. Der Punkt ist, selbst wenn die Berti 500 Euro plus Essen kostet, ist das immer noch das 3- bis 4-fache von dem, was wir in der Jugendherberge bezahlen würden. Zum Thema Presseeinladungen habe ich heute mit Uwe nochmal telefoniert. Und er hat mir gesagt, sicher ist das ärgerlich, dass einen Tag später die Einladungen rausgehen. Aber ein Genickbruch für die Veranstaltung ist es nicht. Es ist ärgerlich, es ist nur ungünstig. Aber nicht ein Knockout-Kriterium für die Veranstaltung. Sorry, stopp. An der Stelle, es tut mir leid, aber Entschuldigung, Jens, auch wenn ich da reingrätsche. Aber auch ich habe heute mit Uwe gesprochen. Ich habe ihn daran erinnert, an das Gespräch der letzten Woche, habe mich da nochmal rückversichert, dass wir doch da besprochen haben. Er hat mit Ingo aus der Fraktionspresse darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, das Ganze erst eine Woche vorher, sprich morgen am Freitag, zu versenden, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Ingo und Uwe sich darüber einig waren, dass man erstmal abwarten sollte, die Agenda im Landtag für die nächste Woche. Das kommt wohl heute raus. So, Christina, das widerspricht doch dem überhaupt nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich würde es gern. weil es insofern das widerlegt, also es stimmt nicht, dass das unglücklich ist mit diesem die Pressemitteilung, dass die sie wird nicht einen Tag später verschickt. Ich habe da auch heute mit Uwe drüber gesprochen und Uwe meinte auch, ja, stimmt, hat sehr recht, ja, wir wollten das erstmal abwarten, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn zum Beispiel angenommen der Fall würde eintreten, dass nächste Woche am Freitag um 10 Uhr eine PK im Landtag ist, ja gut, dann glaube ich, brauchen wir nicht um 10 Uhr irgendwie ein Pressefrühstück veranstalten, weil dann die Presse geschlossen irgendwie eher gesammelt bei einer PK im Landtag sein würde. Das war die Argumentation, das war für mich schlüssig und logisch nachvollziehbar und auf Basis dessen haben wir letzte Woche gemeinsam zu dritt hier befunden, dass, und auch das war, sagte auch eben der Pressereferent, nicht Pressesprecher, das war falsch, Pressereferent Ingo hier im Landtag, das war, wie gesagt, in Absprache mit dem und das ist so nicht richtig. Zu Nixus, ich übermittle auch dir gern den Verhandlungsverlauf. Ich würde behaupten, dass Britta sehr gut nachverhandelt hat. Britta, das wirst du nachlesen können in den Mails, ist ihm sehr entgegengekommen. Hat auch, also du kannst es gerne nachlesen. Ich schicke es dir und ich finde es ein wenig anmaßend hier es so darzustellen, als könnte Britta nicht verhandeln und hätte schlecht verhandelt. Und warum wir das irgendwie, möchte ich dich bremsen. Ich möchte einen Punkt noch machen, bitte. Und es ist auch so, die Alternativen, wenn irgendwie die AGÖA meint, die optimale Lösung gefunden zu haben, bevor Alternativen, wenn man die Aussage war, wieso solle man weiter suchen, wenn man die optimale Alternative schon gefunden hätte? Das Wort Alternative impliziert für mich an der Stelle schon, dass ich mehr als eine Auswahlmöglichkeit habe. Insofern auch da haben wir das dann in die Hand genommen, weil die Bereitschaft der AG Events ÖA, wem auch immer, da relativ gering war und wir einfach der Meinung sind, dass Angebote. Jetzt bringt es dich wirklich, Christina. Das bringt jetzt für die Entscheidungsfindung, wo wir das machen, nichts. Also wir müssen uns jetzt entscheiden, an welchem Ort wir das machen. Und ich wiederhole, wir können gerne über dieses Kommunikation, nein, wir können nicht, wir müssen darüber reden. Aber jetzt gerade geht es darum, herauszufinden, an welchem Ort das Pressefrühstück stattfindet. Nicht mehr, sorry, nicht weniger. Nee, nicht ganz. Also, sorry, so leid mir das tut, Solsken, du stellst hier mehrere Dinge aus meiner Sicht, das betone ich, es gibt immer zwei Ansichten oder mehr Ansichten falsch da. Sowohl die Termingeschichten mit Uwe, die gesagt worden sind, es ging um den heutigen Tag, wir hatten eventuell die Möglichkeit, gestern die notwendigen Infos zu bekommen, heute haben wir sie bekommen, deshalb war alles vorbereitet, aber es spielt gar keine Rolle, da hat der Jens hat recht. Nein, bitte, sorry, ich möchte nur nicht so stehen lassen, was mir hier unterstellt wird. Deswegen werden wir nächste Woche dieses Gespräch führen. Hier folgt Vorwurf auf Gegenvorwurf, das bringt gerade überhaupt nichts für die Entscheidungsfindung, wofür die Vorstandssitzung zuständig ist. Wir müssen jetzt entscheiden, welcher Raum es ist. Wir sehen alle, dass es da ein Kommunikationsproblem zwischen euch gibt. Woran auch immer das liegt, möchten wir... Jens, das ist falsch, was du sagst. Sorry, es geht hier nicht um ein Kommunikationsproblem. Es geht hier darum, dass sich gegenseitig Dinge unterstellt werden, die man überprüfen kann, die in Pads festgehalten sind, die andere Leute bestätigen. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich das, was hier von Solsken gesagt wurde, so nicht stehen lasse. Das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist nochmal, wenn nach einer Verhandlung der doppelte Preis steht, ist schlecht verhandelt worden. Und wenn dann behauptet wird, man ist bereit, mir den Verlauf zur Verfügung zu stellen, dann frage ich doch bitte ernsthaft und die Frage muss berechtigt sein oder ist berechtigt, warum kriege ich das nicht vorher? Warum sagt nicht jemand, der auf einmal feststellt, der Preis wird immer höher, lass uns doch mal mit denen reden, die dabei waren, als der erste Preis genannt worden ist. Ich sage überhaupt nichts darum, ob das schlecht gelaufen ist, nur warum wird dann nicht kommuniziert? Das stimmt. Und Punkt 3, lass mich bitte ausreden. Ich weiß, aber Moment, Schluss. Jens, lass ihn kurz den dritten Punkt noch sagen. Also wenn Solsken so lange gesprochen hat, dann soll Nixus auch die Möglichkeit haben, sich zu erklären. Alles andere würde ich jetzt an dem Punkt sehr unfair finden. Nixus, dritter Punkt. Und ich fasse mich auch kurz. Hier ist über Uwe gesprochen worden. Ich fände es angemessen, dass Uwe, wenn überhaupt irgendwie das, was hier über ihn gesagt wird, Einfluss hat auf die mögliche Entscheidung oder auf die kommende Entscheidung, dass Uwe sich dazu äußert. Das halte ich für fundamental wichtig. Ansonsten bitte ich alles, was über oder Uwe unterstellt wird, gesagt zu haben, zu ignorieren. Und wenn ihr tatsächlich heute auf dieser Basis der E-Mail, deren Inhalt ich nicht kenne, ja, eine Entscheidung treffen wollt, dann halte ich diese Entscheidung für stark anzweifelbar, ja. Ich kenne den Inhalt nicht, ich habe mich dazu geäußert, ich habe keine Ahnung, wie man auf einmal zu einer Verdopplung des Preises kommt, ich weiß nicht, woran das liegt. Und nochmal, die Deadline war heute, das hatte gute Gründe, genau das war mit Ingo abgesprochen, es ging um spätestens 8 Tage vorher, es ging um die Möglichkeit, nach der Einladung, wenn sie raus ist, noch zu telefonieren mit den Journalisten, das innerhalb der Woche vorher, all das wurde begründet, wurde ausführlich diskutiert. Wenn das für eure Entscheidung keine Rolle mehr spielt, trefft diese Entscheidung. Ich weise aber darauf hin, dass ich es für sehr unglücklich halte, viele, viele Fakten, die alle benannt waren, die dokumentiert sind, kurz die besprochen waren, bitte nicht zu berücksichtigen. Das war's, danke. Okay, danke schön. Ich glaube, ich einmal dazwischen. Ich wollte sagen, ich hau jetzt ab. Genau. Ja, tschüss. Tschüss, Maja. Ja, schlaf schön, Maja. Gute Nacht. So, ein paar Fragen habe ich dazu. Moment, kurz, ich bin wieder da und ich würde gerne hier mal kurz was in den Raum werfen, was ihr da irgendwie ein bisschen vergisst. Egal, worüber da jetzt groß diskutiert wurde, was zählt, ist, dass wir die günstigste und die mit den bestmöglichsten Konditionen Location finden und da können wir diskutieren, wie wir wollen. Wir brauchen einen Raum, wir brauchen den schnellstmöglich, wir brauchen vernünftige Bedingungen und fertig. Und wir entscheiden da nicht danach, wer irgendwas gesagt hat, sondern danach, was da am besten passt. Das wollte ich gerade sagen. Also da wollte ich gerade drauf kommen. Selbst wenn wir den Anfangspreis nehmen von 500 Euro für den Tag plus das Catering, bin ich bei der Jugendherberge von bei 50 Euro bei dem Tag plus Catering. Das ist ungefähr ein Zehntel. Eben. Also, Fakten auf dem Tisch. Was haben wir zu entscheiden? Was haben wir für Angebote vorliegen? Die Angebote, die wir vorliegen haben, laut der E-Mail, die dem Vorstand vorliegt, ist die Berti bei 400 Euro für 8 Stunden plus Catering, die Jugendherberge bei 50 Euro für einen ganzen Tag plus Aufbau vorher plus Catering und die den Bilka Bürgertreff, der irgendwo dazwischen liegt, aber eher preislich Richtung Berti als Richtung Jugendherberge. Gut, meine Frage wäre jetzt, Jugendherberge klingt nach Jugendromantik und so. Ist es ein Ort, wo wir uns vorstellen könnten, diese Veranstaltung stattfinden zu lassen? Wir haben Fotos dazu bekommen. Ich kann die auch gleich nochmal rumschicken. Ich habe mir die selber angeguckt. Das ist so ein Saal mit einem großen Panoramafenster Richtung Rhein. Also hinter der Jugendherberge ist eine Wiese, dann der Rhein und man sieht quasi direkt dahinter den Landtag, den Fernsehturm und die große Rheinbrücke. Für Fotos ist das sehr repräsentativ und Jugendherberge heißt in dem Fall nicht Doppelstockbecken und Lagerfeuerromantik. Das ist relativ modern. Im Baum unten ist gerade noch ein Dropbox-Link, wo man sich die Fotos angucken kann. Wir haben in der Jugendherberge Düsseldorf das Bundespressetreffen veranstaltet und wir haben dort auch das Barcamp SG Gestaltung veranstaltet und die Location gibt einiges her. Paki redet einfach mal. Weswegen ich frage, weil nicht jeder im Raum hat einfach diese Informationen zur Verfügung. Wir müssen einfach mal gucken, dass wir den Leuten auch transportieren, warum wir uns so entscheiden, weil das Thema doch sehr kontrovers diskutiert wird und nicht jeder versteht, warum diese Diskussionen so ausarten und aufpoppen, ne? Ja, natürlich, das so recht. Ich verweise nur kurz darauf, Carsten, im Chat sind die Fotos, der Dropbox-Link, da sind die Fotos drin. Auch für alle anderen, die gerne mal angucken wollen, die Räumlichkeiten, wir haben die ja heute besichtigt, da seht ihr die ersten 4 sind aus dem Bürgerhaus in Bilk und die restlichen alle sind von dieser Jugendherberge. Ja, da sind ein paar mehr, weil wir da noch draußen waren und auch die Kulisse und das Panorama nochmal auch mit aufgenommen haben. Eine kurze Frage. Die Fotos von der Jugendherberge ist aber die Kantine, ne? Keine Ahnung. Ja, deswegen, ich frage ja, weil für 50 Euro die oberen Säle halte ich für sehr... sind das also wirklich die oberen? Das ist die Kantine und die steht uns da zur Verfügung. Wenn die sagen, das ist frei, dann ist das der Raum, wo normalerweise gegessen wird und der ist vormittags frei. Die Kantine ist nur für die Mittagszeit geöffnet. Das Pressefrühstück geht ja nicht bis in den Nachmittag. Ja, aber Ich möchte eine kleine Korrektur anmerken. Das ist grundlegend richtig, Paki. Das ist allerdings ein separates Karree, so ein abgetrennter Raum. Also das ist kein öffentlicher Durchgangsverkehr. Da sind keine anderen Leute. Auf dem einen Foto sieht man da auch so. Das ist auch, wenn wir es wollen, absperrbar, was glaube ich nicht notwendig ist. Aber das ist alles besprochen und das, ja. Okay, ich würde ganz kurz gerne mal den Thomas... Thomas, ich wollte dir gerade das Wort erteilen. Ah, das ist lieb. Ich hatte es ja am Montag schon mal kurz angedeutet in Bonn auf der Demo. Ich weiß nicht, ob Paki das mitgekriegt hat. Wie gesagt, ich kann hier auch im Herbans fragen. Da kriegt er das vielleicht sogar für umsonst. Aber wenn ich natürlich nicht keinen Rücklauf kriege, frage ich auch nicht. Also ich kann sagen, das Herbrands hat einen Riesenraum. Also da würden locker 300 Personen reinpassen. Naja gut, 250. Ja. Wie wär's, wenn du da einfach mal Bilder veröffentlichst? Ich würde da kurz ungern zwischengrätschen. Wir hatten uns eigentlich schon auf Düsseldorf festgelegt. Ja? Okay, ich halte mich raus. Okay, wenn es darum geht, alles klar. Sind wir nicht bei Neuss jetzt? Düsseldorf oder Neuss? Jetzt verwirrt mich bitte nicht. Das ist die Jugendherberge Düsseldorf, oder? Nicht Neuss. Solzgen? Das ist Düsseldorf, natürlich. Ja, Düsseldorf. Okay, danke. Also ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt den Nuxus gehört, ich habe Solzgen gehört und bin etwas verwirrt im Moment. Also mehr kann ich da nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ihr euch da nochmal zusammensetzen könnt, um einfach die Kommunikation zu verbessern. Und es geht eigentlich letztendlich um unsere Partei und das sollte das eigentlich funktionieren. Also die Kommunikation sollte bei uns so gut funktionieren. Wir haben 1000 Wege, miteinander zu reden und nutzt das einfach bitte. Nexus, es ist ja, also ich... ja, oder ich verstehe die Verwirrung nicht so ganz. Wir hören jetzt hier auf der einen Seite, dass Nexus irgendwie Erstpreis 500 Euro irgendwie vom Hörensagen und wurde ihm gesagt, okay, ihr habt jetzt was schriftlich vorliegen. Britta ist adäquat und angemessen und freundlich mit einer Angebotsanfrage an den Florian herangetreten. Er hat nochmal eine Rückfrage gestellt, die hat Britta genauso freundlich beantwortet, nochmal ein bisschen Input gegeben, weil der Florian noch ein paar Nachfragen haben hatte, was uns denn so vorschwebt, hat auf Basis dessen ein schriftliches Angebot eingereicht und da stand dann einfach nicht 500 Euro drin. Also das ist dann einfach so, dass du das, ja, wir haben jetzt was schriftlich vorliegen und das, ich verstehe dein Problem nicht so ganz, Nixus, ehrlich nicht. Es ist aber auch darum, also Solzgen, du verstehst mich wirklich nicht, das ist eine ganz klare Aussage und ich glaube, das bleibt auch so zwischen uns stehen. Nichtsdestotrotz sind diverse Dinge, die ich hier versucht habe klarzustellen, was mir in Bezug auf dich nicht gelungen ist, dokumentiert. Und man kann sich darüber unterhalten. Aber wir müssen das jetzt gar nicht tun. Und ich will das auch gar nicht tun. Ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran. Ich habe darauf hingewiesen, dass von eurer Seite keinerlei Informationen an Uwe oder mich herangetragen worden ist. Ich muss wieder dazwischen gehen. Dass das Folgen hat. Nein, bitte, ich spreche jetzt bitte zu Ende. Dass das Folgen hat. Und eine der Folgen ist unter anderem, dass die gut und wohl begründete Deadline nicht eingehalten werden kann. Alles andere, was daraus folgt, ist für mich eure Sache und mich geht das im Moment relativ wenig an, außer dass ich weiterhin wünsche, dass es eine tolle Veranstaltung wird. Super, dann würde ich jetzt trotzdem eine Entscheidung für eine der Locations fällen und das Ding mit der Kommunikation machen wir getrennt davon. Das hat nämlich eigentlich nichts miteinander zu tun. Okay, gut. Übernimmst du wieder, Paki? Ja, ich übernehme wieder und ich würde Claudia bitten, dass sie die beiden Locations, die jetzt zur Abstimmung stehen, einmal wäre das ja die Berti und das andere wäre die Jugendherberge, aufzählt im Pad und dass wir dann... Drei. Was war das dritte? Ich. Ach, Bürgerbüro, sorry, ja. Genau, einmal Jugendherberge Düsseldorf, einmal Bürgerhaus Bilk. Und zum dritten Bertelstraße 149 und dann gehe ich euch durch und dann entscheiden wir, wer, was die meisten Stimmen hat. Ja, gib mir eine Minute Zeit. Ja. Dann kann ich schon mal kurz was sagen zu der Thema Besprechung Kommunikation. Wir haben uns überlegt, dass wir uns gerne am Mittwoch Abend in der Berti treffen würden. Es wird dazu noch einmal eine Einladung geben. Da hätte ich gerne zum einen unsere Pressesprecher, wenn die Zeit haben. Der Uwe hat sich den Termin schon geblockt, nachdem ich ihm das per Telefon angekündigt habe. Ich hätte gern Wahlkampfkoordination da, noch eine Ladung schicken an die Listenkandidaten. Da haben auch schon einige gesagt, dass sie kommen werden. Und einen Teil vom Vorstand, damit wir uns Gedanken darüber machen, wie wir jetzt mal weiterverfahren. Ich persönlich, Achtung, jetzt kommt was Emotionales, bin's eher satt, dass wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen und auf der Stelle treten und viel diskutieren und wenig machen. Und meine Erwartung an den Mittwoch ist, dass wir da definitiv so oder so mit Ergebnissen rauskommen, dass wir uns insofern besprechen, dass wir mit ein paar Wahlkampfveranstaltungen, die wir festplanen, da rausgehen und dass wir endlich unsere Kommunikation miteinander in den Griff bekommen. Weil, wie wir jetzt heute Abend gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Und das möchte ich einfach am Mittwoch mit allen Beteiligten zusammen an einer Besprechung Mittwochabend in der Berti so halten. Ich werde dazu morgen eine E-Mail schreiben und noch eine Einladung dazu rausschicken. Vielen Dank. Dankeschön, Jens. Da bin ich auch ganz bei dir. Claudia ist durch. Ich frage jetzt von oben nach unten runter. Die Sasa habe ich hier am Telefon. Die kann zwar mithören, sagt mir dann aber am Telefon, wie sie abstimmt. Es gibt drei Vorschläge. Ihr habt für jeden Vorschlag eine Stimme. Ali, für welchen Vorschlag bist du? Für welchen Vorschlag? Moment. Impact 781. Düsseldorf Jugendherberge, Düsseldorf Bürgerhaus Bilk oder Düsseldorf Berti? Okay, also ich bin für die Jugendherberge. Okay, Christian? Jugendherberge. Jens? Jugendherberge. Carsten? Jugendherberge. Ich bin auch für die Jugendherberge. Sasa? Auch Jugendherberge. Okay, dann haben wir jetzt eine Entscheidung. Das Pressefrühstück findet am 14.06. in der Jugendherberge Düsseldorf statt. Dankeschön. Einen Moment, hat die Jugendherberge mit abgestimmt? Die Jugendherberge hat schon zugesagt, dass da Raum und Zeit vorhanden ist. Sorry. Vielen Dank. Es gibt da ein Angebot, haben wir schon vorliegen, konkretes, ja. Ich kann es nur begrüßen. Die Location ist sehr hübsch und ist auch sehr gut geführt, der Laden. Ich habe da auf dem Barcamp für die Eskalierstaltung echt alles bekommen. Wir hatten WLAN, wir hatten genug Kaffee. Es war wirklich vom Feinsten und es war auch nicht teuer. Nur eine Frage aus Unwissenheit. Hilft uns unser Jugendherbergsausweis irgendwie weiter? Du darfst dir das nicht als klassische Jugendherberge vorstellen. Das ist ein sehr modernes Gebäude. Sieht quasi aus wie ein Hotel mit Rezeption, mit Bar, mit Lounge, mit einer großen Terrasse draußen, mit einem Blick auf den Rhein. Sehr modernes Gebäude. Also, das hat mit Jugendherbergsausweisen nicht mehr viel zu tun. Ich glaube, das, was Carsten meinte, Entschuldigung, wir haben ja mit dem DJH, dem Deutschen Jugendherbergswerk, haben wir irgendwie als Piratenpartei generell einen Kontrakt. Die sind ja in vielen verschiedenen Orten. Da war ja auch in Potsdam das vergangene Bundespressetreffen. Da waren wir auch untergebracht in einer dieser. Wir sind halt da Mitglied irgendwie. Man kann da eine Mitgliedschaft erwerben. Das können wir gerne nochmal nachfragen. Wobei die 50 Euro, denke ich, in meinen Augen schon sehr angemessen sind. Und die waren auch einfach sehr freundlich, so entgegenkommend auch mit dem Aufbau und bla und so. Ich dachte ja ans Essen oder so. Ja. Gut, wenn wir damit durch sind, kommen wir zum nächsten Punkt. Ha. Darf ich eine kurze Zwischenfrage noch stellen? Und zwar, es war im Gespräch mal, dass die Direktkandidaten vor Ort oder von der Nähe auch mit dabei sein sollen. Was ist da jetzt raus geworden? Soweit ich weiß, ist das Ding für Listenkandidaten geplant gewesen. Genau. Alles klar. Das ist das Kickoff für die Presse. Und da kriegst du nur die Listenkandidaten platziert. Die Direktkandidaten sind mehr für lokale Presse. Ja, aber da müssen die Direktkandidaten sich in ihren KVs jeweils drum kümmern. Es ging um die Düsseldorfer bzw. die Neusser, die jetzt direkt, wo die Presse ja auch von herkommt, aber egal. Du kannst gerne kommen, also weil du ja auch Düsseldorfer Direktkandidat bist. Aber es wäre jetzt Quatsch, alle 64 Direktkandidaten da einzuladen. Ich hatte auch von den Direktkandidaten vor Ort, nur wir brauchen nicht da auftauchen und uns freihalten, wenn wir nicht gewünscht sind. Ich habe gerade gesagt, verstanden. Komm vorbei, Frank. Okay, sollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ich versuch's nochmal. Ja, bitte. Werbemittel, Stand der Dinge, Carsten, dein Turn. Yes, aber ich würde, lass uns noch kurz das mit den Ständen, was ich oben schon mal angesprochen habe, hinzufügen, weitere Infostandpakete. Da fehlt natürlich jetzt Steffi zu, ich möchte es aber gerne im Protokoll drin haben, weil ich habe auch aus Solingen eine Anfrage, ich hatte noch ein anderes Ticket gesehen. Was machen wir mit den Anfragen? Das ist schon ein bisschen Geld, was wir da nochmal in die Hand nehmen müssen. Ich kann jetzt im Moment nicht genau sagen, wie viel Bedarf da ist, weil das machen wir schon ein bisschen davon abhängig, wo Aktivitäten sind. Wie steht ihr dazu, sollen wir dieses Geld nochmal in die Hand nehmen? Das sind pro Stand überschlagen 300 Euro. Wie viele betrifft das denn? Kann ich dir im Moment noch nicht sagen. Ich könnte dir jetzt 2 oder 3 antworten. Aber wenn wir das ausrufen, dann wird es erfahrungsgemäß mehr werden. Sollen wir da nicht warten, bis wir von Steffi eine Antwort haben? Das hattest du doch eben schon so ungefähr erwähnt, oder? Ja, aber ich würde es gerne im Protokoll vermerken, damit es drinsteht, damit wir es im Gedächtnis haben und einfach von euch eine kurze Meinung, wie ihr dazu steht, ob wir dieses Geld investieren können, weil ich habe echt keine Ahnung, wie viel wir da noch von haben, von den Guten. Ich habe auch keine Ahnung. Lass uns da Rücksprache mit Steffi halten. Ich rufe die morgen an oder du rufst die morgen an und dann wissen wir mehr. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass wir uns da nicht verschließen, oder? Ich würde es nicht tun. Ja. Nee, wenn wir es haben, investieren wir das natürlich. Also, ja. Klar. Okay. Stand der Dinge ist, ich habe heute endlich die Auftragsbestätigung bekommen für unsere 35.000 Plakate, 8 Motive. Das ist jetzt da, 10 Lieferorte haben wir auch bekommen. Das ist nach langem Hin und Her, haben wir das hingekriegt. Endlich auch, weil somit auch der Bund seine Plakate bestellt hat und wir jetzt quasi die Aufgabe der Agentur übergeben haben und jetzt sehnlichst auf die Lieferung warten. Es werden natürlich jetzt Fragen kommen, wie ist die Verteilung der Plakate? Die Stückzahlen der einzelnen Motive sollten bekannt sein. Ich hoffe, Christina, die Sachen sind veröffentlicht. Gib mir kurz ein Ja oder Nein. Ja, sind sie. Das war jetzt aber eine männliche Stimme. Ich kann den Link auch kurz raussuchen. Der ist irgendwie im Wiki in der Berti. Ja, dann postet das einfach mal. Das Zeug ist auf jeden Fall da. Die ganzen Leute da oben sprechen. Ist das jetzt eine Frage zu den Plakaten oder was macht ihr da noch? Ja, bei mir schon. Frank, Sammy auch? Ja, ich warte nur, was du jetzt antwortest. Ja, wenn es weiter Plakat passt. Ist, dann frag. Dann machen wir das jetzt Step by Step, dann frag zu den Plakaten. Nein, machen wir erstmal komplett fertig. Es geht ja um das Werbematerial. Nein, es geht jetzt um den Punkt Plakate. Da ist Holgi hochgesprungen, da habe ich ihn gesehen. Wolltest du nicht noch was zur Verteilung sagen? Ja, eben. Okay. Die Verteilung auf die einzelnen Lagerstätten ist noch nicht ganz fertig. Da war der Gedanke, 2 Drittel übers Land zu verteilen, 1 Drittel nach Aktivitäten. Da suchen wir im Moment noch nach den Parametern, die wir ansetzen können. Es gibt eine Karte, die hat der Alex gemacht. Da ist zu sehen, wo wir oder wie viele Piraten wo leben. Das könnte man nehmen. Da sind wir aber noch nicht zum Schluss gekommen. Das müssen wir mit der Wahlkampfkoordination nochmal besprechen. Das wäre das zu der Verteilung. Link ist im Pad. Holgi. Kannst du das kurz darstellen, wie das jetzt mit den Kontingenten und dem Bezug zum P-Shop ist? Ich habe das nicht ganz geschnallt. Also im Prinzip spielt das in die P-Shop-Bestellung mit rein. W bekommt aber eine eigene Rechnung. Also diese 5.000 oder 36.000 zählen zur Gesamtsumme dazu, aber nicht zur Gesamtfinanzierung. So ja, ungefähr. Genau. Also wir kriegen eine eigene Rechnung als Landesverband NRW, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht in diese unsägliche Situation kommen. Versteckte Parteienfinanzierung, ich möchte das jetzt nicht alles wieder aufrollen, haben aber dafür gesorgt, dass die 35.000 natürlich in dieses Bundeskontingent reingehen, dass alle davon profitieren, dass wir diese Plakatmengen abnehmen quasi. Okay. Haben wir noch weitere Kontingente geblockt? Das heißt, dass der Landesverband unter Umständen eigene Motive, Sprüche, was auch immer bei den Druckereien in Auftrag geben könnte? Also ich weiß, dass Kompler bereits sehr frühzeitig das Rohmaterial gebunkert hat. Wir haben jetzt explizit noch keine weiteren Kontingente platziert, weil ich einfach schlichtweg nicht weiß, wie viel Geld wir noch haben und ich jetzt nicht sagen kann, wir nehmen noch so und so viel ab. Von der Wahlkampfkoordination weiß ich, dass der Wunsch besteht, eigene Plakate zu machen. Du sprichst jetzt von landesweiten Eingriffen. Ja, ja. Das weiß ich. Da gibt es Überlegungen, aber da müssen wir erst Zahlen bekommen, wie viel Geld wir noch investieren können. Das ist leider im Moment nicht ganz klar. Deswegen bin ich da ein bisschen verhalten. Das heißt, wir haben jetzt mit den 5 oder 36.000, ich kriege das nicht ganz auseinander, dafür gesorgt im P-Shop, dass Einzelplakat 1,55 kostet. Aber wir sorgen nicht dafür, dass über den P-Shop das Geld, was ausgezahlt wurde an die Landesverbände, wieder in die Partei zurückläuft, diese ganze Nummer, ne? Ja, wir sind raus aus der Parteienfinanzierungsnummer, haben halt solidarisch nur die Menge mit erhöht. Okay, danke. Frank. Ja, ich wollte nur jetzt, weil der Punkt ist ja von der Maya eingetragen worden, weil das am Mittwoch beim Regiomumble aufgekommen ist. Es war so, die Frage von vielen Kreisverbänden, so wie es beim letzten Mal ja auch war, dass man Material selbst nachbestellen konnte, beziehungsweise größere Mengen haben konnte. Ab wann es genaue Zahlen gibt, wie viel Kugelschreiber, Feuerzeuge und sonst was bekommt, wann ist damit ungefähr zu rechnen? Und das nächste, was war, es gab mal eine Großsammelbestellung von Tisch-Beach-Flex, die irgendwo verteilt werden sollten. Da hatten sich zig Kreise beschwert, dass sie ihre wohl noch nicht bekommen hatten. Ich wollte das jetzt nur für die Maya stellvertretend machen, weil ihr da ja nicht bei der Regomumble dabei wart. Ich habe die Mail gesehen, deswegen stehen die Dinge ja auch in der TO drin. Das Thema Streumittel ist im Moment so, dass das, was wir angeschafft haben, es ist noch nicht alles da. Die Lieferzeiten sind ein bisschen länger. Das ist for free. Das heißt, das geht ganz normal kostenfrei an die Infostände raus, weil wir haben einfach jetzt auch Infostände und nicht erst zur Bundestagswahlkampfzeit. Auch da dediziert für diese Wahlkampfstände muss ich einfach nachfragen, wie viel Kohle wir haben. Ich rechne nicht damit, dass nur ein Cent vom Bund kommt, dass nur ein Kugelschreiber vom Bund kommt. Es wird weitere Bestellungen geben. Das heißt, für den heißen Wahlkampf, für die heiße Phase gibt es extra Material. So ist es zumindest angedacht. Was man davon umsetzen kann, hängt ganz, ganz stark davon ab, wie viel Geld an den Bund geht, an die anderen Länder geht, was an die Kreise geht. Man muss auch noch dazu sagen, die Parteienfinanzierung muss noch an die Kreise ausgezahlt werden, ein Stück weit. Da habe ich im Moment leider keinen Überblick. Da kann ich dir nicht sagen, das Zeug wird so und so viel in dieser Stückzahl da sein. Wir bemühen uns, möglichst viel zu liefern. Gibt es denn schon Überlegungen zu den Themenflyern oder sonst was, die jetzt in der Entwicklung sind, ob da welche gedruckt werden? Also nicht Fracking, sondern die neuen, wie Fangrechte oder sowas. Wir haben in der Kreativen das so weit besprochen, dass wir erstmal warten, bis der Bund da fertig ist mit den Themenflyern. Soweit ich das mitbekommen habe, waren das 6 oder 8 verschiedene. Und sobald wir sehen, was das für Themen sind und die halt auch Korrektur gelesen sind, das Design steht und alles, würden wir dann hingehen und das in Absprache mit Steffi, sprich mit dem Budget, zu gucken, wie viele zusätzliche Motive wir suchen und ob wir dann nochmal extra Themenflyer machen. Das würden wir dann sehr stark auf die Listenkandidaten abstimmen und die Themen, die wir hier in NRW stark vertreten haben. Gut, dann sollte man das nur eventuell mitteilen, dass halt diese ganzen Materialien vor, ich sag jetzt mal rein rechnerisch, Anfang August ja nicht da sein werden. Im alten Bestand so lange gearbeitet werden muss. Also ich gehe mal davon aus, dass der Bund jetzt doch relativ schnell in die Pette kommt und die Sachen dann auch allerspätestens im Juni, Ende Juni da sind. Also das, was wir an Druckvorlagen bekommen, natürlich machen wir, aber wir haben im Moment keine Themenflyer vom Bund, wie Paki schon sagt. Genau. Gut, gibt's schon irgendwie eine Info bezüglich der Säbelluftballons oder Modellierballons? Ja, die Modellierballons, da wurden die Muster gestern abgegeben von Kompler. Es gab sehr viele Beschwerden gegen diese Modelle aus dem letzten Jahr. Die sind gerissen, die sind kaputt gegangen. Und ich hatte Kompler gebeten, nochmal neue zu besorgen. Die haben jetzt welche aus den USA besorgt, die sind dicker. Da müssen wir jetzt noch schauen, wie gut die sind und dann halt die Bestellung darauf ausrichten. Aber die sind leider auch teurer und das wird wahrscheinlich am Ende das Problem sein. Thema Beachflex, das hattest du auch noch drauf. Kurzes Zwischenstatement von Sasa, die ich hier am Telefon habe, zu den Ballons. Sasa, sag nochmal selber. Ich hatte euch ein Mikro geschickt. Wir haben da aus Münster einen Verkäufer, der ziemlich gute Ballons hat und da beziehen wir unsere derzeit her, weil die qualitativ recht gut sind und relativ günstig dafür. Ballons, sie hatten ein Angebot aus Münster wohl rumgeschickt, ob du das da auch mitgeprüft hattest. Nein. Sind das Ballons oder Modellierballons? Sind das Ballons oder Modellierballons? Modellierballons. Ballons, die in kräftigen Orange und die von der Qualität deutlich besser sind. Ich schick nochmal. Hat sie gehört, das nochmal? Sie sagte, das würde sie in Münster benutzen. Nee, was hast du gesagt? Also ich sagte, dann schick nochmal. Ah, okay. Warte mal, Sasa. Warte, Sasa. Schick das nochmal rum, bitte. Die Mail. Macht sie. Danke. Ganz weiter, Carsten. Okay. Die Beachlegs, die waren am LPT dabei. Da konnten die abgeholt werden, wurden auch von einigen gemacht. Die Liste existiert noch und die Dinger gehen jetzt raus. Allerdings am besten immer dann, wenn man sich irgendwo auf Veranstaltungen trifft, weil das Problem bei den Beach oder Table Flex ist einfach, dass du sie sehr, sehr schlecht verschicken kannst, weil, hey, den Stab möchte ich nicht knicken, um den kleiner zu kriegen. Das ist das Hauptproblem, was wir da mit den Dingern haben, leider. Aber die wurden schon verteilt an die, die da waren auf dem LPT. Ja gut, das heißt, an wen muss man sich da wenden, wenn du sagst, an die gehen die dann an die Zentrallager, dass sie sich da melden, wenn die 10 bekannt gemacht werden oder so? Die Liste existiert ja, wir können gerne mal so einen Termin ausmachen in der Berti oder sowas. Ich bringe die dann einfach mit, ich hab die ja da. Ich musste jetzt nachgucken, welche Städte das im Einzelnen waren, aber wie gesagt, es waren halt mehrere, die gesagt haben, wir haben auch welche bestellt, dann kam raus, dass Münster, oder wo kommt Maya her, plötzlich 3 hatte, obwohl sie nur eine bestellt hatte. Deswegen kam dann halt Aachen war es zum Beispiel, glaube ich, die welche haben wollten, aber du hast ja die Liste. So, ja gut, dann ich habe nach Münster gegeben, aber ist okay. Nee, es war nicht Münster, es war Ennepetal-Hagen, da hinten der Kreis, wo Maya herkommt. Ist egal, auf jeden Fall so viel Flex sind an keine Stelle rausgegangen. Nicht 3 Stück. Okay, wir haben jetzt 0.10 Uhr. Ich denke mal, wir sind soweit am Ende. Hoffe ich. Ich hätte noch einen Punkt, es tut mir leid. Und den würde ich gerne heute ansprechen. Ach nee. Doch. Aber nicht das Thema Presseagentur, oder? Sollen wir es auf nächste Woche verschieben? Es muss auf jeden Fall, will ich das offen kommuniziert haben, damit vielleicht das nicht nur auf irgendwelchen Listen landläuft. Ja, dann fass es kurz zusammen und dann lass uns das aber vielleicht am Mittwoch erstmal in der Runde besprechen, weil ich nicht weiß aktuell, wie die Listenkandidaten jetzt in NRW zu dem Thema stehen und wir da eigentlich gar keine Wasserstandsmeldung zu abgeben können. Also ich weiß jetzt aktuell nur von Mel und von Jens, den aktuellen Stand, aber nicht vom Rest. Okay, dann fasse ich einmal. Vielleicht kannst du, Jens, einfach mal so generell was zu dem Thema sagen. Ja, ich dann lassen uns das nicht als Diskussion heute machen, sondern bloß als Information an euch, was da passiert ist. Und zwar hat es ein Angebot von einer PR-Agentur an die Piraten gegeben. Das ging an den Bufo und an die Listenkandidaten, uns beim Wahlkampf zu unterstützen. Für die Leute, die nachgucken wollen, die Agentur heißt Kornberger und Partner. Sitzen in Frankfurt, haben in erster Linie auch so viel Social-Zeugs gemacht, also haben IG Metall und Verdi betreut, Amnesty International und so weiter. Die haben ein Angebot gemacht, dass sie uns im Wahlkampf helfen wollen, respektive eine Kampagnenplanung machen wollen. Da gab es Verhandlungen, die sind auf diverse Leute zugekommen, haben gesprochen. Wie immer gab es dann das Problem mit der Kommunikation, uns Landesvorständen, also allen Landesvorständen sowie den Listenkandidaten ist dazu eine Information zukommen gelassen worden. Wir sollten uns bis Mittwoch dazu äußern mit einem Votum, ob wir das gut finden oder nicht und ob wir das unterstützen würden oder nicht. Natürlich gab es dann noch Diskussionen. Ich selber habe auch gebeten, ob wir damit nicht bis Freitag warten können, weil wir erst am Donnerstag die Vorstandssitzung haben. Das ging dann alles irgendwie angeblich nicht und man durfte nicht warten. Ende vom Lied ist, dass jetzt erstmal am Dienstagmittag vom Bundesvorstand dieser Agentur eine Absage geschickt worden ist. Wir waren ein bisschen verwundert darüber, sind jetzt in der Kommunikation mit den Listenkandidaten, werden nächste Woche Mittwoch auch nochmal, wenn wir dieses Gespräch haben, wo ich eben drüber gesprochen habe, mit den Kandidaten der Wahlkampforga, der Presse und dem Vorstand, möchten wir das Thema auch nochmal kommunizieren. Mir war es bloß ganz, ganz wichtig, dass das hier offen vor allen einmal angesprochen wird, dass ihr wisst, was da passiert ist und dass das nicht so läuft, dass ihr wieder von nichts wisst. Ihr seid jetzt einmal kurz informiert. Diese Agentur hat es gegeben oder gibt es immer noch. Wir wissen nicht, ob das zurzeit nicht, ob das Angebot überhaupt noch steht. Und wir wissen auch noch nicht, wie die Listenkandidaten jetzt dazu stehen, ob unsere NRW-Listenkandidaten das noch wollen oder nicht. Ich persönlich habe Anfragen bekommen. Ich wurde gefragt, kann NRW das dann nicht alleine stemmen, wenn der Bund das nicht möchte. Es gibt da diverse Für und Wider. Wir werden das diskutieren und wir werden euch auf dem Laufenden darüber halten, wie der Stand der Sache ist. Mir war es nur einmal ganz wichtig, das kurz hier zu erzählen, damit wirklich möglichst viele Leute wissen, was da gerade diskutiert wird. Das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ursprünglich wollten wir da heute drüber diskutieren und eine Entscheidung fällen, aber das ist ja jetzt erstmal ein wenig hinfällig. Genau. Gut. Dann gibt es dazu Fragen, gibt es dazu Anmerkungen? Ansonsten würde ich nämlich dann als nächstes die Sitzung schließen, beziehungsweise erstmal den nächsten Termin festlegen und dann die Sitzung schließen. Mike und erstmal Sammy und dann Mike, bitte. Wieso ich? Weil du im Sprechenraum bist und wer im Sprechenraum sitzt, will irgendwas sagen. Ach, ihr Lieben, nein, ich habe gepennt. Ich habe zwischendurch Post gemacht, habe es gar nicht gesehen. Dann tu mir den Gefallen und hüpf wieder in Zuhörer, weil das verwirrt. Ich verpiss mich, okay. Danke, Mike. Schönen guten Abend. Hat es von irgendwelchen Städten, die diese Saison noch einen CSD in Nordrhein-Westfalen haben, irgendwelche Finanzanträge für Materialien bereits gegeben? Gute Frage. Da müsste ich in Trecker gucken. Gab es da was? Das Münster? Nee. Muss ich nachgucken, Mike. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Fällt euch dazu was ein, Jens, Christian oder Ali? Mir fällt nichts. Es waren so viele Sachen im Zusammenhang mit CSDs, dass ich jetzt nicht weiß. Das, also, was Jens sagt. Ja, Düsseldorf und Köln weiß ich, aber ansonsten nichts, soweit ich weiß. Und halt die... War auch nichts Großartiges. Hat Köln ein Budget oder konkrete Materialbeantragung durchgeführt? Ich glaube nicht. Du warst eben da, ne, Mike? Das mit den Planen hast du mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass es neue Planen geben wird. Diesen Antrag habe ich für Gaga unterstützt. Genau. Der Entwurf ist mir auch bekannt. Es geht allerdings um die große Charge Buttons, Aufkleber und Flyer, die wir für die CSDs benötigen werden. Und da ist irgendwie eine dicke vierstellige Summe, die zu beantragen wäre. Ich wollte nur wissen, ob das schon jemand getan hat. Nee, vierstellige Summe hätte ich gesehen. Das wüsste ich auch. Da ist noch nichts eingetroffen. Aber das machst du doch eigentlich immer. Also ich meine, du bist doch da der Beauftragte auch für. Jein. Ich mache die bundesweite Zentralkoordination. Das Material müssen die einzelnen Orgas schon selber beschaffen. Und das macht der Kölner Kreisvorstand. Ich wollte mich nur darüber informieren. Ich wollte nochmal. Mike? Ja, bitte. Sprich doch mal direkt den Jamie und den Mika an. Das geht gerade nicht. Wieso? Ja, weil der Jamie auf dem Rock am Ring unterwegs ist und ich den Mika nicht erreicht habe. Ich wollte es halt nur schnell wissen. Achso, ja. Okay. Weil die haben den Hut auf und die sollten das wissen. Aber im Zweifelsfall frage ich die beiden nochmal. Aber stimmt, die sind unterwegs heute, ja. Ja, keine Panik. Ich finde das raus. Und wann ist die nächste Vorstandssitzung? Dann werden wir den Antrag einreichen. Vielen Dank. Nächste Woche Donnerstag um 8:30, wenn nichts dazwischen kommt, ne? Ja. Vielen Dank. Dann würde ich Claudia bitten, das noch kurz einzutragen. Piratonym, du willst noch was sagen? Ja, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass alle vergangenen Protokolle, also von 2007 oder 2008, wann die erstmal, 2007 müsste das sein, bis vorletzte Woche jetzt geschützt sind. Die anderen kommen dann, wenn es entsprechend Zeit dafür ist. Boah, und du bist der Knaller, echt, ey, alter Schwede. Geile Scheiße, dankeschön. Supergeil. Das nächste Mal, wenn ich dich sehe, kriegst ein dickes Bier von mir. Gerne. Prost dazu. Gut, dann sage ich mal... Das geht nicht. Okay. Ich trinke ohnehin lieber Mate. Ja, es gibt aber auch alkoholfreies Bier, Mike. Ich wollte gerade sagen, kann ich auch Malzbier spendieren oder so? Oder eine Mate? Malzbier auf keinen Fall, das sieht aus wie Altbier. Ja, wie auch immer. Okay, wollen wir zum Ende kommen? Gibt es noch irgendwas? Nächster Termin ist dann der 14. Juni um 20.30 Uhr. Yay! Und dann warten wir noch eine Minute, dann ist die Sitzung nämlich um 0.20 Uhr geschlossen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.